Willkommen bei den Weltraumaffen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ein kleines Schön. Bonbon am Ende der Woche. Schönen guten Tag, hallo. Nein, nein, nein, nein. Sajus Doch, doch, doch, Jerusalem. doch, doch, doch. Mensch, Kinder, also reißerische Titel sind unterschwellige Propaganda. Das müsst ihr euch alle hinter die Ohren schreiben. Und denkt immer daran, dass wenn man den anderen den Mund verbieten will, dass man nur selber nicht hören will, weil man hörfaul ist. Das ist Also der alles. Titel reißt nicht, der grapscht nur. Genau. Der will doch nur grapschen. Der will doch nur spielen. Und besser grapschen als lachen, habe ich irgendwo gehört. Ja, auf jeden Fall. Sexistische Zoten und das Gelächter darüber sind das Kampfmittel der Männer. Weil der Erfolg und das Selbstbewusstsein der Frauen macht vielen Männern Angst und dann reagieren sie mit Abwertung. Kennt ihr das auch? Ja klar, natürlich. Da kommt eine Frau hin und die ist eine Frau und dann mache ich mir direkt so Witze über sie, ne? Weil hier ist eine Frau, was soll das? Ja. Kann doch gar nicht sein hier. Ja. Nee, ist ein Also Patriarchat hier. wenn ich einen Raum betrete, dann gucke ich immer erst danach, ob die Leute auch ängstlich und eingeschüchtert wirken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich meine Privilegien ausüben. Witz machen, ja. Ja, das Ja. macht Sinn, ja. Ne? Das ist halt so, Ja, wenn. jetzt. Man könnte jetzt noch so das Erweiterungsspiel spielen und sagen, hier, wir machen noch nicht nur Sexismus rein, sondern noch Rassismus rein und sagen, hier, der Erfolg und das Selbstbewusstsein der schwarzen Frauen macht vielen weißen Männern Angst. Bam. So, Genau, du könntest einen zweiten Intersektionalitätsanspruch. Artikel schreiben, der genau dasselbe ist und dann noch mehr Clickbait abkassieren. Echt cool. Wir sollten einen progressiven Blog aufmachen. Ich wette, die Leute würden den Unterschied nicht feststellen können. Also. Ja, ich habe vor allen Dingen vor 2 Wochen noch mit der Gwenny in unserem Sondervideo gescherzt über ein Hate-Smile, so als Konzept irgendwie, von wegen, dieses abschätzige Lächeln unterdrückt irgendwie die Dozentin. Und jetzt kommt sowas hier. Dieses Lachen ist in Wahrheit eine Geste der Demütigung und Unterwerfung, ein Versuch der Vertreibung, der in letzter Konsequenz sagen will, eine Frau gehört hier nicht her, eine Frau gehört nicht dazu. Ich glaube keinem Mann, der behauptet, die Aggression so eines Lachens nicht zu bemerken. Sexismus ist eine alltägliche und ziemlich eingeübte männliche Kommunikationsform, die den Zweck hat, die eigene Macht zu sichern. Was ist eigentlich mit Sexismus der Frau? Den gibt's nicht. Ach, das ist auch Whataboutism, ne? So, darum geht's Genau. nicht. Das Patriarchat muss fallen. Du lenkst hier nur vom wahren ewigen Feind ab, dem Mann. Dem Judenmann, weiß, cis, hetero, also mir so, ich. Ich bin der Feind. Ach. Dennoch musste ich in den vergangenen Tagen daran denken, wie jene Kollegen mit dem höhnischen Lachen dann, wenn man mit ihnen allein war, wenn man mit ihnen beispielsweise nach der Arbeit gemeinsam zur U-Bahn lief, sie zufällig auf der Straße oder einer Party traf, wie diese Kollegen einem in so einem Moment plötzlich freundlich und zugewandt und offen begegneten. Also als das, was sie waren, Männer, die Ehefrauen hatten, Männer, die Freundschaften zu Frauen pflegten. Denn das gehört zur traurigen Wahrheit. Mit jenen Männern, die Frauen im Büro bekämpfen, leben wir zusammen, gründen wir Familien. Diese Männer Hä? lieben Was? wir. Wie im Büro, wenn ich lache, bekämpfe ich damit Frauen? Ja. Weil ich lache. Ja. Ja, ich meine, Gut, gut. hast du nicht mitbekommen, dass irgendwie so Männer Frauen durch Pupse schon irgendwie unterdrücken und über Lachen und über Manspreading und über Mansplaining? So, es ist so, Männer sind Buh, Frauen sind Yay, mehr ist da nicht. Die Ja, Frau aber. hat sich hier komplett darin verstiegen auch. Sie sagt dann, außerhalb des Büros hat sie diesen Sexismus noch nie gesehen. Den gibt es nur im Büro. Lachende Männer gibt es nur im Büro, ja. Hat sie Wahrscheinlich. zumindest, konnte sie zumindest einen von den Sprüchen oder Witzen wiedergeben? Weil ich Ja, hat habe sie, jetzt, warte. weil jetzt ist es nur jemand, der sagt, da lachen Männer. Und ich weiß nicht, das könnte auch einfach so, weißt du, Verfolgungswahn sein, dass du glaubst, dass du Gelächter hörst und dass du halt einfach nur Neuroleptika brauchst, damit der Wahnsinn nicht Ich durchtrieft. weiß auch vor allen Dingen, Intellekt. warum sie die lachenden Männer nur im Büro hat. Das hat sie ja gerade schon gesagt, weil die anderen, sie sind ja in ihrer Familie und so, die kennen sie ja. Die lachen nie, Die lachen niemals, nicht mehr. niemals. Telefonkonferenzen, bei denen einer der Kollegen plötzlich sagen konnte, die soll aber nicht wieder mit feuchtem Höschen schreiben. Und alle anderen lachten. Alter, was ein Scheiß, Mann. Okay, und das war jetzt der furchtbare Kommentar. Ja, der ist doch furchtbar, Abel, komm, ja. Du musst doch mal drauf schauen, dass es eine Frau ist, die das erlebt hat, okay? Die sind viel zarter und weicher, okay? Wenn sie sich wundert, warum sie keinen Erfolg hat beruflich, dann liegt es an ihrer Fragilität. Also es tut mir leid, einen dummen Spruch sich anhören zu müssen, ist normal im Alltag, also im Arbeitsalltag. Du musst da agieren wie ein Fahrradfahrer, nach unten treten, nach oben bücken. Und dann hast du es einfach an deinem scheiß Arbeitsplatz. Es ist schade, dass es so ist, aber ist halt so. Ich meine, ich habe auch schon auf Geschäft Kunde gehabt, der meint, ja, der Mitarbeiter war aber hübsch, den sie da geschickt haben, den können sie immer vorbeischicken. War das jetzt ein bösartiges Matriarchat, was sich da ausgebreitet hat? Ja. Oder einfach nur ein dämlicher Spruch? Weißt du, ich, keine Ahnung. Weißt du, ich will Menschen nicht ein bisschen Menschlichkeit lassen, mal auch dumm zu sein. Muss das gleich das Ende der Zivilisation sein, wenn ein Kollege einen dummen Spruch bringt? Also, in unserer sozialistischen Utopie muss das so sein, ja. Da müssen wir alles dekonstruieren und dann wird das schon funktionieren. Der Staat hat einfach alle Witze bei sich und der verteilt die dann halt an die Bürger, okay? So, du kriegst so einen Witz des Tages und das ist dann ein Witz, das ist so ein Spruch, den darfst du dann sagen, okay? So, und wenn jemand einen anderen Spruch hat, dann da darfst du den nicht sagen, ja? Ja, da werden dann über Lautsprecher ausgerufen und die nicht lachen, die kommen gleich mit. Genau. Ja, ins Lacherziehungslager. Ja, ne? Ich keine Ahnung, Alter. Warum wird Frauen bei Herzstillstand seltener geholfen? Genau, das war eine Meldung von dieser Woche, die ziemlich weit die Runde gemacht hat. Ich fand das auch, weil ich konnte mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Und es geht natürlich genau in die Richtung. Also in Amerika gab es halt so ein Treffen von Kardiologen, glaube ich, die sich darüber unterhalten haben. Also die hatten da so eine Studie vorgestellt, wonach halt eben Frauen, dass bei Frauen unwahrscheinlicher ist, dass jemand Herz-Lungen-Wiederbelebung bei ihnen macht. Also wenn sie einen Herzstillstand haben, nicht mehr atmen, dass dann halt eben so die, was hier an dieser Puppe schon gezeigt wird, weil man dafür halt eben dann die Person ein bisschen rauer anfassen muss. Und es kann auch durchaus passieren dabei halt eben, dass man eine Rippe bricht oder so. Und vor allem muss man doch ein paar Rippen brechen, damit man da richtig drankommt. Nee, das muss man nicht. Also nicht also, wenn du Wiederbelebung machst, musst du nicht unbedingt ein Knacken hören, während du auf dem Fußkorb aufhörst. Tut mir leid. Also, das erklärt einiges. Nicht, also wenn du keine Wiederbelebung bringt dich um. Also wenn du kein Knacken hörst, ist es nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Ich sollte da nicht am Bein rumbrechen, oder? Das passiert jedenfalls durchaus, aber was man halt auch wissen muss, wenn die Leute einen Herzstillstand haben, dann geht es sowieso nicht mehr viel schlimmer. Und das ist halt eben der Grund, warum man dann da halt anpacken muss, ne? Und also sich über diese Sachen halt keine Gedanken mehr machen braucht. Weil da kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Das Freiwillen eines männlichen Oberkörpers ist ja auch deutlich weniger gesellschaftlich sanktioniert als das Freilegen eines weiblichen Oberkörpers. Zum Beispiel, ja. Also genau. Das spielt da, denke ich, auch mit rein. Ja. Also ich habe ja auch mal neulich sowas gesehen, wie das so eine Uni gemeint hat, hier hat den Studenten da Schülern beigebracht, hier, ihr müsst alle 10 Minuten fragen, ob es okay ist, wenn ihr mit jemandem rummacht, ne? So, und stell dir dasselbe vor, aber jetzt so mit CPR, ne? So einfach so alle 10 Minuten, darf ich ihre Brust anfassen? Hallo? Nicht sterben. Darf ich? Na gut, die Nummer. Also es ist halt in dem Fall sowieso so, dass du davon ausgehen musst, dass die Leute das haben wollen. Also dass sie, ja, wenn du sie fragen könntest, der Meinung wären, dass man ihr Leben lieber retten sollte. Und ja, aber doch nicht von einem Mann, weißt du? Von daher ist da quasi der Konsent vorausgesetzt. Sowas gibt es jedenfalls. Also in dem Fall gibt es das auf jeden Fall. Und ja, also das ist halt auch das Fazit, was halt eben die Forscher da ziehen, dass sie halt eben sagen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass die Leute da Hemmungen haben, irgendwie eine Frau zu berühren, den Oberkörper freizulegen. Ja, und das ist dann wohl der Grund, warum das, also das sind jetzt Zahlen, die sie in Amerika erhoben haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das universell sein wird. Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied nur in Amerika gibt, könnte vielleicht interessant sein, ich weiß nicht wie, also in Deutschland muss ja jeder einen Erste-Hilfe-Schein machen, schon alleine einen Führerschein zu haben, aber ob das in Amerika auch so ist, denke ich mal eher nicht. Also wie viele Leute da jetzt tatsächlich irgendwie auch ausgebildet sind, sowas zu machen, wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Aber abgesehen davon denke ich schon, dass es vertragbar ist. Ja, und dass es das gibt, weil also ich war ja auch mal Freizeitsanitäter hier so beim Roten Kreuz und Ja, also da wurde auch immer darauf geachtet, dass man jetzt in so einem Team von zwei Leuten nicht zwei Männer hat oder so. So nach dem Motto, ja, vielleicht müsst ihr ja irgendwie eine Frau abtasten oder so. Und da wurde richtig drauf geachtet. Also, und da gibt es so, ja. Und generell mag man auch Leute nicht anpacken, eigentlich so unabhängig davon, welches Geschlecht die jetzt haben. Und ja, bei Frauen ist es halt auch keine sexuelle Sache. Also die Leute will ich mal sehen, die sich da irgendwie dran aufgeilen, wenn irgendwer krank ist. Also. Aber es trifft halt schon ganz gut in die Öffentlichkeit jetzt mit der MeToo-Debatte, wo es ja dann heißt, dass es ja so selbstverständlich ist, dass rumgegrapscht wird und du Ja. dann hier das hier im Kontext siehst und dir dann denkst, selbst in Situationen, wo es wirklich einfach nur nötig ist, ist halt sozusagen die soziale Schande, jemanden anzufassen, immer noch so groß, dass du eventuell jemandem hier einen Sauerstoffschaden am Kopf halt geschehen lässt, weil du dich zimperlich anstellst, um jemandem das Leben zu retten. Also weil du so lange, also desto länger du halt nichts machst, desto weniger Sauerstoff hat ja das Gehirn und mit der Herzmassage kannst du ja sozusagen noch einiges retten bei einem Menschen. Man muss ja eigentlich, muss man eigentlich, wenn man das bei einer Frau macht, den BH ausziehen oder geht das einfach nur so oben auf und dann drauf? Naja, kommt drauf an, ob du da jetzt draufdrücken musst und Also wie wenn du das noch so. zwischendurch was grapschen willst. Nee, wie das so beschaffen ist halt. Also wenn natürlich irgendwas Festes da ist, wo du draufdrücken musst, also was du quasi eindrückst, Ja. dann würde ich es lieber auch öffnen irgendwie. Aber ansonsten, wenn das alles weich ist, dann kann man auch so drücken. Gut, okay, mache ich. Danke. Ja, da hat Modanisch fragt sich dann, rechnet hier dazu auch noch aus, dass quasi hier Unterlassene Hilfeleistung gibt ein Jahr. Freiheitsstrafe maximal und sexuelle Belästigung nach diesem schönen neuen tollen Paragraphen gibt 2 Jahre maximal. Mit anderen Das Worten, heißt, man hat, nein, du hast ein ja. gesellschaftliches ein Incentive geschaffen, Menschen sterben zu lassen, weil das, ja. Das könnte Tod man, heißt Tod. wenn man frech ist, so auslegen, ja. Das ist schon bitter. Also. Aber es ist ja zum Beispiel in China, es ist ja auch so, dass wenn jetzt jemand irgendwie in der Öffentlichkeit zusammenbricht, dass in sehr seltenen Fällen geholfen wird, weil es oftmals dann so ist, dass der Helfer dann beschuldigt wird, dass die Person wegen der gestürzt ist und sich deswegen die Hüfte gebrochen hat, sodass es so ist, dass halt wenn jemand am Boden liegt, halt niemand was macht. Vielleicht dann Krankenwagen rufen, aber niemand hilft dir. Also, und wenn du auf der Straße liegst, ist halt blöd, wenn die Autos nicht sehen, bist halt überrollt. Also. Aber es ist halt auch, wenn du halt das Incentive schaffst, also halt die rechtliche Grundlage irgendwie halt so ausgelegt wird, dass dir ein Schaden entsteht, wenn du da handelst und einem Menschen hilfst, dann ist das halt unklug, sage ich jetzt mal. Jetzt mal eine andere Frage. Was mache ich eigentlich, wenn die Dame ein Kopftuch trägt, die da umfällt? Da muss ich ja auch eigentlich dann damit rechnen, auch wenn sie überlebt, gesteinigt zu werden von männlichen Anverwandten, oder? Oder was ist, wenn sie eine Burka trägt und fällt um? Ja, Ja. also Und der mal hilft dann? wirklich jetzt ernsthaft gefragt, da hätte ich deutlich noch mehr Hemmungen, glaube ich, Ja, zu also. helfen, weil ich mich ständig umgucken würde, ob schon einer mit dem Knüppel kommt. Ja, ne? Aber hey, es gibt ja eigentlich keine Unterschiede zwischen den Kulturen. Das ist alles nicht hier gemacht, das ist nicht importiert, das ist Patriarchat und so, wisst ihr Bescheid. Also das ist alles Männerschuld, ne? Also Unterschiede in Kulturen kannst du nur mit einer eurozentristischen Sichtweise feststellen und die musst du halt ablegen und dann gibt es auch keine Unterschiede. Bist du ein linker Allmann oder was? Auf jeden Fall. Ja, außerdem hat der Herr Danisch ja auch noch dieses hier zitiert aus dem Artikel von Thomas Fischer. Und was ich hier dran besonders, also das hat eben die geforderte, dass das Strafrecht noch schärfer wird, was Hand aufs Knie legen und so angeht. Das war sowas, was der Raik Anders zum Beispiel auch bei sich in seinem Video da zitiert hat von Frau Barley. Dass das ja quasi alles jetzt schon abgedeckt ist mit dem neuen Sexualstrafrecht. Und dann so. Da wir noch bei der Wiederbelebungssache sind, ne? Mir ist gerade so ein Fall aufgefallen. So, es gibt ja jetzt mittlerweile so Defibrillatoren, die so in Kleinformat dann da sind, ne? So, die müsste man ja auch erstmal an die Brust anbringen, ne? Da musst du ja nicht grapschen, aber schon das Entblößen könnte schon dafür sorgen, dass dann Leute so, weißt du, auf dich dann als Perversling schauen, zumindest so einige Leute, ja. So, oder? Naja, solange wie irgendwelche Leute das zu sehen, ist es ja egal. Es geht ja hier darum, dass man hinterher eine Strafe kriegen könnte. Obwohl ich da auch sagen muss, also, das wird wahrscheinlich jetzt, also ich glaube nicht, dass das tatsächlich passieren würde. Also, das ist ja dann Ich nochmal ein denke auch, anderes es gibt ja Ding. auch noch Richter, die nicht komplett Susanne Bär sind. Ja, Also, genau. Also, das muss man ich ja auch meine, da mal zu müsste es ja sagen. auch erstmal zu einer Gerichtsverhandlung kommen, wenn da die Frau sagt, er hat mich belästigt und der Mann sagt, Quatsch, ich habe sie wiederbelebt. Da werden da Gutachten gemacht und dann werden Zeugen befragt und dann wird das besprochen. Und am Ende sagen die der Frau, sie soll in den Wind schießen, wenn sie einen Herzanfall hatte und Zeugen gesehen haben, wie er halt eine Wiederbelebung durchgeführt hat. Ja. Das müsste schon echt mit ganz schön fiesen Dingen zugehen, wenn da jemand für verurteilt werden würde. Ja, genau, vor allem. Ja, und dann sagt er hier halt eben, wie war das mit... sexuelle Belästigung, sexuelle Bestimmterweise und so weiter. Da ging es ja hier irgendwie um dieses. Ah ja, genau, in erheblicher Weise. Also, das ist ja jetzt quasi Bagatelle hier irgendwie. Weil bisher, vorher gab es ja diese Grenze, dass es ab 2 Jahren Mindeststrafe überhaupt erst als sexuelle Nötigung gilt. Halt eine gewisse Erheblichkeit. Und das wollten sie jetzt weghaben, aber da haben sie in ihr Ding, was jetzt für unerhebliche Handlungen vorgesehen ist, haben sie in erheblicher Weise reingeschrieben. Was halt eben auch total widersprüchlich ist. Und bei diesem anderen hier muss ich Herrn Fischer nochmal sagen, vielleicht mal öfter Weltraumaffen gucken oder so. Aber hier, als ich das gelesen hatte, da habe ich direkt gedacht, das klingt irgendwie falsch, weil er hier dann schreibt, dass diese Frau Schaubs irgendwie gesagt hätte, es wäre eine Symbolgesetzgebung und setzt das Schuldprinzip in verfassungswidriger Weise ohne Not in Kraft und so. Und da war mir schon klar, dass das nicht um die Änderung jetzt vom Sexualstrafrecht da ging, die sie ja unbedingt haben wollten, sondern halt nur um diese Ausgruppengeschichte, die sie da noch draufgesetzt haben und auf die Sache mit dem Aufenthaltsrecht, wo sie auch noch was dran geändert hatten. Der Hartmut Danisch hat das hier auf jeden Fall auch gewusst und hier auch mit reingeschrieben in den Artikel. Ja, und das ist jetzt hier, eben haben wir über Leben retten geredet, jetzt reden wir hier über Sachen, die man nicht machen sollte. Hier ist jetzt was vor Gericht gelandet. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Ice Bucket Challenge. Das war dieses Ding von 2014, wo sich alle da irgendwie kaltes Wasser irgendwie über den Kopf gekippt haben. Ja, genau, als Awareness zu so einer Krankheit. Genau, so ein bisschen Virtue Signaling und so und Geld gesammelt wurde da halt eben auch. Und hier hatte jemand halt sich gedacht, die haben halt in diesen Bagger vorne halt Wasser reingetan. Aber es war zu viel, also mehr als es war zu schwer und dieser Bagger ist halt umgekippt auf die Leute drauf. Und ja. Warte, die Krankheit hieß Amyotrophe Lateralsklerose, ALS. Da Ich hatte bin mir ich. ziemlich sicher, dass die Leute, die da vor dem Bagger standen, nicht an der Krankheit irgendwie gelitten Nee, haben. das Nee, denke ich mir auch also. nicht. Also dieses kalte Wasser, was man durch die Cold, so Ice Bucket Challenge da drauf bekommt, ne? Das soll halt simulieren, wie wenn du so einen Krankheitsanfall haben würdest, so dir dieses Gefühl geben von oh shit, oh fuck, was geht ab? Ja, so unter Schock stehen halt. Und ja, die haben sich halt jetzt mit dem Kran da halt irgendwie zu viel erlaubt. Ja, auf jeden Fall ist halt derjenige, dem der Kran gehört, nicht schuld, sondern der Typ, der dabei gestorben ist, ist selber schuld. Ja, mit Schuld, so wie sich das hier liest. Mit Verantwortung. Ich meine, ist auch eine rechtlich blöde Idee, ganz ehrlich. Kann man da vielleicht den Darwin Award dafür geben? Ja. Ich denke mal, der dürfte da schon auf der Seite gelandet sein, oder? Ja. Der neue Totalitarismus! Also die Thea Dorn, ich glaube hier so literarisches Quartett hat sie mal gemacht oder sowas, oder? Philosophisches Quartett. Philosophisches, das war's. Kennt man aus dem Fernsehen, sonst eigentlich, ich fand die immer ziemlich unangenehm und auch überhaupt nicht sympathisch. Aber ich muss sagen, was sie da geschrieben hat in dem Artikel, es könnte im Endeffekt auch eine Zusammenfassung unserer Arbeit der letzten paar Jahre sein. Also es ist kein Artikel, nee, es ist ein Interview mit ihr. Der weiter unten ist es dann nochmal als Transkript. Sie fragt zum Beispiel, seit wann ist Kunst eine Benimmschule? Also wenn wir jetzt anfangen wollen, in der Kunst alle, die salopp gesagt Arschlöcher sind, herauszuschneiden, dann fürchte ich, dass es in unseren Bibliotheken, in den Museen und den Kinos wahnsinnig leer wird. Scotland Yard ermittelt gegen Kevin Spacey. Ich würde sagen, die sollen jetzt ihre Arbeit machen. Ja. In meinen Augen hätte eine vernünftige, nicht hysterisch bigotte Öffentlichkeit sagen müssen, ich glaube, der erste ist Anthony Rapp, der die ganze Lawine ins Rollen gebracht hat. Er ist selber Schauspieler, er ist, glaube ich, mittlerweile in den 40ern oder so und er war 14 und ein angehender Schauspieler, ein Kinderstar, war eingeladen auf einer Party von Kevin Spacey. Und sie sagt halt, wo ist der Punkt da dran, weil der Typ hat nie behauptet, dass er ihn vergewaltigt hat. Er sagt, er ist dann abgehauen. Und diese ganze Hexenjagdnummer, die im Moment da läuft, gefällt ihr offensichtlich nicht so gut. Wie gesagt, ich hätte sie anders eingeschätzt und sie warnt halt auch, wie wir das ja auch regelmäßig jede Woche eigentlich tun, davor, dass das in den Totalitarismus führt. Wenn man die Leute halt für solche Sachen schon an den Pranger stellt und bevor irgendwas ermittelt ist, eigentlich auch schon hinrichtet. Ja. Kinder, das gehört zum Erwachsenwerden. Das gehört dazu, um in dieser Welt zu überleben, dass man eine gewisse Abwehrkraft entwickelt. Ja. Vergewaltigung ist ein widerliches, abstoßendes Verbrechen, aber nicht jeder, der mich Mäuschen oder Pussy oder was weiß ich nennt, ist ein Vergewaltiger. Ja. Also finde ich gut, dass es hier und da nochmal Leute aus der Blase gibt, die sich auch so äußern. Aber ein schiefer Blick ist im Grunde genau dasselbe wie eine Vergewaltigung. Also, weil es sind nur verschiedene Stufen der Eskalation, der Gewalt, die Männer ausüben, um die Klasse der Frauen systematisch zu unterdrücken. Damit dann die eine Frau eingeschüchtert wird und dann sie das drei weiteren Freundinnen erzählt. Und genau so tun die Männer seit Jahrtausenden die Frauen unterdrücken. Und wenn du dich jetzt mal fragen würdest, was denn das Endgame von Männern sein soll in so einer Welt, dann ist einfach nur, nö, einfach böse sein. Genau. Ohne Ziel, einfach böse sein. Nö. Scheiß drauf, dass da irgendwie die Hälfte der Bevölkerung irgendwie dann potenziell dann gelähmt wird, weil sie sich getriggert fühlt. Nö. Nee, schon gut so. Ja, ja. Ich sehe schon. Aber ich meine, wir haben ja halt eine Hexenjagd, die irgendwie, ich versuche die Kultur zu verändern. So. Gefühlen. So, ich weiß nicht, ob das nur ein Beiprodukt ist, aber wir haben irgendwelche Claims, also so Anschuldigungen, die man halt stark ausweitet, sozusagen, also für komplett volle bare Münze nimmt und undifferenziert einfach nur eine große Anschuldigung macht und mit Seiten des Clickbaits ist eine riesengroße Überschrift da. Und im Endeffekt wird ja dann ein Kulturbetrieb in Hollywood ein Stück weit verändert oder halt modifiziert. Das siehst du falsch, Abel. Das wird erwachsen. Das öffnet sich. Das wird inklusiv. Es gibt keine Movie-Buffs mehr. Wir sind jetzt alle Filmzuschauer, Abel. Ah, okay. Wisst ihr, was mich vor allen Dingen triggert? Dass ihr... Politische Korrektheit, die neue Intoleranz an Berliner Universitäten. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Artikel hier von der Frau Mösken, heißt sie, glaube ich, wenn ich das richtig lese. Ja, Lena Mösken. Ja, also hier, die zitiert hier so ziemlich alle Leute, die man irgendwie kennen muss, um sich mit diesem ganzen Kram auszukennen. Also diesen Greg Lukianoff zum Beispiel von FIRE, von dieser NGO, die in Amerika sich mit Redefreiheit an den Universitäten beschäftigt, wird hier zum Beispiel erwähnt. Und noch ganz viele andere. Also es geht halt um dieses Gedicht wieder an dieser Berliner Universität. Wo hier dann die Dame hier irgendwie meint, von wegen so, ja, wir sind doch hier eine Uni, die ganz besonders viel Wert auf Geschlechterkram irgendwie nimmt, wie die Geschlechter konstruiert werden oder was sie hier irgendwie meint. Und das ist halt eins von den Dingen, ne? Da sind hier so Namen drin wie Ayaan Hirsi Ali, die man auch nicht alle Tage irgendwie liest in deutschen Artikeln, die ausgeladen wurde von der Universität, hier Bill Maher. Ne? Also internationaler Blick halt eben auch mal. Also politische Korrektheit ist eigentlich nur ein toller Hüllenbegriff, okay? Der ist so toll, das hört sich so toll an, aber das, was Leute dann im Namen davon machen, ist halt, ja, ist Bescheid. Ja. Ja, und dieser Herr hier zum Beispiel, der hatte halt in so einem Artikel so ein bisschen die Anwalt des Teufels Position eingenommen gegenüber der ganzen Flüchtlingspolitik, und seitdem gilt er halt eben als rechter Professor. Und es gab schon ein Gerichtsurteil, dass er halt eben auch als rechter Professor genannt werden darf, also dass das unter Meinungsfreiheit fällt, ihn so zu betiteln. Okay. Tauscht keine Argumente oder mehr aus, sondern man stigmatisiert den Kritisierten als Rassisten. Ja, du gehst einfach vor Gericht und kämpfst darum, die Möglichkeit zu haben, polemisch zu sein und nicht auf die Argumente einzugehen. Nur damit du sagen kannst, hier, rechter Professor, aha, das ist jetzt mein Beitrag. Ja, also die Leute werden sicher nicht vor Gericht gegangen sein. Ich denke mal, er wird vor Gericht gegangen sein, aber die haben halt eben gesagt, dass es unter Meinungsfreiheit fällt. Ja. Ja, für den ist das dann der soziale Tod, wenn man den ausreichend stigmatisiert hat. Das war auch gut hier. Wer sich in Deutschland dem Diskurs der Herrschenden widersetzt, wird so lange stigmatisiert, bis niemand mehr mit ihm redet. Also hier, ja, der soziale wobei das in den USA ja auch ähnlich ist, aber zu einem gewissen Punkt, das dann auch zu einem Adelsschlag wird. Also dieses soziale Tod, den gibt es auf jeden Fall. Ich will das nicht kleinreden. Ich meine aber nur, dass sich der Diskurs halt mit der Zeit auch verschiebt und dass es halt irgendwann dann auch ein Adelsschlag ist, wenn gewisse Gruppen schlecht auf dich zu sprechen sind. Und die Leute, die den Professor brandmarken, das ist dann irgendwann ein Ehrenabzeichen, wenn die auch auf dich schlecht zu sprechen sind. Weißt du, du musst halt einfach immer, wenn dir Leute sagen, hier, geh da nicht hin, red nicht mit dem, einfach mal zurückfragen, so, warum denn? So, was hat der denn genau gesagt? Gib mir die Informationen nicht, die du interpretiert hast, sondern die Person auch wirklich von sich gegeben hat, ne? Und ja, das ist halt auch ein Problem. In diesem Fall wissen sie das halt schon, was er gesagt hat. Er hat halt eben gesagt, dass man das nicht leisten kann, in Deutschland halt Leute aufzunehmen und so, und dass man seine Souveränität aufgibt, wenn man das einfach so macht. Ja, das ist aber auch richtig so. Ja, ist aber auch richtig so. Und das nur, ist der Grund, warum sie Rechtsradikalen nennen, auf jeden Fall. Also. Ja, nur halt, weißt du, ist das nicht radikal? Weißt du, die müssen immer noch einen Beweis erbringen, dass das radikal ist, okay? Es ist von ihnen aus gesehen radikal. Ja, okay, an der Stelle ist es halt eine Meinungsäußerung dann. Die sehen das halt als radikal an und deswegen sagen sie das halt. Ja. Toll, auf jeden Fall. Ne? Also, ich sehe das halt noch nicht so positiv, leider, weil das ist halt auch wieder das Ding. Die Beispiele, die sie da hat, sind halt alles auch keine Beispiele aus Deutschland. Und auch die Leute, die sich halt eben gegen diesen ganzen Kram wehren, gibt es halt auch noch nicht so viele in Deutschland. Aber ich denke mal, also ich hoffe mal, dass das dann so laufen wird auf die Dauer. Ja, also wird es auch. Also, denke ich, glaube ich, hoffe ich, tue ich. Also so. Ja, da war ja noch das Beispiel drin von einem, der irgendwie über Kant, was ich glaube, da hatten wir damals auch drüber gesprochen, dass das nur unter Polizeischutz gehen konnte, eine Vorlesung über Kant. Von Kant? Ja, über Kant. Ach, über Kant. Ja, weil man hat halt so einen Professor, der über Kant eine Vorlesung gemacht hat, vorgeworfen, er würde nicht genug auf die dessen offensichtlich rassistische Einstellungen eingehen. Ach komm. Ach komm. Die Leute wollen, dass Leute menschlicher sind und dann sind sie menschlicher, machen Fehler und dann heißt es, nein, zurück, zurück, niemals. Warte, physische Geografie, zweiter Band in Akademieausgabe, Band 9, Seite 316. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer, Inder, haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Originalzitat von Kant. Kein Wunder, der Mann, der war rechtsradikal. Das ist so, Kant. Den darf man nicht mehr lehren. Also. Ja, genau, ist doch voll krass egal, was er sonst so gedacht hat und was er dann aufgeschrieben hat und was sich dann bewährt hat. Nö, nichts davon, weil die Person das gesagt hat und die hat noch dazu noch Sachen gesagt, die Schwachsinn sind. Geil. Die NASA muss sofort abgewickelt werden wegen Werner von Braun, finde ich. Ja. Also alles verschrotten, Raketen weg, alles abreißen. Ist halt einfach, weißt du, zumachen. Das ist halt einfach so krank, weißt du, warum verstehen die Leute nicht, dass es guilty by association ist oder guilty by proxy oder einfach, weil, weißt du, ein ordentliches Zusammenleben der Menschen in der Gegenwart fängt mit der Säuberung ihrer Vergangenheit an. Wir müssen uns endlich unserer eigenen Vergangenheit stellen. Warte, sagst du das jetzt oder Kant? Das habe ich gesagt. aber hier halt, weißt du, so Wittgenstein hat ja mal gemeint gehabt, dass wenn Menschen nichts Dummes machen würden, könnten sie nichts Kluges machen. Ja. So, das ist so, du machst Fehler und je nachdem, wie du mit Fehlern umgehst, ob du aus ihnen lernst oder sie ignorierst, ja, kommst du halt an den Punkt an, den du dir selbst immer verdient hast, okay, aber wenn wir jetzt auch einfach an jedem Wissenschaftler jetzt einfach mal Dreck rausbuddeln, ja, okay, cool. Das Ding ist halt, in meinen Augen macht das die ganzen größeren schaffenden Menschen, ob das jetzt Wissenschaftler sind oder halt Intellektuelle, macht die eigentlich menschlicher, wenn du dir überlegst, dass ein Newton so der Stadtnarr war, der wahrscheinlich schizophren war und öfters mit Psychosen irgendwie nackig in den Schornstein gekackt hat, dann macht es das irgendwie menschlicher, wenn du dir denkst, ah, der hat zwar also interessante mathematische Dinge hervorgebracht, aber der war halt auch noch irgendwo Mensch und hatte so seine Probleme. Und wenn dann an Kant so ein Spruch mit Afrika ablässt, dann ist das halt, ja, okay, ist 1764. Wenn du etwas über die Epoche weißt, dann weißt du, dass zu dem Zeitpunkt alle gegenüber allen rassistisch waren und dass es vollkommen normal war, von allen Seiten sich gegenseitig an den Kopf zu werfen, dass der andere Mensch schlechter ist wie der. Ja. Also, ja, weil er einfach keine Ahnung hatte und keiner hatte irgendwie in Erfahrung gebracht, wie das alles funktioniert und dass es da keine so eine harte Verbindung gibt zu und so. Was soll das? Ach, Mann. Ja, klar. Oder hier, stell dich mal vor, man würde rausfinden, dass irgendwie die ersten Höhlenmenschen, die da in den Höhlen von Cannes da irgendwie Sachen rumgemalt haben, ne, hier, die waren alle hier Sexisten, Rassisten und rechts. Ja, die hatten ein fleischzentristisches Weltbild, weil die haben Büffel gemalt und Frauen mit großen Brüsten dargestellt. Und die haben auch nur Leute aus ihrem eigenen Stamm irgendwie geachtet. Und aber müsste, waren aber, für die nicht viel besser als Tiere. Aber müsste man dann nicht. Die haben kein Foucault gelesen, das muss man ihnen auch vorhalten. Aber müsste man dann nicht aus all diesen Gründen den Islam auch komplett ablehnen? So? Nein, sowas kannst du doch nicht sagen. Oh also, mein Gott! Oh. Ich meine, der Islam basiert auf so vielen Falschheiten. Oh, Opex, jetzt hör doch auf, wir kommen in Teufels Küche. Ja. Oder was ist mit dem Christentum? Oder, oh nein! Ja, das, aber es ist auch das Gleiche, was die Thea Dorn eben über Kultur gesagt hat. Wenn wir jetzt anfangen, irgendwie überall zu suchen, wie du es eben gesagt hast, dann bleibt nichts über. Weil ja, es ist niemand. In der Menschheitsgeschichte auch so, dass oft, man sagt ja Genie und Wahnsinn und es braucht eine gewisse Andersartigkeit. Also irgendjemand ohne große Ideen und so, der wird kein heliozentristisches Weltbild aufstellen. Aber jemand, der irgendwie ein bisschen bescheuert ist und vielleicht ein bisschen autistisch und mehr mit Sternen anfangen kann als Menschen, der wird vielleicht darauf kommen. Ja. Du solltest sagen neurodivers. Weißt du? Neurodivers. Ja. Ja, aber ist doch so. Also die bringen die Gesellschaft nicht in dem Maß voran, wie das Leute machen, die auf dem Abgrund balancieren. Ja. Ist einfach. Das Problem ist das Prinzip der Vindictive Protectiveness. Wer bereits Sprache als gewalttätig, wer die Literaturauswahl einer Vorlesung als Fortschreibung struktureller Machtverhältnisse in einer Gesellschaft sieht, dem geht es nicht um eine intellektuelle Debatte, nicht um Wissenschaft, sondern er stellt eine politische Forderung nach einem Ausgleich für ein empfundenes Unrecht. Hast du schön gesagt. Guter Satz. Ja. Scheiß Postmodernisten. Ja, ne, das ist nicht mal so, dass die irgendwie die Post modernisieren wollen. Weißt du, die können gar nichts. Dozentin schreibt gegen die Meinungsfreiheit. Okay, also sie benutzt Meinungsfreiheit, um sich gegen Meinungsfreiheit zu äußern. Finde ich gut, weil sie das halt wirklich auch so im vollen Maße ausnutzt, ne? Die Bastler-Soziologin Franziska Schutzbach möchte ihre politischen Gegner aus dem Alltag verdrängen. Das geht ganz einfach. Geh in deine Wohnung, schließ von innen zu, nagel Bretter davor, mauer sie zu und lass dir dein Essen und ein paar Drohnen liefern. Dann musst du nie wieder mit deinen politischen Gegnern irgendwie zu tun haben. Ja, ne, außer die politischen Gegner sind schon in deinem Kopf und du siehst sie einfach, wenn du die Augen aufmachst, ne? So. Oh, eine Soziologin, die uns schon mal den Mittelfinger zeigt. Hey, wir können nicht ewig kooperieren. Ist die Zeit der Worte ist vorbei, oder was? Kommen wir aus der Schweiz jetzt nur noch Wahnsinn. Okay, Leute. Franziska Schutzbach ist Soziologin, lehrt und forscht an der Universität Basel Genderwissenschaften und hat Mühe... Moment mal, was ist das denn? Genderwissen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Genderwissen, irgendwas stört mich. Fällt es euch auf? Ja, weil es kein Wissenschaft. Das sind schon mehrere überhaupt. Das ist ganz besonders toll. Das ist genauso wie Religionswissenschaften. Ich glaube, das ist eine neue Schreibweise. Ich glaube, dieser Strich ist kein Bindestrich, sondern Minus. Ja? Das ist einfach so Minuswissenschaften sind es. Ja? So sind Gender-Minuswissenschaften. Das ist die Umkehrung von Wissenschaft. Ja? Das ist so alles, was nicht Wissenschaft ist. Fast alles ist ihr zu bürgerlich, zu konservativ, zu antifeministisch geworden. Ihren ideellen Zustand beschreibt sie an einer Winterrede im Züricher Kulturhaus Karl der Große. Dass sie da überhaupt reingegangen ist. Karl der Große, ich meine, mehr Patriarchat geht ja kaum. Mich hat in der letzten Zeit die Frage beschäftigt, wie wir aus einer progressiven, im weitesten Sinne linken Position heraus die aktuellen reaktionären Entwicklungen ertragen können. Wie wir nicht nur politisch, sondern auch emotional damit umgehen. Ah, okay. Es geht noch weiter hier. Ich glaube, das war so das Publikum. Die waren so, Schutzbach habe nämlich festgestellt, dass sie frustriert werde, manchmal verzweifelt oder dauerempört und dass mir dadurch viel Energie verloren geht. Auch Freude. Die Rede hielt sie im Januar dieses Jahres. Doch schon im Mai 2016 hatte die Soziologin eine Lösung parat, wie man in unserer Gesellschaft mit dem politischen Gegner umzugehen habe. Oh mein Gulag. Gott, der politische Gulag. Gegner! Gulag. Ah. Das ist eine Gulag-Frau. Ganz, ganz einfach. So, das ist das, was sie... Nein, das gesellschaftliche Gulag hier. Also, alle Bürger müssen die rechtstraditionalen Politiker boykottieren. Kompromisse ist eine Entscheidung der einzelnen solchen Politikerparteien und deren Vorschläge nicht mehr zu akzeptieren. Und nicht mehr umzusetzen. Auch dann nicht, wenn diese gewählt wurden. Demokratie, also, Frau Schutzbach. Also komplette Verweigerung und Verhinderung, dass überhaupt irgendjemand regiert, wenn du nicht darfst. Ne? So, cool. Cool. Die Fluggesellschaften sollen keine Rechtsnationalen mehr transportieren, Veranstaltungsorte und Hotels keine SVP-Parteizusammenkünfte mehr in ihren Räumlichkeiten zulassen. Mikrofone können auch einfach ausgeschaltet werden. Fernsehsender müssen keine rechten Talkgäste einladen. Zeitungen nicht mehr über sie berichten. Was ist die noch ganz... Also es tut mir leid, das ist der Aufruf zur Diktatur. Oh, Alter, was mir halt richtig leid tut, sind ihre Kinder. Okay? Mhm. Franziska Schutzbach, 38, selbst erklärte Feministin und Mutter von zwei Kindern, forscht seit 2001 am Zentrum Gender Studies bei der Uni Basel. Weißt du, wenn die für ihre eigenen Theorien einsteht, es ist ja schön und gut, nur soll sie konsequent damit umgehen, okay? Die soll sich mal gern von anderen Feministen so rauswerfen lassen, ja? Weil das, was die macht, ja, passt nicht zu der Definition, die man uns verkaufen will als feministisch, so von hier Gleichberechtigung von allen Leuten und hier... Was ist Antifeminismus? Ein extremes Beispiel ist der rechtsradikale Attentäter Anders Breivik. Genau, ja, natürlich. Na, ja, das genau. Ist ein Beispiel für Antifeminismus. Ist doch nicht mehr ganz klar im Kopf, ey. Feminismus ist der Beispiel für Antifeminismus, okay? So, die können sich selbst nicht mal intern einigen, was denn jetzt was ist, okay? Ja, Männer können immer noch gut, dass sie schon wieder den Typen mit der geisteskranken Mutter sich daraus gepickt haben. Ja, dessen Vater sich dafür eingesetzt hat, dass er das Sorgerecht erhält, aber die geisteskranke Mutter das Sorgerecht behalten durfte und ihn halt angefasst hat, als er noch ein recht kleiner Bub war und so Sachen. Das ist alles irgendwie, was kann man dazu sagen? So? Also. Auf Social Media kritisiert und verhöhnt sie auch fast wöchentlich Journalistinnen und Journalisten, die den Forschungsbereich Gender Studies als fragwürdig bezeichnen. Ja, genau, sie hat sich schon selbst einfach in die Richtung bewegt, hat schon verstanden, dass sie auf diesem Hügel sterben wird und will jetzt, dass alle anderen irgendwie drunter leiden. Ne? Super Frau, sehr erwachsen. In meinen Augen ist ihre Negativität, die kommt einfach von der, von der Verbitterung, dass ihre Ideologie halt irgendwie nicht mit der Realität konform geht und dass es halt einfach super frustrierend ist, wenn du einen Fantasia-Abschluss hast in einer Ideologie, die halt Mumpitz ist, und das verbittert dich einfach und deswegen kommt ihm jetzt so eine entgleiste Rhetorik daher. Ja. Das ist antidemokratisch bis ins Mark. Also und natürlich ist es dann überspitzt, ihr eine Gulag-Mentalität vorzuwerfen, aber ganz ehrlich, also das ist Gulag-Mentalität. Das tut mir leid. Antidemokratisches, linksextremistisches Gedankengut. Das tut mir leid. Also, das sind vor allem immer wieder genau dieselben Symptome. Weißt du, du gibst Leuten diese postmoderne, kulturmarxistische Ideologie, die jetzt halt sich einfach mal ausgebreitet hat. Ne? Und jeder von den Leuten geht entweder dran kaputt, ja, oder geht weg. Okay, du kannst nicht darin aufblühen, weil Postmodernismus lehnt Logik schon inhärent ab. Okay, dir wird gesagt, dass Doppeldenk eigentlich voll nice ist. Okay, und das ist halt echt fürchterlich, ne? Du hast dann so Leute wie sie hier, die dann meinen würden, locker würde sie den Spruch unterschreiben, Hass ist keine Meinung, ne? Locker. Ja? Aber dann hasst sie andere Leute wegen ihrer politischen Ansicht. Das ist so lächerlich, Mann. Die müssen einfach mal erwachsen werden, Leute. Mann, bitte. Die Ideologie der freien Marktwirtschaft habe es möglich gemacht, dass Medien Forscher an Universitäten kritisieren könnten, schreibt Schutzbach. Was? Ja, ne? Was hat das mit der Ideologie der freien Marktwirtschaft zu tun? Ich würde eher sagen, die Pressefreiheit hat das möglich gemacht und das ist auch gut so. Weil ich erinnere mich zum Beispiel an diesen südkoreanischen Klonskandal, als jemand meinte, er könnte irgendwie jeden alles Mögliche klonen und hinterher kam raus Blödsinn oder die Tante mit ihrer komischen, was war das hier, Blut-Irgendwas-Firma, für die sie Milliarden eingesammelt hat und die hinterher geplatzt ist. Also es ist eine Aufgabe der Presse, auch die Wissenschaft zu kontrollieren. Ja. Ja, und da richten sich ja auch immer die Liberalgesinnten auf, die sich darüber aufregen, dass Genderforschung Quatsch ist. Ich weiß gar nicht, wie man als Liberalgesinnter nach der Lektüre von diesem Kram jetzt hier und ihren ganzen Aussagen auf die Idee kommen würde, dass sowas wie die Frau hier irgendwie schlecht wäre für den Liberalismus, dem irgendwie entgegensteht oder so, irgendwie die Freiheit einschränken kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dabei ist doch jede Interpretation, wollen sie doch gelten lassen. Und das kommt auf deine gefühlte Meinung an in dem Gender. Ja, aber guck mal, deine gefühlte Meinung, dass das alles Quatsch ist, auch irgendwie valide. Aber guck mal eben, selbst in ihrer eigenen Logik findet ja sozusagen die Kritik theoretisch Platz. Aber es sind ja Ideologen, die keine Kritik hören wollen. Ja, weißt du, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Nee, die verkaufen dir das so. Aber eigentlich ist die kritische Theorie entwickelt worden, um einfach alles umherum zu kritisieren und zu nörgeln, was der Westen macht, okay? Das heißt, so die Aktion gegen die Institutionen, die hier schon sind und waren, ja, die sind voll okay. Die sind voll krass erlaubt. Was ich mich halt frage bei der Frau ist, wie gesagt, wenn sie meint hier, Meinungsfreiheit ist voll schlecht, wenn man sie Leuten gibt, ne? Ja, cool, okay, nice, finde ich nicht so toll, ne? Was machst du jetzt mit mir, ne? Bin ich jetzt auch rechts? So, einfach weil ich sag so, ich bin gegen Zensur, ne? Alter. Umfrage, die Genderwissenschaftlerin will alle rechtsnationalen Politiker am liebsten boykottieren. Ist Dozentin Franziska Schutzbach für die Universität Basel noch tragbar? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie das Fundament der Uni gebaut ist, Alter. Was wollt ihr? Nee, ey. Ja, das Fazit ist auch gut. Es wäre halt mal echt lustig, wenn sie jetzt deswegen einfach mal entfernt wird. Ja. So, weil sie halt einfach viel zu radikale Ansichten hat, ne? Aber nö, wird sie ja nicht, ne? So, Genderwissenschaftler beschützen andere Genderwissenschaftler, weil sie alle scheiße sind, ne? Also auf Anfrage. Schutzbach schreibt auf Anfrage. Es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und politischen Beiträgen zu öffentlichen Debatten und Wissenschaft. Ich möchte niemanden den Mund verbieten. Außer wenn ich direkt darüber schreibe, dass ich das will, will ich das nicht. Because Logic. Der konkrete Blog-Eintrag von mir ist ein Aufruf an Individuen, nach ihrem ethischen Gewissen zu handeln und menschenfeindliche, rassistische Akteure zu boykottieren. Aha. Ja, ne? Sehr klug. Weißt du, warum gleich boykottieren? Warum dieser Virtue-Signaling-Element so drin? Wieso? Weißt du kannst doch einfach nicht zustimmen und sagen, okay, ich verstehe, was du meinst, aber dieser Teil in deiner Aussage ist irgendwie kacke. Das sehe ich nicht so, das sehe ich anders. Hier, so sind so Fehler drin, kann man verbessern. Warum boykottieren? Weißt du, so wieso gleich boykottieren? Meine kleine Tochter Finja fragt mich letztens, wie sie Nazis in ihrer Klasse erkennt. Schweren Herzens musste ich ihr erklären, dass das nicht so einfach geht. Seitdem hat sie Angst davor, in die Schule zu gehen. Das macht mich wütend und traurig zugleich. Man sollte zu unserem Schutz über ein Erkennungszeichen von AfD-Wählern und ihren Kindern nachdenken. Dorothea von Waldenburg, ZGI-Leserin aus München, Bogenhausen. Ja, zusammen gegen Intoleranz, ZGI, wisst Bescheid. Finde ich gut. Kann ich so direkt unterschreiben. Aber ist das denn nicht Intoleranz, die Intoleranten nicht zu tolerieren? Weißt du, das ist einfach, weißt du, so, du hast dann ja, Leute, von denen. Ist ja denen gar nicht gesagt, dass die intolerant sind. Außerdem. Nee, die. Aber die will ja hier eigentlich. Also, dass man die ja erkennen kann, damit man sie umgeht. Um ehrlich zu sein, ich dachte, dass das ein Fake-Bild irgendwie, keine Ahnung, Outrage-Porn oder halt Satire ist oder so. Also, ich, keine Ahnung, Alter, ich finde es für mich zu grotesk, so, dass ich, keine Ahnung. So. Ja, wenn du irgendwann mal wissen willst, was abgeht, dann frag einfach die Dorothea von Waldenburg mit ihrer Tochter Finja aus München-Bogenhausen. Die Tochter tut mir halt echt schon klar leid, okay? Die Mutter hat sich da die Möglichkeit gehabt, als Erwachsene hinzustellen, zu sagen, ich habe Ahnung von der Welt, so und so sieht's aus, ne? Und dann habe ich jetzt eine Tochter und dann sage ich ihr hier so und so Rat und so, ne? Aber sie macht eigentlich aus ihrer Tochter eine genauso vergraulte Version und verkrüppelt sie einfach intellektuell. Das ist sowas. Was ist das? Der Chat sagt, das sei Satire. Das ist Satire? Ja, dachte ich mir noch. Das ist zu. Das ja, ist aber zu, weißt du, das ist so. Ich weiß so. Wir haben schon genug von solchen Arten von Sachen schon erlebt gehabt, okay? Das kann ja, man das schon. Ja, aber das ist aber echt extrem dumm. Also. Ja, also dann haben sie sich hier aber auch jede Menge. Also, das ist, gibt einen Fleißstern dann von mir, wenn das Satire war. Ja, schon, soll. Ne? Ja, ja. Das ist dann wirklich schon richtig so gruselig. Das ist, da würde ich schon so sagen, ist so Edging. Ja, das ist dann so ja, okay, man kann sagen, dass es Satire ist, aber wie weit kann dann diese Satire gehen, bis sie dann wirklich über bis eine Meinung ist? Bis nach und wieder zurück, das darf Satire. Ja, okay, man sieht schon, dass es Satire ist, okay. Man sieht es schon, wenn man diese Seite kennt, okay. Weil, ja, okay, ja. Da ist schon klar. Aber dieses ganz Feine mit diesem Spruch da, uff. Aber gute Sache. Sicher? Dass du Satire ist, ich weiß immer noch nicht. Nein, das ist Satire. Ja. Das Trump-Bild hat es irgendwie schon verraten, ja. Also ja. Niemand verwendet dieses Trump-Bild, okay? Das ist schon viel zu on the nose, no pun intended. Ja. Hahaha, rot. Da steht dir, hahaha, Witz gemacht. Leipzig, Uni will gegen rassistischen Professor vorgehen. Hervorragend. Die diesjährige Professorjagd ist damit eröffnet. Ja, genau. Es ist Professor Season, Student Season, Professor Season. Oh, am Ende des Jahres kann ich mir eine Literaturprofessor über das Sofa hängen, also den Kopf. Ja. Mistgabeln, Fackeln. Hilft ja auch bei der Entkolonialisierung der Wissenschaften. Also, da kann ich ja nur, weißt du. Oh mein Gott, was ist das bitte? Ja, also das ist eigentlich nur so der Vorlauf. Das soll zeigen, dass die Geschichte, die diese Woche passiert ist, schon ein bisschen, aber das ist jetzt auch von dieser Woche, also ist nicht viel, ist einen Tag früher als der andere Artikel, der wahrscheinlich danach kommt. Also der hat zum Beispiel gesagt, wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption, Schlendrian und etwas Hochscrollen. Und etwas Hochscrollen. ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben. Finde ich jetzt erstmal nicht rassistisch. Finde ich auch nicht unbedingt fremdenfeindlich, sondern das ist eine Meinung erstmal. Ja. Ich finde generell so ein Statement wie irgendwie der Kontinent XY schuldet Kontinent XY irgendwas, finde ich dämlich. Also ich weiß nicht, so eine Kollektivschuld, weiß nicht, weißt du. Ja, und jetzt hat dieser Professor, der seit längerer Zeit heftig umstritten ist, wundert einen nicht bei den heutzutage bei den Universitäten. Und der hat jetzt letzte Woche eine Übung gehalten und dann kamen zwei Leute von der Antifa und haben diese Übung unterbrochen. Uiuiui. Haben da sich das Recht erstritten, die rassistischen Tweets von dem Mann vorzulesen. Cool, wow, Shahak Shapira-Style. Also, ja, cool, Mann. Nice. Ich finde das halt immer wieder schön zu sehen, wie es die Social Justice Warrior nur in Amerika gibt und wie das in Deutschland gar kein Problem ist. Ja, und wie das hier hochgebauscht ist und hochsterilisiert. Ja. Ich weiß schon, was so eine Appeal to Authority Fallacy ist, ne, wo du sagst, hier, der Typ ist älter und der ist Professor, also hat er recht mit allem, ne? So, das mache ich auch gerade nicht, aber aber warte, selbst wenn er Unrecht hat, kennt er sich in dem Unrecht immer noch viel besser aus, weil er Professor ist. Also der kann dir ein viel genaueres Bild vom Unrecht zeichnen. Aber die Genderfrau auch stimmen, die wir gerade hatten, die argumentiert ja quasi auch so. Ja, aber wisst ihr einfach, was ist damit passiert? Was ist aus Nuance passiert? Ich weiß, da war noch mal eine Zeit, da haben Leute gemeint, hier so ziviles Auseinandersetzen, das ist halt gut und so und Nuance und Nuance ist eine Stadt in Südfrankreich. Ja. Aber halt, wisst ihr so, das ist halt echt einfach krank, weil dass sich die Leute, die halt irgendwie zurecht erkennen, wie der Diskurs halt verroht in der Gesellschaft, ne, selbst nichts daran tun, sogar noch zusätzlich Schaden zufügen. Warte mal, kurz, bevor du es, ach, schade. Ja. Das war ein wunderschöner Schreibfehler ein Grammatikfehler in der Unterüberschrift, auf den wollte ich noch hinweisen, dass der Spiegel lockt echt die letzten Menschen mit dem Brotkanten aus dem Wald, die irgendwie ein Texteingabesystem benutzen können. Ach ja, naja, Webwelt und Technik, okay, hier die Welt schreibt, ne, das ist ja Welt, ne? Ja, genau, Beleidigung. So geht man mit Hass im Netz richtig um. Schön, ich hasse dich, wütend. Und dann Stinkefinger den Bildschirm zeigen, das löst deine Probleme. Ja, also im Endeffekt, dieser Artikel ist jetzt nicht so gut. Ich bin ja vor allen Dingen darüber, gestolpert, dass die hier geschrieben haben, weil die wissen es eigentlich, ne? Also der Begriff Hassrede ist allerdings ungenau und umfasst fast alles, was in irgendeiner Weise abwertend ist. Da ist Hassrede ein Sammelbegriff. Ja, aber ich darf doch abwertend über Krebs reden. Oder? Nein, Abel. Krebs ist keine Meinung. Rechtlich lassen sich aber andere Straftaten klar definieren. Volksverhetzung, Gewalterstellung, Aufruf zu Straftaten. Ja, genau. Oder das Drohen mit Verbrechen sind strafbar. Ha, genau. Genau das, was ich immer sage. Das sind die Sachen, die man klar erkennen kann. So, und jetzt gibt es aber gegenüber einzelnen Personen mit einer Regel zwischen Verleumdung und Übernachrede unterschieden. Ja, kann man auch noch sehen. Das sind Tatsachenbehauptungen, die andere herabwürdigen können. Ja, herabwürdigen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall den Schaden zufügen können. Der häufigste vollkommene Straftatbestand sei in diesem Zusammenhang jedoch die Beleidigung. Wenn eine Aussage rechtlich als Beleidigung zu werten ist, hängt jedoch vom Einzelfall und Kontext ab. So Lemke. Aber man könnte doch eigentlich, wenn man dann schon vor Gericht ist, ne, und sagen wir, irgendjemand anderes berichtet diesen Fall und du bist dann als sozusagen die Person, die involviert ist, ne, dann dabei. Kannst du nicht eigentlich sagen, so, ja, okay, ja, es ist halt schon Tatbestand der Beleidigung liegt vor, so, aber ich mache mir nichts draus, ist schon okay, passt, ne, nichts Schlimmes passiert. Wird dann der Fall dann einfach fallen gelassen? Ja, ne? In vielen Fällen ja. Aber du kannst ja einfach sagen, so, nö, beleidigt mich nicht, passt schon. Aber das Lustige. Ja, aber komm, in dem Artikel schreiben sie doch im Grunde dann, du musst ein Alpha-Otto sein, wenn dir jemand ein böses Wort sagt und den direkt vor Gericht zerren. Go for it. Ja, das zum einen und dann halt eben auch die, weil das ist ja genau dieser Gegensatz, der immer gemacht wird. Ne? Dass, wenn man jetzt kommt und sagt, so, ja, das geht mir alles zu weit, diese ganze Reihenleserei in die Beleidigung. Und dann heißt es aber sofort, ja, willst du etwa, dass Verleumdung und üble Nachrede und Aufruf zu Straftaten und Gewaltdarstellung und Volksverhetzung, dann ist das auch alles legal oder was? Ist das alles okay oder was? Aber das, wie ja, ne? ja hier schon steht, ne, von den Experten halt selber, dass es grundverschiedene Dinge sind. Und den Unterschied sieht man auch. Naja, wenn du gucken kannst. Also, ja. das kommt halt darauf an, wie klar deine Augen sind. Ja, ne? Und ich brauche auch keinen Begriff Hassrede. Das ist ja gerade das Ding, ne? Dass Hassrede halt eben diesen ganzen Kram hier beinhaltet. Von hier bis hier. Ja. Ne? Aber im Endeffekt, auch you suck and you're a liar. In den meisten, aber, Fällen, weißt du, das ist ja genau, in den meisten Fällen ist es aber das hier. Und das ist halt eben gerade der Quatsch, der Humbug ist. Und das ist genau das, was probiert wird, indem man dieses hier nimmt, dieses hier dann zu diesem hier zu machen. Ja. Ich find das halt echt also, toll. Also man will sozusagen die Debatte so weit verschieben, dass dann, dass du halt direkt an bei einer Beleidigung an Volksverhetzung denkst. Ja. Und dann, ja. Ja, natürlich, ja, Overton-Fenster und so, ne? Ja. Ist halt echt lustig, weil es ist irgendwie so intellektuell einfach unfair, dass die dort stehen bleiben, an dieser Stelle. Warum nicht noch weitergehen? Warum nicht den Unterschied zwischen einer Beleidigung und einer nicht beleidigenden Aussage klären? Dann müsste man ja eigentlich einsehen, dass beides Aussagen sind, beides sind Informationsträger und die Interpretation davon ist dann das, was halt eher das Wichtige ist, ja, die Interpretation. Ja. Und das ist immer eine aktive Entscheidung, wie du es interpretierst. Ja, da, hier, Kontext, genau. Ja. Ja. Weißt du, aber auch nicht nur kontextabhängig, sondern auch zusätzlich dazu, dass du aktiv sagen kannst, selbst wenn der Kontext jetzt so ist, dass das beleidigend ist, ich fühle mich nicht beleidigt. Das ist halt das ist halt der Punkt. Warum sind die Leute, die am meisten irgendwie auf Gefühlen bestehen und hier auf Gefühle anderer achten, sind total totalitäre Kackbratzen? Ich verstehe das nicht. Es ist so, Gefühle sind voll wichtig und so und yay und Gefühl, ne? Aber wenn du sagst so, ich fühle mich halt unwohl, wenn ich bei diesen Leuten dann so dastehe und ich weiß nicht, wie meine Zukunft so ist, das ist Hassrede, das ist beleidigend, das ist schlimm. So. Ja, dazu gibt es eigentlich nur zu sagen, dass Birgit Kelle von Facebook, also eigentlich sollte es, glaube ich, eine Woche gehen oder so, dass sie ihren Account nicht mehr benutzen kann, wegen Hassrede. Und später sind dann noch 3 Tage irgendwie draus geworden, nachdem sich der Herr Steinhöfel eingeschaltet hat. Und also das ist obligatorisch, muss ich an der Stelle sagen, Birgit Kelle ist eine Person des öffentlichen Lebens und dadurch hat sie besonderen Einfluss. Sie kann ihren Fall schnell publik machen. Normale Menschen, Otto-Normalbürger, haben diesen Einfluss nicht und werden daher aktiv zensiert. Weil ja. Wenn es so jemandem wie Birgit Kelle passiert, kann es dir als kleiner Mensch sehr einfach passieren und du hast dann kein Unterstützungsnetzwerk, was dir dein Social-Media-Account zurückbringt. Service-Announcement. Ja, ne? Und das, worüber sie geschrieben hat, war diese Hijab-Barbie. So viel also, zu Privileg, ne? Ja, ne? Das ist, uff. Ja, wir schauen jetzt mal wieder ein Video von dem YouTube-Kanal des Familienministeriums. Ich glaube, so langsam haben wir echt jedes Video von denen bei uns irgendwann mal dabei gehabt. Das von heute die geben dir doch Zuschauer hier, ne? Ach nee, die schauen das alles bei Proxy über uns, ne? Die geben denen keinen Klicks. Das ja. Wird sicherlich also, wieder so sein. Leute haben sich das noch nicht angeguckt. So ein Like, 50 Aufrufe. Hm. Ja. Auf geht's. Und hier geht es jetzt um die G20-Fachtagung gegen Radikalisierung. Heil. Oh, Stärkung der Zivilgesellschaft, das habe ich mir schon immer gewünscht. Genau. Ich auch. Es ist schön, dass das endlich passiert. Also ich benutze Brainforce zur Stärkung meiner Zivilgesellschaft. Ah. wenn die Nachwirkungen immer noch anhalten, so nach 8 Stunden, dann den Arzt besuchen. Ne? Me too. So. Ja, Vertreterinnen und Vertreter aus 28 Nationen sind hier und wir erfüllen einen Auftrag der Regierungschefinnen und Chefs der G20-Länder, nämlich Erfahrung auszutauschen, wenn es um die Prävention gegen Radikalisierung in unseren Gesellschaften geht. See, radicalization is taking away the youth from the real questions. the dream of an equal society, dream of building nations which believe in social justice, having a life where everyone has dignity. Social Justice. Ja, Social genau. Justice. Wir brauchen, wie hat sie gesagt, Länder, die an soziale Gerechtigkeit glauben. Ja. Ich finde das so toll, weißt du, so da haben die jetzt mal jemanden eingeladen, der so anders aussieht als andere, ja. Und dann ist es aber im Kopf gesehen so Personen, die man schon zigtausendmal gesehen hat. Oh, so. that is not very friendly from you, Mr. Aurel. Hello, today I will show you how to establish Social Justice. Also es soziale Gerechtigkeit ist aber auch echt die säkulare Religion unserer Zeit. Also, ohne Spaß. Vor allem bedeutet ja das gar nicht mehr, was das mal bedeutet hat. Früher war soziale Gerechtigkeit eher so, hey, guck mal, warum hat die Lismon so viel Kohle und die Familie Quandt so viel Kohle und andere Leute müssen irgendwie ohne Rente ins Bett gehen? Das war mal soziale Gerechtigkeit. Und das ist ja der Witz, dass sie diesen Begriff ausgehöhlt und mit dieser Scheiße gefüllt haben, die sie jetzt Social Justice oder soziale Gerechtigkeit nennen, die einfach nur bedeutet, wir hacken in den größeren Menschen die Beine so ab, dass die kleineren sich nicht kleiner fühlen müssen. Ja, ja. Ja, ich frage mich halt auch, wenn man diese hyperbolistische Schere dann zumacht, ne, so von Arm und Reich, ne, was passiert dann? Was passiert dann, wenn zwischen Arm und Reich das einfach alles zu ist? Nee, das wird ja nie ganz zu sein, aber halt die obszöne Spannweite, die Schere heute hat, die ist doch eigentlich der Grund für die ganze Unruhe und den Stress. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden, liebe Martin Sellner Freunde, wenn ihr zuhört. Also ihr sprecht hier mit jemandem, der durchaus eher links steht als rechts, auch wenn der Martin uns einen Shoutout gegeben hat. Willst du sagen, du bist Nazi? Stimmst du zu? Nee, ich will damit sagen, mag das nicht, wenn sich Leute an einen ranwanzen, wie das jemand so schön gesagt hat. Aha, du scheiß Zentrist. Ja, auf geht's. Ja, wo jetzt schon mal ein Thema sind, Ewel, sagst du doch mal, was du vom Dugehen hältst. Und Dugehen, ich kann Menschen, die auf der rechten Seite des politischen Spektrums sich befinden und Alexander Dugin und die vierte politische Theorie gut finden, nicht ernst nehmen. Weil Alexander Dugin Postmodernismus für die Rechte ist und dass halt Postmodernismus einfach nur schädlich ist für einen intellektuellen Dialog, das war ja, glaube ich, auch schon irgendwo bekannt. Auf jeden Fall finde ich, dass jede Person, die sich mit Dugin assoziiert, selber diskreditiert, wenn sie Dugin nicht kritisch hinterfragt. Das ist für mich persönlich so eine Art Litmus-Test, ob jemand eigenständig zum Denken in der Lage ist, so, oder halt irgendwie nur so Sachen nachplappert. Und beim Sellner in seinem Video habe ich halt die vierte politische Theorie im Bücherregal gesehen und das ist halt so, pfui, ja, das schüttelt's mich. Also. Ja. Instead of working towards that, radicalization takes away. Stand da gerade eben Faith? Faith or Extremism. Toll. Takes away a lot of young people from there and also leads them to violence, which is absolutely not good for anyone. Ja, Radikalisierungsprävention ist ganz, ganz wichtig, denn es ist klar, repressive Maßnahmen sind natürlich ganz entscheidend, wenn es darum geht, Terrorismus zu verhindern, aber die Polizei und die Nachrichtendienste erreichen natürlich nicht Leute in den frühen Stadien der Radikalisierung, wo möglicherweise Eltern, Familien, Schulen noch Zugang haben. Und wenn man Radikalisierung ganz am Anfang verhindern möchte. Schaut euch mal diesen Kram an. One wish for all. They are all the same. That's none of my business. Okay. Die sehen aber schon echt böse. Entweder. Ja, das erinnert mich am ehesten noch an Bioshock. Was ich a man chooses, a slave obeys. Ja, Bioshock. Would you kindly, Alter. Möchte, dann muss man eben auch diese zivilgesellschaftlichen Akteure mit reinbringen und da... Us against them? Wie, was? Warum jetzt auf einmal, war das nicht... Ich komme da nicht mehr... Ja, das geht immer auf diesen What if I was wrong Ding. Das steht hier immer irgendwie mit drauf. Also quasi, die Leute sollen sich das angucken und sich dann denken, und was, wenn es nicht stimmt? Ach so, das sind so stereotypische Aussagen, ne? I don't fit in here, ja. So, dass sich da jetzt eine Frau da sitzt und sich die Gedanken macht, ne? So, aber was ist, wenn du falsch liegst, ne? Oder us ja, against them. So us also against them ist ja, ich weiß nicht, externalisieren, Feindbild aufbauen, tralala. Genau. I don't fit in here sagt dir, dass du zu deiner Gruppe finden musst. Deine Gruppe ist deine genau. radikalisierte Gruppe. Was ja, du? Genau. Ja, machen sie jetzt hier einen auf Pascals Wette oder wie? Ach, ich finde es interessant, auf jeden Fall. Also, ja. Wird dann Prävention wichtig? Die pädagogische Verantwortung liegt darin, Menschen dabei zu unterstützen, sich zu verändern. Und die sicherheitspolitische liegt dabei, zu gucken, dass, wenn von einer Person Gefahr ausgeht, diese Gefahr abzuwenden. Und der wichtigste Aspekt für mich dabei ist, in so einer Kooperation die verschiedenen Rollen klar und deutlich zu machen und voneinander abzugrenzen. First and foremost, prisons are seen both by the public as well as by government as a place where you lock up the bad guys. And particularly with this group and given the atrocious deeds that many of these offenders have undertaken, terrorism offenders in prison should remain in prison. And funding their management, let alone their reintegration, is not very popular. So firstly, we need to overcome that problem. Secondly, among the staff working with them, there's a lot of fear and misunderstanding of the kind of risk that this group poses. And they're often seeing them as one and the same. Every terrorist is the same and poses the same danger, which of course doesn't hold true. What becomes really important is that once someone is indoctrinated in any way, you have to deal, you have to do interventions, you have to deal with that part of the ideology as well. And so sehr gut, ne? Was die Kopftuchdame uns da sagt. Wenn jemand indoktriniert ist, musst du eine Intervention starten. Ja, die haben oft, als die diese Plakate noch gezeigt hatten, da war so ein Link mit diesem What if I was wrong, ne? Hm. So, what if I am wrong, ne? Und ich bin auf die Seite gegangen, ich habe das mal so rausgesucht und das ist eigentlich echt cool. Ich habe das auch mal in die Gruppe, in die Twitter-Gruppe mal gepostet, so ein Link, mach den mal auf, bitte. Da geht es um die verschiedenen Arten von Radikalisierung und das ist echt, echt gut gemacht. Also das ist einfach mal, um zu schauen, was gut ist, ja. Weil na gut, wenn die auch einen kompletten Saal voll mit Leuten aus 20 verschiedenen Ländern rankarren und dann deren Material auch noch scheiße ist, dann wäre das auch ziemlich traurig. Weißt du, ich habe das mal in den Zeitchat hier oder hier auch nochmal in den Textchat so reingepostet, genau. Genau, das ist diese Seite hier. Und da gibt es halt eben, da wird aus verschiedenen Weisen halt unterschieden, okay? Vier verschiedene extremistische Weisen. Da gibt es rechts und dann politico-religiöser Extremismus, linker Extremismus und Single-Issue-Extremism. Und das ist wirklich echt gut gemacht. Da stehen halt unter allen diesen Sachen, da kannst du aufmachen, auf das Plus klicken und dann kannst du sehen, wie es definiert ist, ne? Ja, und die haben Ökoterrorismus und Separatismus rausgelassen. Finde ich total gut. Weil Separatismus ja auch noch nie Probleme in einem Land gemacht hat. Ja, bei Left-Wing-Extremism, ne, da gehen die wirklich fein drauf ein und sagen hier, ja, so in diese Kategorie gehört Anarchismus, Maoismus, Trotzkismus, Marxismus, Leninismus. Ja, und alle anderen Gruppen, die halt Gewalt für Gewalt sind, so um ihre Ziele zu erreichen. Das ist aber, glaube ich, Whataboutism. Habe ich da netter gelernt. What about extremism? aber ja, es ist so wie es scheint, sind sie recht kompetent in dem, was sie da bereden. Es ist halt nur seltsam, was das Bundesministerium da für sich von rausnimmt. Hm. So if you're talking about preventing radicalization, we would almost say that that is not the beginning part of it. It means that you're already somewhere along in the process. Our project is really popular among young Muslims, and the reason is instead of using language as target group and who we are targeting is more important to kind of humanize and use another type of language and include people. By preventing radicalization, you will gain peace. And when you got peace, you got prosperity for the people, for the country. Radikalisierung, Extremismus kennt keine Grenzen, kennt keine Staatsgrenzen, kennt aber vor allem auch im Internet keine Grenzen und deshalb ist eine internationale Zusammenarbeit so wichtig. Ja, dieser hübsche kleine Turm hier, den müssen wir uns nochmal größer angucken. Ah, ein Turm, das muss gut sein. Da will ich jetzt mal sehen, was die so aus. Ist das nicht so ein Ding, was halt Verschwörungstheoretiker so haben mit so einer Pyramide und wer da in welcher Schicht ist? Aber die haben schlechtere Photoshop-Skills. Ganz oben steht auf jeden Fall Demokratie leben. Live Democracy! Und da oben rechts, genau, da steht auch Demokratie leben. Und da ist in der Spitze von dem Gebäude ist auch Live Democracy. Hat irgendjemand voll schlecht Demokratie leben übersetzt. Ja, und an der Seite stand auch noch, was war es gerade? Arbeit so wichtig. Hier steht auch irgendwas von wegen Development of, abspielen. Development of NGOs steht hier in dem grünen Bereich, Federal Level. Ist auch gut so, weil NGOs sind halt wichtig. Genau, schön die AA-Stiftung und so. Mhm. Da kommt Freude auf. Ja, Mann. Demokratie leben. Ja, das sieht so aus. Das ist halt, anstatt dass die mal irgendwie die Seite bewerben, die auf den Plakaten war, die halt irgendwie besser ist und so. Ja, das war wahrscheinlich eins von den Projekten, die sie hatten. Und das war wahrscheinlich ein Projekt aus dem Ausland oder so. Ja, aber halt, was ist Demokratie leben, ist halt irgendwie echt lau. Also als Projekt ist irgendwie echt. Ach. Demokratie leben. Why people ruin others' lives by exposing all their data online. Okay. Als Rache wahrscheinlich oder Böswilligkeit oder so? Ja, das ist eigentlich gar nicht so sehr das Ding, worum es mir bei dem Artikel geht. Es geht mir um eine Zahl, die da genannt wird. Und zwar so ungefähr eine Seite runtergescrollt. Was denn eben hatte ich es doch. Da. One finding that surprised them is that just 16% of targets were women and over 82% were male beim Doxing. Das ist ja auch mal eine interessante Zahl. Und die meisten Targets, die gefunden wurden, waren Hacker oder Gamer. Und deswegen sagen die Verfasser der Studie, das muss man halt mit Vorsicht genießen, weil ja Hacker und Gamer zumal eher männlich sind. Was ich auch wieder lustig finde, weil ich dachte, alle sind Gamer und dann kann man das gar nicht mehr feststellen und so. Aber trotzdem. Ja, es ist doch 50-50. Also. Die rohe Zahl bleibt. 16% aller Doxing-Opfer sind Frauen. Ja. Und da kann sich dann jeder ausrechnen, wie er will, wie es Gamergate geschafft hat. So eine schlechte Quote hinzubekommen. Außerdem haben sie herausgefunden, dass die Leute meistens um die 22 Jahre, dass die Täter meistens um die 22 Jahre alt sind. Also, dass es ja ein Spaß von einer gewissen Altersgruppe auch ist, sage ich mal, böse. Das war es eigentlich zu dem Artikel. Fand ich nur eine sehr interessante Zahl. Ja, okay. Was gibt's noch, Chris? Gib mir was Neues. Vielleicht ist Chris gerade AFK. Ach, Chris. Oh, nee. Einmal mit Chris. Berliner Polizeiakademie. Hetze, ein Polizeischüler gegen Israel und Schwule? Nee, das haben wir doch letzte Woche gelernt, dass es sowas an der Berliner Polizeiakademie auf keinen Fall gibt. Guck mal, ich glaube, die schießen gerade auf den Hetzer. Piu, piu, piu, bang, bang. Piu, wie wollt ihr auf Pappschablonen schießen, wenn ihr nicht auf Hetzer schießen könnt? Ja, ja. Hetzer, ein Polizeischüler gegen bla bla bla. Ja, hallo. Nach dem, was wir letzte Woche schon über die Berliner Polizeischule gehört haben, würde mich das nicht wundern, sag ich jetzt mal. Also bei mir ist auch mittlerweile so, dass ich diese ganzen Meldungen um Berlin, also ich hätte gern, dass irgendjemand sich die Arbeit macht, dass man alles zusammenfasst, um so einen Überblick zu bekommen, weil irgendwie, keine Ahnung, weißt du, jetzt hast du so das Gefühl, dass jetzt die Medien da was gefunden haben, wo sie immer wieder einen Artikel raushauen können, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da jetzt einen super Überblick, so. Da wird jetzt schon was dran sein, also, aber ich, keine Ahnung, so, mir fehlt da irgendwie so der professionelle Überblick bei den ganzen Vorwürfen, die jetzt im Haus stehen, weil, ich, keine Ahnung, so. So, ist irgendwie matt, so. Er teilte ein Werbevideo der Terrororganisation Hamas Der Zeitung gegenüber sagte der Schüler, das Video, das bewaffnete Kämpfer zeige, sei keine Sympathiebekundung für die Hamas. Mhm. Interessant. Gegen Homosexuelle habe er nichts, aber sie sollen unsere Religion nicht in den Dreck ziehen. Ja, ne? Gegen Homosexuelle habe er auch nichts, aber nur zum Islam passen sie nicht. Ne? Ja, oben sagt er halt noch, die Religion, die Homosexuellen sollen sie nicht in den Dreck ziehen. Genau. Das ist eine ganz andere Äußerung, als zu sagen, gegen die habe ich nichts, nur zum Islam passen sie nicht. Und es handelt sich hierbei um seine private Meinung. Als Polizist im Dienst würde er sich nicht so äußern. Leute, es ist einfach toll, dass bis jetzt irgendwie wir nicht auf einer Stufe sind, wo Zitate schon als Hate Speech gelten. Ich wette, das kommt als nächstes. So, es werden Artikel rauskommen, wo gefragt wird, ob Zitate auch schon Hate Speech sind und dass wir Zitieren vergessen sollen. Weißt du, weil das die genaue Hate Speech Message überbringt. Ne? Das ist schlecht. So, stattdessen müssen da kompetente zivilgesellschaftliche Leute da hier das umbearbeiten. Naja. Alter, es ist so der Typ selbst scheint irgendwie, ich würde sagen, Moslem zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Verfassungsschutz warnt vor zunehmender Judenfeindlichkeit von Migranten in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Ja. Oh mein Gott, wir holen uns Leute rein, die großteils so eine Religion haben, ja, die keine anderen Religionen toleriert und zusätzlich noch gegen das Judentum hetzt, okay? So einfach Memory TV schauen, okay? Da werden Kinder mit Maskottchen indoktriniert, dass der hier Israel soll sterben und so. So, scheiß Juden. Also ich finde es zumindest mal interessant, dass man jetzt sagen kann, also dieses Whataboutism, wenn man sagt, so ja, der Antisemitismus so ist jetzt muslimischen Umfeld, er ist ja auch nicht zuverlässigen. Das ist jetzt zumindest mal auf jeden Fall ein Verfassungsschutz, auch wenn es nur ein Landesamt ist, sagt, es hat mindestens dieselbe Dimension wie das, was von rechts kommt. Ach doch auf, du Schlafschaf, das ist der hessische Verfassungsschutz, der war doch auch in die NSU verstrickt. Wach doch auf, echt, Abel. Haben doch eh nur einen Besatzungsvertrag. Wake up. Hier, New York Post schreibt, Apples Diversity Chief out after outcry. Das also, ist ein wirklich schöner Artikel. Der hat mir echt viel Spaß gemacht. Alter, dieser Artikel, ich habe den auch gelesen gehabt, Alter, das ist so, meine Fresse, okay? Das war der Diversity Chief und der hat was Falsches gesagt und der wurde jetzt gefeuert. Sie, eine Frau. Ja, der Mensch, ja? Das Person, okay? So, und Denise Young Smith, die erst im Mai den Posten Diversity Chief bekommen hat, hat Folgendes gesagt. There can be 12 white, blue-eyed, blonde men in a room and they're going to be diverse too because they're going to bring a different life experience and life perspective to the conversation. Wofür ich die Frau eigentlich am liebsten heiraten würde, weil das ist genau das, was wir schon seit Jahren auch predigen. Diversität findet nicht an der Oberfläche der Haut statt oder in der Haarfarbe, sondern Diversität ist Diversität der Meinungen. Und ratet mal, warum sie jetzt gehen muss. Ja, ne, weil das viel zu divers war und dafür haben wir dich nicht bezahlt, ja, dass du hier deine eigene Meinung sagst. So, du sollst die Meinung sagen, die wir wollen. Ja. I get a little bit frustrated when diversity or the term diversity is tagged to the people of color or women or the LGBT. Yeah, her comments appeared to defend Apple's overwhelmingly white and male leadership at a time when the company makeup is markedly uneven. Cool. Mann, ja, da wurde das komplett verdreht, okay? Komplett verdreht. Die haben eigentlich einfach sind hingegangen und haben ihren Satz gehört und haben gesagt, was, warte, du bist dafür, dass da jetzt weiße Männer sind? Was ist da los bei dir? Das Ding ist ja auch, dass du ja 12 weiße, blauäugige Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergrund haben kannst. Also weißt du, das ist ja das, was immer so beiseite geschoben wird, dass du ja auch verschiedene ethnische Gruppen innerhalb der weißen Menschen hast. Ja. Und dass aber das zusammengelegt werden kann und dass das dann nicht insensitiv ist. Weißt du, wenn du zu irgendjemandem hingehst und sagst, bist du Chinese oder Asiate, dann gucken die dich auch blöd an. Und genauso ist es ja mit Weißen. Also, aber so, ich kannst ja auch im Iran geboren sein und weiß sein und blaue Augen haben. Das find, man sollte vielleicht auch mal erwähnen, dass, okay, sie sagt dann halt später, dass sie es ein bisschen schade findet, sie wird frustriert, wenn Leute halt Diversität auf People of Color und Frauen und LGBT verbinden. Aber sie hat in dem Zitat nicht gesagt, dass andere Formen nicht auch divers seien. Sie hat nur gesagt, dass genauso weiße Männer auch divers sind. Ja, also eine homogene Gruppe kann auch divers sein. Und das ist aber doch genau dasselbe, was die Leute, die halt meinen, hier, wir brauchen mehr Frauen. Die wollen am liebsten auch eine komplett homogene Gruppe haben von Frauen, ja, und dann meinen die, das ist divers. Also eigentlich ist es wirklich so, so das, was sie damit uncovered hat, ist, ja, hier anti-white, anti-male, anti-hetero, so Gedankengut, ne? Das ist halt noch viel krasser. Die hat nicht gesagt, hier, ist es nicht divers, wenn da hier Schwarze da sind, ne? Ja, und rein theoretisch wäre ja so, das ist ja auch die Idee von einem Diversity-Manager, weißt du, ja. Das Ideal in der Theorie, weißt du? Ja, ja. Und dann hier, was hat da Apple dazu gesagt? So ein Apple-Spokesman, ganz unten, da steht das: We deeply believe that diversity drives innovation. Okay, weiter runter. Chris, mach mal. Ja, aber auch schon dieses We deeply believe hört sich schon wie so ein Gebet, hä? Also We deeply believe that diversity drives innovation. Alter, weißt du, einfach, der vorherige Diversity Manager ist uns kaputt gegangen, wir haben jetzt einen neuen, ja. We are thrilled to welcome an accomplished leader like Christy Smith to help us continue the progress we've made towards a more diverse workplace. Unlike her predecessor, Christy Smith will not report directly to CEO Tim Cook, but rather to Human Resources Chief Deirdre O'Brien, according to Fortune. In 2017, only 3% of Apple's leaders were black, and women held just 23% of tech jobs, according to Fortune. Female leadership stood at 29%, Apple said. Meaningful change takes time, the company said in its diversity report. We are proud of our accomplishments, but we have much work to do. Alter, 5-Jahresplan, auf geht's! Wuhu! Ich sehe so den Maschinenraum unter dem Apple Campus. So, die Frauen sind auf 28 gefallen. Weißt du so, das ist echt wie 1984 in der Verfilmung davon, ne, wo die in dieser Kantina sitzen und über Lautsprecher kommt so, ja, in diesem Quartal haben wir so und so viele Exporte geschafft und Dankeschön und als Belohnung für euch alle gibt es 20 Gramm Schokolade mehr jetzt, so habt ihr gut gemacht. Die Apfelkompi Computerkombinate haben ihren 5-Jahresplan erfüllt und jetzt sind die Werktätiginnen auch in der Mehrzahl. Vielen Dank. Vor allem, weißt du, man könnte doch eigentlich mal anders rangehen, mal ehrlich sein, intellektuell gesehen, und sich hinstellen und sagen, okay, Apple tut alles daran, diese Diversity-Quotas zu erfüllen, okay? Warum nehmen wir nicht Apple einfach als ein Beispiel davon, dass Frauen einfach grundsätzlich nicht so oft in technische Bereiche gehen? So, wenn die schon wirklich... Das jetzt aber sexistisch. Nein, die setzen alles. Aber sexistisch. Nein, Mann, nein, die setzen doch alles dafür ein, dass die ganz viele Frauen kriegen und kriegen nur 29% zusammen oder wie viel da waren. Also nur. Also ja, aber die haben ein utopisches Ideal sich vorgestellt und wenn jetzt die Realität mit dem nicht übereinstimmt, muss man die Schuld bei irgendwem finden und ihn bestrafen. Also die sollen mal das Kopfhörerloch mal in den Handys drin lassen, meine Fresse, Alter, anstatt da Frauen einzustellen. Okay, hier Laser Sushi hier schreibt auf Twitter. Aber der erste ist gar nicht so wichtig. Ab dem zweiten geht's. Ah, okay. Eure Netzdudes haben mir jahrelang die Stimme verdorben, aber seit ich den blöden anderen folge, bin ich inspiriert wie lange nicht. Ich liebe viele Frauen hier, aber ihr habt keine Ahnung, was es bedeutet, mal Frauen zu lesen und zu feiern, die keine Kartoffel-Origin-Story haben. Alter, jetzt will ich einen Film schauen, so Kartoffel-Man, einfach Kartoffel-Origin-Story. So. Ich will nur wieder mal auf die Diskrepanz hinweisen. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, dass uns das unförmige Etwas aus Berlin erklärt hat, dass das alles Satire ist mit den Kartoffeln. Wenn ich aber hier das lese, habe ich nicht das Gefühl, dass es sich um Satire handelt. Oder? Das ist so das, was mir langsam aber sicher echt auf den Sack geht. Also Männer und Frauen laut hier Soziologie empfinden Sprache unterschiedlich und Logik ist eher so ein männerdominiertes Ding. Das heißt, du musst erstmal wie eine Frau denken, okay? Du musst erstmal komplett nicht du sein, okay? Dann verstehst du sie. Also du hast überhaupt kein Recht, sie hat Recht, sie ist eine Frau, halt's Maul. Und einfach die Radikalität haben, drauf zu scheißen, was irgendwelche Feuilleton-Boys über die Tweets denken. Ich glaube, das, was OPEX gerade gesagt hat, stimmt auch nicht. OPEX ist einfach so ein Netzdude. Oh, scheiße, Mann. Verdammt. Ich probiere das jetzt gerade schon so zu denken, wie sie. Mach's gut. Oh, scheiße, Mann. Laser, Uschi, bitte nimm mich. Ich dominiere mich. Der Opex hat mir jahrelang die Stimme verdorben, aber seit ich Abel und Chris folge, ja, bin ich inspiriert. Ja, seit ich Jesus folge, kann ich viel klarer denken. Und die Stimmen in meinem Kopf sind leise. Wow. Toll. Ach. Ja. Der Weg in den Abgrund. Ach, und zum Schluss noch die komische Miss Lea. Fräulein Republika Gamergate. Nein, aber Girls, ich kann nur sagen, die Männer haben alle mehr Angst vor euch, als ihr vor ihnen. Ist ein bisschen wie bei Ratten. Ja, aber mit Ungeziefer hier Gleichsetzungen, das ist Menschenverachten und dann gehört man sofort auf die Austreppe in die Danger Zone, wenn man sowas wie Ratten sagt. So, also pfui, pfui, pfui. Und nee, nur wenn weiße heterosexuelle Männer das sagen, dann kommt man in die Kiste. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung hat mich da aufgeklärt. Sowas darf man nicht bringen. Das ist das waren nicht Ratten, das waren Spinnen, glaube ich. Oh. Oder waren es Kraken? Ach, ich weiß es nicht. Ja, aber Spinnen, Ratten, Kakerlaken, weißt du? Das habe ich irgendwie, glaube ich, in Hängermäß Feed gesehen. Das war, also... Das ist jemand, der schreibt einen Blog auf Missy und der arbeitet als Sexarbeiter und er schreibt an seiner ersten Novelle Fleisch mit weißer Soße. Ja. Und dieser Mann hatte einen anderen Mann zu Gast, der, warte mal, wenn ich habe die Geschichte nicht mehr 100% vor Augen, bitte geh mal ein Stück runter, also er redet erstmal über Prostitution, bla bla bla, und dass er das alles gut findet und das warum auch nicht. Und das sag mal, sorry, aber warum steht da Karl Marx neben dem Bett? Naja, weil das Private politisch ist und die Moral an jeder Ecke wartet. Steht doch drunter. Aber Karl Marx, Alter, wenn der doch zu der Familie. Und da drunter steht dann, und wenn ich schon im Puff sitze, dann will ich auch gutes Geld machen. Ist ein guter, eigentlich sollte das könnte auch von Marx sein. Ja. Hat er das nicht gesagt? Ja, das ist doch eigentlich ein Zitat von ihm, ne? So. Dann kommt erstmal die Triggerwartung, Warnung hier unten, Disclaimer. Ich liege unter einem Kunden. Er hat gerade einen Vergewaltigungswitz gemacht und ich würde gern meinen Konsens zurücknehmen und die Session abbrechen. Ich traue mich nicht, denn er ist größer und muskulöser als ich und hat besagten Witz bereits gemacht. Das hat mich in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, mich zu behaupten, aber bei ihm habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich mache weiter mit und warte, dass es vorbeigeht. Ich stelle mir währenddessen vor, ich würde auf einem Pony über eine Wiese reiten. Galopp, galopp, galopp. Das mache ich sonst nie und diese Situation ist neu für mich. Er braucht Übung. Das als erinnert mich an die Drawn Together-Szene, Mann. Nein! Als es vorbei ist und ich meine Unterwäsche einsammle, entdecke ich sein Tattoo. Es ist eine schwarze Sonne. Ein Nazi-Symbol groß auf seinem Oberarm. Ich hatte es vorher nicht gesehen. Jetzt denke ich, zum Glück habe ich keinen Stress gemacht und frühzeitig abgebrochen. Wer weiß, wozu so ein scheiß Nazi imstande ist, der schamlos mit seinem fetten Nazi-Tattoo in den Puff kommt. Wir wissen, was das heißt. Ein Ja ist nur ein Ja, wenn ein Nein möglich ist. Ist ein Nein noch möglich, wenn ein Mensch von einem Nazi gebumst wird? Ich hatte nicht das Gefühl, meinen Konsens zurückziehen zu können, als wir schon zugange waren. Alter, nächster Titel für den Stream, gezuckerte Konsensmilch, Alter. Was ist denn Scheiß, Alter? Unmöglich, meine Fresse. Aber eigentlich das Lustigste finde ich dann den letzten Absatz, wenn du noch mal ein bisschen runtergehst. Hier kommt noch was über eine Escort-Plattform, die keine AfD wieder will. Aber hier diesen letzten. Stattdessen erzähle ich Skyler, dass das mit dem Nazi, während er sich im Zimmer nebenan wieder anzieht. Dann gucken wir ihm gemeinsam hinterher, wie er aus der Tür raus und die Treppe runterstapft. Skyler sagt, dieses Schwein werden wir finden und ihm das Leben ruinieren. Und so wird es geschehen. Amen. Ja, wie war das nochmal mit Aufruf zu Straftaten, zu Gewalt und so? Nein, das ist ja kein Aufruf, aber also, wie lange Dürfen die in Berlin eigentlich frei rumlaufen, bis die zwangsbehandelt werden, die Leute? Also ja, also ich keine Ahnung. Wie gesagt, das hat mich an die Drawn Together Szene erinnert. So, ich keine Leute, Ahnung. Leute, ihr müsst doch, ich weiß nicht, wer Drawn Together kennt. Ihr müsst doch eigentlich einfach nur verstehen, okay? Das ist der freie Markt, okay? Und stell dich einfach mal eine Zukunft vor, wo wir einfach so einen Puff haben, ja, der die halbe Stadt einnimmt und es gibt so für jede politische Richtung so einen Kink-Fetisch, Puff, ja, und auch noch Roboter, ja, so Bezirke, ne? Das wäre doch mal dann die halbe Stadt, das ist die Zukunft, okay? Also Blade Runner hier, der ist schon nah dran, ja? Und auch diese Beschreibung von ein Nazi, sag doch Fascho, das war kein Nazi, der war nicht 90, 102 Jahre alt. Vielleicht doch, vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber keine Ahnung, Alter, es ist... Ja, und hier hat sich jemand die Arbeit gemacht von einer Uni, MSU, ich weiß jetzt gar nicht, was das genau ist, und hat eine Antwort auf das Plakat It's okay to be white geschrieben. Also hat genau das gemacht, was die Leute aus ihm rauskitzeln wollten mit der Aktion, nämlich, dass er sagt, nee, das ist nicht okay. Und es gibt wirklich Leute, die blöd genug sind, sich dann hinzustellen und echt zu sagen, it's not okay to be white. Die haben dann keine hohe verbale Intelligenz. Das muss ich jetzt aber auch echt mal sagen. Also es ist to halt be white unabashedly is to accept with full force every privilege and construction that goes into the race white. Ja, verstehst du? It means accepting that because of your color you are more capable, better educated, better suited for an office environment and more developed. Also Moment, früher hätte man mir das gesagt auf der Seite, wo Weiße das sagen würden zu Weißen, so gegen Schwarze. Heute wird das gesagt gegen Weiße? Hä? Ja, vor allem, ich weiß nicht, warum die nur so eine schmalen Fokus haben. Haben die mal zum Beispiel jetzt nach Russland geguckt, wie viele weiße Menschen da richtig scheiße leben im Endeffekt? Von nix, von der Hand in den Mund oder von, also... Oder in Südafrika. Hast du gerade empfohlen, man sollte mit Russland irgendwas machen? Man sollte sich die Leute dort anschauen? Was? Nein, das ist doch der Feind. Komm. Nee, aber das sind auch Weiße. Und wenn man behauptet, weiß ist unabänderlicherweise immer, dass man alle Privilegien hat, die ein Weißer hat, dann ist, finde ich, die russische Unterschicht ein recht gutes Bild dafür, dass die Weißen diese Sachen nicht alle haben, sondern dass das Europa, Amerika, Kanada. Sag mal, kann ich die auch irgendwie bei Proxy irgendwie dafür dann so anklagen, weil ich weiß bin zu 55% und zu 33% bin ich Jude? Da darf 33. Ich die sagen, Antisemitismus hier, was geht ab? Ach was. Nee, es ist halt echt aber Quatsch. Aber das mit dem okay to be white, es ist halt auch wirklich, es ist Archiprop, also es ist Propaganda vom Feinsten, Alter, die Leute an der Nase vorgeführt. Und ich find's einfach nur krass, weißt du, ich meine, klar, mit Milch und alles und so sind sie noch auf den Zug aufgesprungen, aber hier jetzt auch, was wäre gewesen, hätten sie einfach nur gesagt, ja, lass gut sein, lass nicht drauf reagieren, ist scheißegal. Da weißt du, jetzt steht so die Überschrift da und die haben eine endlose Debatte drüber. Es ist Alter. Abel, es ist doch nicht gut, weiß zu sein, okay? Es ist nicht gut, das zu sein, worüber du keine Entscheidung hattest, ne? Immer wird dieser Text, den ich habe mal so einen Text eingesprochen gehabt und mal gefunden gehabt. So, da ging es darum, dass die Autorin behauptet hat, dass Weiße schon rassistisch sind und sexistisch sind, bevor sie gezeugt sind, okay? Einfach weil das Konzept von Weisheit einfach so ein gefährliches, toxisches Ding ist, ja? Dass einfach jeder, der weiß ist, einfach schon so eine Geburtsschuld mit sich trägt. Vielleicht sollten wir die einfach mal alle abtreiben eine Zeit lang. Apropos weiß sein. Die Rückkehr der blauen Bombe, Teil 2. Blaue Bombe, Electric Boogaloo. Luisa Ludwig. Luisa Ludwig. Ja, sollte man vielleicht noch dazu sagen, das war die mal was von blauer Bombe erzählt hat in dem Video, das wir uns angeschaut haben. Ja, und die Lisa ist schon öfter bei uns mal vorgekommen. Und diesmal hat sie einen, ja, ich würde den halt bei MeToo einordnen, klar. Den Artikel, es geht halt um dieses, wie sollen wir denn jetzt noch flirten? Schreien hingegen tausende Männer hilflos in ihr muffelig riechendes Kissen. Denn wer wechselt schon die Bettwäsche, wenn man keinen Sex mehr haben darf, ohne sofort als Triebtäter zu gelten? Wie schön da sofort Strohmänner aufgebaut werden. Schon im zweiten Absatz ist völlig klar. Also wie sollen wir denn jetzt noch flirten? Sagen, glaube ich, die wenigsten. Mehr Leute sagen, nee, dann muss ich mich halt einschränken oder spreche halt eine Frau nicht mehr an oder so. Weil meide so Frauen mit bunten Haaren. Ja, so lustig ist das dann alles gar nicht. Und jetzt kommt hier von der Frau Ludwig, kommt dann jetzt ein Ratgeber, wenn du weiter runter scrollst, ja, was wir alles besser machen können beim Erobern von Frauen. Ja, in Filmen sieht alles immer so einfach aus, bla bla bla, und nach 90 Minuten sind sie sicher, den Rest des Lebens miteinander verbringen zu wollen. Die Realität ist so oft eine andere und sie ist hart. Menschen, die einem morgen ihren Kaffee aufs Oberteil kippen, will niemand näher kennenlernen. Personen, die einen intensiv dabei beobachten, wie man Gurken befühlt, sind gruselig. Und gibt es tatsächlich junge, berufstätige Menschen, die frühstücken gehen? Und man versucht halt die große Liebe abseits von Tinder zu finden. Das ist sehr mutig. Schließlich weiß man nicht, wie wildfremde Personen auf einen reagieren und ob sie überhaupt Lust auf ein Gespräch haben. Die Leute bei Tinder kennt man doch auch nicht. Also man muss folgende Punkte beachten, wenn man eine Person ansprechen möchte. Sieht diese Person aus, als hätte sie gerade weder Zeit noch Lust auf ein Gespräch? Erstens das und zweitens, wer schon so mit so einer negativen Frage dran geht, der kann eigentlich gleich drauf verzichten. Man könnte eher fragen, sieht diese Person aus, als wäre sie irgendwie locker genug drauf, dass ich sie anspreche. Aber wenn man das gleich so negativ formuliert, kommt schon wieder so ein bisschen die bissige Hetzfeministin raus. Das ist halt eigentlich auch wirklich so, also ich weiß ja nicht, wie ihr es macht, aber wenn ich einfach mal mit Leuten reden will, dann fange ich einfach drauf an, loszubabbeln, und wer da stehen bleibt, der hört mir doch einfach mal zu, und wer nicht will, der geht einfach weg. Ja, so. Oder wenn ich bin auch voll okay damit, wenn Leute dann auch mal mich ignorieren, wenn ich mal was sage und sie sagen nichts drauf. Das ist auch okay so. Ich fange mal meist mit einem lockeren Spruch an, wie zum Beispiel, wollt ihr mir helfen, den Kulturmarxismus zu zerschmettern? Ja, oder sowas wie, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ne? Und je nachdem finde ich dann eben Anklang oder halt nicht. Ja, das ist gut. So sollten wir das jetzt alle tun. Ja, aber was ist, wenn die Frau sich vielleicht gerade nachts auf dem Heimweg befindet und könnte es eher gruselig finden, wenn ihr minutenlang hinterherlauft? Und über Postmodernismus reden. Was hat das mit Anbandeln zu tun? Also, minutenlang hinter jemandem nachts herlaufen hat nichts mit Anbandeln zu tun. Das weiß aber eigentlich jeder. Ich hatte mal so was Lustiges gehabt, da war ich klein und bin zu Halloween so schon auf dem Weg nach Hause gewesen, und vor mir lief dann so eine junge Frau, ne, die wollte auch nach Hause, und weißt du, ich laufe hier so ein paar Blöcke hinterher, weil ich einfach denselben Weg gehe. Ich denke mir so, ey, cool, hab voll viele Süßigkeiten, ist voll nice, ja Mann, voll cooler Tag, ey, nice, yeah, Diabetes, Karies, wup wup, ne, und dann dreht die sich vor mir um, ich erschreck mich erstmal, und die so, Junge, bitte lauf mir nicht hinterher, hier, ich kann dir Kaugummis geben, aber das spannt mich voll an, wenn du mir so folgst. So ein kleiner Junge, so ein kleines Dennis, ja, läuft da so rum und macht Leuten. So, wie soll ich mich dann fühlen? Also bin ich hässlich? Ja, wenn du direkt als Bedrohung wahrgenommen wirst. Ich hatte das auch mal, ich bin mal mit meinem Hund draußen gelatscht, und dann war halt so eine, ich weiß nicht, die war vielleicht so 40 vor mir, und dann hatte die halt ihre Handtasche, und dann hat sie ihre Handtasche so vor die Brust geklemmt und war so versteckt, und ich denke mir so, ich bin fast zwei Köpfe größer wie du. Selbst wenn du dich mit all deiner Kraft daran klammerst, wenn ich die jetzt haben will, kann ich die nehmen. Gut, das habe ich nicht zu ihr gesagt. Aber weißt du, ich dachte einfach so, ich sehe doch nicht aus wie so ein schlimmer Finger. So. Du weißt so, keine Ahnung. Also bei mir mit Ich bin da nur mit meinem Hund rumgelatscht. Bei mir mit meiner Story waren auch noch ein paar Sachen da. Ich habe mich zu Halloween als Scream verkleidet, bin also mit so einer Scream-Maske rumgelaufen, ja, so, und hat so ein Sprungmesser da gehabt aus Plastik, ne. Das macht schon vielleicht Angst, ne, aber ich bin so ein kleiner Typ, also ich kann niemandem was tun. Und dann läuft die vor mir ein bisschen schneller, ja, so ähnlich wie bei dir halt die Frau mit ihrer Tasche da auf einmal so läuft, ne. Ich bemerke das und laufe dann auch schneller, denke mir so, yay, cool, ich muss nicht mehr so hinterherlaufen, ich kann auch mal schnell. Und dann dachte sie, ich würde sie verfolgen. Ja, das macht aber schon irgendwo Sinn, OPEX. Und ich muss auch ganz, fair sagen, dass dieses Ding mit dem nach Hause hinterherlaufen auf dem Heimweg, also ich kenne auf jeden Fall, oder kannte mal eine, die mir das auf jeden Fall mal erzählt hat, dass dir das passiert ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich würde es mal annehmen. Ist halt einfach, ey, ich gehe doch einfach nur zufällig denselben Weg wie du. Was willst du? Ach ja, ja, hier trägt sie Kopfhörer und möchte gerade offensichtlich ihre Umwelt ausblenden. Okay, ja, okay. Ja, das Ansprechen okay. Auch ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja, da würde ich mich auch selbst nicht hintrauen. Da so, hey, auf die Kopfhörer am besten noch so klopfen, so bam, bam, bam. Ja, hey, genau. Hey. Rechts und links gleichzeitig. Ja, und normalerweise ist es so, dass die Leute dann halt auch in Ruhe gelassen werden. Also es ist ein ziemlich klares Zeichen, so ist auch okay so. So, oder war sie einkaufen und jongliert gerade mehrere Taschen, möchte also nicht lieber, als einfach nur zu Hause ankommen und den ganzen Scheiß endlich irgendwo abzustellen. So, ich weiß nicht, also Abel, da musst du mal aushelfen. Redest du mit deiner Frau auch, wenn sie einfach alle Taschen vom Einkauf schleppt? So. Ja. Der Abel trägt die ja aber dann nicht an. Ja, du kommst dann so hin, ich bin ein dummer Mann, du bist eine schlaue Frau, Multitask malen hier. Genau. Also, aber wichtig finde ich auch, dass hier gute Beispiele sind. Zum Beispiel falsch, im Schritttempo neben meiner Frau herfahren, ihr ein harsches A zu rufen und anschließend den eigenen Penis durch die halb aufgeknöpfte Hose präsentieren. Das hätte ich sonst vielleicht einfach gemacht. Warum liest sich das wie so ein Monty Python-Sketch? Was ist das? Ja, das ist das, was Linke für Satire halten halt. Ja. Im Schritttempo neben einer Frau herfahren, ihr ein herrsches Ey zu rufen und anschließend den eigenen Penis durch die halbe aufgeknüpfte Hose. Hey, Bonita, guck mal her! Hey, Bonita! Und dann hat sie einen größeren. Vor allem, welchen Penis denn sonst, wenn nicht den eigenen? Stehe ich ja, nicht. Ja, ne? Keine Ahnung, hast du so einen Sack an Penissen mit dir und dann zeigst du immer an. Oder du hast so einen anderen Typen bei dir und der zeigt dann seinen Penis. Oder er zeigt deinen Penis. Boah, was geht da? Oh, hier, besser. Aus einem Mindestabstand heraus eine Frage stellen, die nicht nur rein sexuelles Interesse signalisiert. Es darf schon darauf hingehen, oder was? Darf nur nicht offensichtlich sein. Aber dann ist Ficky raus, oder was? Knatri. Und der Beginn eines längeren, angeregten Gesprächs sein könnte. Ich habe einen großen Ständer. Wollen Sie ihn runterholen? Vor allen Dingen hört es ja hier schon wieder auf. Ne? Also hier hört es ja schon wieder auf, ist das Buch gut? Kann ich jetzt auch schon sagen, ja, also liebe Frau Ludwig, ne, also, dass die Person ein Buch in der Hand hat, sagt ganz klar, dass sie ihre Umgebung ausblenden will und deswegen nicht angesprochen werden will, ja. Ich also erinnere mich da an, im Zug passiert, hat dann nicht die Tante genau das gemeckert, ja, dass die Leute im Zug ansprechen und fragen, was sie liest? Ja, okay, also, aber dann könnte man doch eigentlich alles das hier, die Verbesserung einbauen und sagen, hier, mein Staubsauger ist kaputt, willst du mal saugen oder so, keine Ahnung. Mein ja, Hund sieht aus wie aus diesem einen Meme, kennst du das? Zu mir oder zu dir? Oh, ich wurde das mal ernsthaft gefragt von so einer Tusse im Club, die hat sich voll weggehämmert und war betrunken, was weiß ich was. Ich hab die ganze Zeit auf sie aufgepasst, dass sie, ich so ein Rando halt, ne? Sie tanzt halt auf den Tisch und ich passe auf sie auf, dass sie nicht runterfällt und sie glaubt, ich begrapsch sie. Und dann fragt die mich halb betrunken, zu mir als dir. Nein! Geh nach Hause! Oh mein Gott. Erfolgreiches Komplimente machen. Danke, Weiß. Jetzt das brauche ich. Weißt du, Weiß gibt mir Kompliment-Tipps. Ne? Würde es sich komisch anfühlen, einem männlichen Kollegen oder Bekannten ein ähnliches Kompliment zu machen? Was zum Fuck hat das damit zu tun? Okay. Enthält das Kompliment eine Formulierung wie für eine Frau oder anders als andere Frauen? Ja, okay. Okay, ja, was? Das sind doch neutrale Sachen. Ich meine, okay, das ist anders als andere Frauen. Ja, aber dann ist es eher so einfach ein Vergleich zu anderen Leuten eher, weißt du? Naja. Dann denkt euch was anderes aus. Überschreitet ihr mit dem, was ihr sagt, eine Grenze? Ost-West, Alter. Beispielsweise, indem ihr das Gespräch auf eine explizit sexuelle Ebene bezieht. Alter, warum strohmännern sie einfach alle Leute mit? Was soll das? Nicht jeder will einfach über freudische Penisse reden. Was ist das für ein Scheiß? Ey, du hast echt ein krasses Porno-Face. Die würde ich gerne mal richtig ins Gesicht spritzen. Gefolgt von einem abwartenden Blick, das deinem Kind ähnelt, das glaubt noch nicht, alle Weihnachtsgeschenke gekriegt zu haben. Meine Fresse, Alter. Ja. Penis. So sieht's aus für die Leute im Kopf. Alter. Ja, genau, das sagt doch jemand voll, ne? So, ich höre das immer, wenn ich irgendwo in der Uni bin, ne? Du hast ein krasses Porno-Face, Alter. Och, richtig kommunizieren. Was ist, warum tun die da Sherlock rein, Alter? Warum nicht Harry Potter? Oh, Alter. Oh mein Gott. Manche Dinge sollten so selbstverständlich sein, dass man sie gar nicht bla bla bla bla. Ja, okay, warum müsst ihr sie dann sagen, Alter? Ein gutes Gespräch kommt auch ohne Mario Barteske Witze aus. Aha. Mario Barteske Witze, was ist da los? Seid nicht die Person, der man erst dann entkommt, wenn man sich auf die Damentoilette einsperrt. Okay, was? Ja. Also ich, vielleicht ist das mein Fetisch, weißt du, vielleicht will ich das. Vielleicht so, was soll ich dann machen? Werde ich jetzt gekinkshamed? Befriedigende Intimität für alle. Das ist so ein kommunistischer Spruch, Alter. Was ist da los? Irgendein Pickup-Artist hat mal vergewaltige sie gesagt, als ihn jemand gefragt hat, was sie mit einer Frau machen. Irgendeiner. Ja. Alter, bestimmt war es Rouge V, Alter. Von 0 auf 100 mit Dirty Talk um die Ecke kommen und der Frau plötzlich seinen Penis gegen die Wange schlagen, während die nicht weiß, ob sie jetzt Angst haben soll oder ein hysterisches Gelächter ausbrechen soll. Ja. Besser einfach mal nur 80% des Weges gehen, also sozusagen nicht um die Ecke kommen und reinschlagen, sondern um die Ecke kommen, schon Hose runter, aber dann erstmal stehen bleiben und der Partnerin damit signalisieren, was man möchte. Oder halt doch zahlen. Ich stelle mir so vor, wie Abel so reinkommt ins Wohnzimmer, seine Frau sitzt da so und er hat dann einfach so, keine Ahnung, so einen Hammer und einen Nagel da und so, mach, Frau, tu. Dings. Ob sie die letzten 20% selbst geht oder doch lieber eine andere Abzweigung nimmt, kann sie dann selbst entscheiden. Oh mein Gott. Weiß sei Dank. Ja, Mann. Die blaue Bombe. Laster. Ja, ja, ja. Genau. Also ich wollte noch mal kurz zeigen, was das Wort weiß überhaupt bedeutet. Also dieser moralisch erhabene Scheiß, den wir uns da durchlesen müssen, kommt von einem Magazin, das auf Deutsch übersetzt so viel wie Laster, Untugend, Unart bedeutet. Ja, die haben halt auch früher einfach Reportagen zu wirklich interessanten Themen gemacht, so irgendwie so eine Untergruppe unter irgendeinem Stein in irgendeinem totalitären Regime, ne? Dass die da so Journalisten hinschicken, die das dann entdecken und dann mit Leuten drüber reden und so und sowas erleben. Das war noch gutes Weiß, ne? Ja. Jetzt ist aber auf jeden Fall, guck dir im Untugend-Magazin an, wie du dich, und im Unart-Magazin, wie du dich zu verhalten hast. Lass es dir von der blauen Bombe erklären. Ey, die Mucken-Magazin ist voll gut heute. Duisburgerin zeigt Seitensprung als Vergewaltigung an. Ja, das war hier ganz interessant, weil sie die Falschbeschuldigung weniger schwer ausgelegt bekommen hat, weil sie zu Hause rausgeflogen ist, bei ihrem Freund eingezogen ist, ihm dann fremdgegangen ist. Als er das rausbekommen hat, hat sie dann gesagt, dass sie vergewaltigt wurde. Und ja, keine Ahnung. So. Als mit 19 auch nicht unbedingt ein Intelligenzbolzen, aber so, Ich glaube, das ist eher so eine Reaktion, die sie einfach aus Panik hatte und nicht wusste, was sie sagen soll und einfach, ja, erwischt wurde und dann halt einfach einen Fehler gemacht hat. Aber warum wurde das denn so aufgebläht jetzt? Hat sie dann, ist sie dann wirklich damit vor Gericht gegangen und hat das so durchgezogen? Was? Ja. Also richtiges Triple Down schon mittlerweile. Boah, richtig vor Gericht. Dann rausgekommen. Also das halt, ja. Alter. Und sie hat, was war es, 50 Arbeitsstunden und ein Wochenende im Jugendknast. Boah, ja, okay, das finde ich okay. Ja, aber, Alter, da, hier so, auch hier. Das ist eine Arbeitswoche, 50 Arbeitsstunden ist nix, Alter. Ja, nee, doch, das ist eine Arbeitswoche. Hat jemanden fürs Leben zu stigmatisieren, ist das... Aber das ist doch eine Frau, okay? Wir wissen doch schon, dass das Frauenprivileg im Westen heißt, dass Frauen für dieselbe Strafe weniger Strafe... Ich finde halt, weißt du, 50 Arbeitsstunden ist halt eine Woche arbeiten, oh Gott. Weißt du, oh nein, okay, als 19-jähriger Mensch ist es vielleicht noch schlimmer, arbeiten zu gehen, aber eine Woche arbeiten, wow. Abel, okay, ihre Nägel sind so lang, die können kaputt gehen, okay, das ist unangenehm, das zählt schon dazu, die wird sich doppelt überlegen, ob sie jetzt sagt, hier, ich wurde vergewaltigt, anstatt einen fucking Seitensprung zuzugeben, was eine Fotze. Oh mein Gott. Oh. Nee, Alter, das macht mich echt so fertig. Weißt du, stell dir mal vor, du bist der Typ und hast einen Seitensprung mit, und weißt es so oder weißt es nicht mal, ne? Und dann heißt es, hier, du hast mich vergewaltigt, Boy, wenn du was sagst, halt's Maul. Ich finde, für Falschbeschuldigung sollte man grundsätzlich das bekommen, was der andere im Schuldspruch bekommen hätte. Punkt. Finde ich auch. Ja, also du meinst jetzt strafemäßig. Ich muss heute überlegen. Ja. Wenn ich jemanden der Vergewaltigung, nicht die Handlung. Okay. Wenn ich jemanden der Vergewaltigung bezichtige, kriege ich die gleiche Strafe wie ein Vergewaltiger. Ja, genau. Also genau, okay, ja. Das macht auch Sinn, weißt du, weil dann sollen die Leute einfach mal checken, so, es ist einfacher dann zuzugeben, dass man Scheiße gemacht hat, anstatt dass die das potenziell irgendwie direkt das Leben von wem zerstören. Fürchterlich, Alter. Was ist das hier? Vice Media said it is reviewing allegations that two managers at the youth culture-oriented company sexually harassed female employees. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat gesagt, dass es da wohl ziemlich locker zuging und dass man ihr auch durchaus nahegelegt hat, wenn sie was werden will, müsste sie schon netter zu den Leuten sein und so. Ja, da passt das Wort mit dem, passt der Titel dann wieder mit dem Weiß. Ach, es ist aber schon echt ironisch, wie so die Moralapostel Weiß dann eigentlich die Leute sind, die wieder erneut, immer wieder aufs Neue, ja, aus den Kreisen kommen, die halt selbst mal Dreck am Stecken haben, ne? So, das ist halt mittlerweile schon echt so, glaube ich, dass es so ist, hier, guck mal, da drüben ist schlimm, ja, schau nicht auf mich, schau auf die da, ich helfe dir zu verstehen, dass da drüben schlecht ist, aber guck mich nicht an, ja, ich bin gut. Ach, Alter. According to the Daily Beast report, the company has long maintained a culture hostile to women. The report was based on interviews with more than a dozen current and former Vice employees, most of whom declined to be identified, citing non-disclosure agreements. Okay. Also haben die da jetzt wirklich ein Problem damit oder? Das sieht wohl, also das Ding ist, überhaupt erstmal, dass Vice von seinen Mitarbeitern verlangt, dieses Workplace Agreement zu unterschreiben, wo offensive, indecent, violent oder disturbing content. Ich meine, das hat damit zu tun, dass sie früher halt echt trockene Berichte geschrieben haben, aber halt auch, dass auch im Arbeitsumfeld halt Bilder, Texte, Ähnliches, die offensive, indecent, violent oder disturbing sind, die müssen die Leute ertragen. Die haben sich also mehr oder weniger auch einen Freibrief dafür geschaffen. Dass sie, also du kannst natürlich sagen, das betrifft nur die zu berichtenden Inhalte, aber ich denke, in Amerika, wenn du einen guten Anwalt hast, der legt dir auch aus, stand doch im Vertrag, dass die ab und zu mal einen bösen Spruch hören müssen. Wie zum Beispiel, sie sollen halt mal ein bisschen netter zu den Higher-Ups sein. Wir brauchen eine Quote für sexistische Sprüche, los jetzt. Die Daily Beast sagt sogar, dass halt Manager auch gesagt haben, so hier, du kannst mir gar nichts, du hast unterschrieben, dass du dir auch offensive Sachen anhören musst. Also. Und dann muss man halt hinzufügen, dass Weiss nicht nur einer der üblen Gamergate-Hater war zur Gamergate-Zeit, sondern auch hier in Deutschland mit hier zum Beispiel Laser Uschi, die für Broadly schreibt, oder dem Kogel, der für Motherboard schreibt und so, dass sie hier auch genau diese Social Justice Heinis in ihren Reihen haben. Und ich höre irgendwie so wenig von denen. Ich höre gar nichts eigentlich von denen zu dem Thema. Und da ist dann der eigene Job. Toi, toi, toi, Laser Uschi, 7 Monate, du schaffst das. Das ist der eigene Job schon wieder wichtiger anscheinend als die ganze ja, Ideologie, Bekenntniskacke da. Ja, weil das ist genau das, was ich meine. Weißt du, das passt einfach viel zu gut zusammen. Die Leute, die sich als Moralapostel profilieren wollen, sind dann die Leute, die irgendwie, wenn es um sich selbst geht, um die eigene Sippe, dann sind die irgendwie okay damit. Ach, ja, ne? Und hier jetzt Artikel, Verkehrungen ins Gegenteil, zur Karnevalisierung von Politik. Rassisten bezeichnen sich als Andersdenkende und Populisten als Dissidenten. Aus Demokratie wird Diktatur und Linke werden zu Faschisten. Was hat es mit diesen Verkehrungen und Verschiebungen in Presse und Politik auf sich? Von Silvia Sasse. Die Frau lehrt slawistische Literaturwissenschaft, ja? Mitbegründerin des Zentrums Künste und Kulturtheorie. Ja, und die sagt halt, es ist ganz schlimm momentan. Ja? Auf einmal werden linke Aktivisten als Faschisten bezeichnet, wie wenn man zum Beispiel sagt, die Antifa, das sind auch nur rot lackierte Faschisten. Ja. Und das Establishment fängt jetzt auch so an zu reden. Rassisten bezeichnen sich als Dissidenten und Populisten als Andersdenkende und pochen auch noch auf so Sachen wie Meinungsfreiheit. Also irgendwas ist ganz schrecklich schief bei uns. Ja. Also die Schweiz, danke mal an unseren User, Zuschauer hier, den User @Mysterion, glaube ich. @IAMMysterion. Der uns so viele schöne Sachen aus der Schweiz schickt. Danke für nichts. Er weiß schon, wie das gemeint ist. Ja, der Gutmensch und so weiter und so fort. Ne? Und der Anti-Gutmensch ist ja eigentlich der Menschenfeind und nicht der Andersdenkende. Ja. Also. Aber ein Gutmensch, der ist ja auch nur einfach halt naiv. Also, weißt du? Also, ja, ich meine, ich finde ihn ja auch nicht böse. Ich finde ihn eigentlich auch nur naiv. Ja. So, also. Ja, das ist ein ganz interessanter Artikel zu einem Menschen, der geistig hier viel drauf hat, weil er gewisse Entwicklungen in den Nullerjahren vorhergesehen hat in einem Buch, das er geschrieben hat. Und es ist halt ganz interessant, wie er so daher schwätzt. So. Er hat ein tolles Buch geschrieben. Ich habe es nicht gelesen. Ich stehe auf meiner Liste. Irgendwann komme ich da so in die Ecke. Zu dem vorherigen Artikel, ne, das hier Gutmensch, ne? Ja, aber halt, weißt du, gut gewollt ist das Gegenteil von gut gemacht, ne? So. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Aber ja, Zeit Online hier. Identität ist kein Argument. Not an argument. Eine Kolumne von Jochen Bittner. Die Bühne gehört immer nur weißen Männern, heißt es oft. Ich bin ein privilegierter weißer Mann. Habe ich deshalb ein falsches Bewusstsein? Ja. Oha, der Alt-Right-Haarschnitt sagt ja schon alles aus, ne, über dich, Herr, hier, weißer Mann. Ja, was? Er ist tatsächlich nicht der Meinung, dass er ein falsches Bewusstsein hat. Warte, also, was? Aber ist das legal, dass er sowas sagt? Noch, aber ist ja. Das vegan? Ein legal. Vegan. okay, ich, in der Beschwerde über weiße Männer steckt ja, verdammt, Chris, goddammit. In der Beschwerde über weiße Männer steckt ja mehr als die Abwehr von offener und unterschwelliger Diskriminierung. Sie ist eine Unterstellung, die selbst auf eine Diskriminierung hinausläuft. Jemand, der weiß ist, männlich und ein gewisses Alter hat, bringt höchstwahrscheinlich ein bestimmtes, nämliches, falsches Denken mit. Ich persönlich kenne eine Menge älterer weißer Männer, die bleibt in Deutschland ja nicht aus. Und wenn man ein paar von denen auf ein Podium setzen würde, stritten sie sich, dass die Fetzen flögen. Was mich auf den total radikalen Gedanken bringt, wir alle, ob weiß, braun, schwarz, männlich, weiblich, alt, jung, sind Bürger mit demselben Anspruch auf Gehör, Achtung und Differenzierung. Niemals. Und dieser selbe Achtungsanspruch verbietet es, irgendwen wegen nicht veränderbarer Eigenschaften anzugreifen oder in ein Lager einzusortieren. Natürlich gilt das auch gegenüber weißen Männern. Oh, wap, wap, wap. Ja, da hat es auf jeden Fall kapiert, der Mann. Ist genau derselbe, ist genau wie der Typ, der hier, wie diese Frau da, die von Apple dann gefeuert wurde, weil sie viel zu divers war, ne? Ja, weil das mit dem Kollektivismus einfach nicht geklappt hat und dann, weißt du. Der schießt halt übers Ziel hinaus, schade drum, ne? Das ist der gute weiße Mann. Kollektivismus, ja, ist nie richtig versucht worden, Abel. Es war ein echter Kollektivismus. Weißt du, immer haben sich Leute widersetzt, deswegen war es niemals richtiger Kollektivismus. Also ich finde es auf jeden Fall gut, auch hier, dass er sich da über diese Kinderrechte im Grundgesetz lustig gemacht hat. Da hatten wir ja auch ein Video drüber gemacht. Und er sagt ja halt eben, wir brauchen auch Babyrechte, Teenagerrechte, Erwachsenenrechte, Seniorenrechte. Und das Grundgesetz ist keine Awareness-Resolution. Ja. Darauf antwortete ein User namens Ario Mirzaye: Sollte es etwa witzig sein, peinliches Posting eines privilegierten weißen Mannes? Oh. Ja, was für ein tolles Argument. Ja, genau. Und alle Feministenfrauen haben den Tweet dann direkt geleakt gehabt, direkt geliked. Genau, ja. Oh mein Gott, Junge. So, der Typ gibt sich richtig Mühe, ein Argument auszuformulieren, und dann reduziert er das selbst noch für sich selbst runter in diesen kleinen Spruch da, ne? Und dann ist es halt einfach bläh, übel, Alter. Strawmanning. Strohmannern. Ja. Aber was hat das alles mit meinem Argument gegen Kinderrechte im Grundgesetz zu tun? Rein gar nichts. Was Ad Hominem-Angriffe angeht, bin ich als Journalist zugegebenermaßen mittlerweile abgestumpft. Das wieder auch ein Privileg ist. Ja, natürlich, der erkennt hier langsam und systematisch ganz klar, dass Stärke und Überlebensfähigkeit ein Privileg ist gegenüber den Leuten, die nicht überleben können, ja, weil sie sich weigern oder nicht in der Lage sind. Und das, ja, es ist halt ein Privileg. Es ist so ein Ding, was du halt kannst und andere nicht, einfach weil du es möchtest. Einfach weil du darauf jetzt mehr so Fokus setzt, ja. So, der amerikanische Politikwissenschaftler Mark Lilla beschreibt es als das große Versagen der Demokratischen Partei, deren Mitglieder er selbst ist. Den Vereinigten Staaten nach dem Individualismus-Hype der Reagan-Ära keine frische Vision von einem gemeinsamen Schicksal des Landes angeboten zu haben. Stattdessen haben sie sich der Bewegung der Identitätspolitik verschrieben und dabei den Sinn dafür verloren, was wir als Bürger teilen und was uns als Nation ausmacht, schreibt Lilla in seinem Buch The Once and Future Liberal. Ja, Identitätspolitik sei Reaganismus für Linke. Das ist auch mal eine interessante Formulierung. Ja, und auch der Satz danach noch, das Ergebnis, so der Columbia-Professor, sah ein Raum voller Studenten, die einander argwöhnisch beäugen und Bürger, die nicht mehr fragten, was sie für ein Land tun könnten, sondern was das Land ihnen auf Grundlage ihrer Identität schulde. Ein solches Wettrennen um den schönsten Opferstatus sollten wir uns hierzulande ersparen. Ja, leider sieht es momentan nicht danach aus. Ja, ein Wettstreit um die besten Ideen wäre sinniger. Das ist Rassismus, glaube ich. Ja, weißt du, so der Typ will sich überhaupt aus diesem Identitätspolitik-Scheiß entziehen, weil das alles nur oberflächliches Getue ist, ne? Und der will über Ideen reden, der will darüber reden, welche Ideen gut sind und welche nicht und nicht darauf schauen, wer sie sagt. Für die genau dieselbe Denke oder Art und Weise, die Sachen anzupacken, werden wir hier regelmäßig als was weiß ich für Menschen beschimpfen, auch als Nazis, also keine Ahnung. Werden wir? Echt? Ja, also... Och, das finde ich aber schade. Weißt du, wir setzen uns doch eher dafür ein, dass Leute mal über ihre Behinderung so hinwegschauen und mal zusammenkommen, ne? Aber wir sind die Behinderten, ne? Ja, ja. Hier Rundblick, Politikjournal für Niedersachsen, Kommentar, die Politik braucht mehr Frauen. Boah, Alter, das ist mittlerweile, ich stelle mir das schon vor, wie so ein Zug auf Gleisen, okay? Und da steht so ein Typ vorne und er bekommt das Signal, mehr Frauen in den Kessel! Hier, wir brauchen mehr Frauen! Hier, aber das ist genauso ein Spruch. Der Frauenanteil im Parlament ist deutlich gesunken. Aber das ist genauso wie mehr junge Leute in die Politik. Ja, mein Arsch, Alter. Das muss korrigiert werden. Ist der Frau denn klar, wie eine Wahl, oder, nee, hier ist ein Mann. Ist dem Mann denn klar, wie eine Wahl funktioniert? Weil da wird dann hinterher nichts mehr korrigiert. Man muss sich halt drum kümmern. Genau dafür haben wir das. Musst halt machen. Ja, nee, eine Wahl gibt ja eigentlich einfach nur ein Bild von dem. Eine Wahl gibt ja eigentlich nur ein Bild von dem, was Leute möchten, und nicht ein Bild von dem, was du möchtest. Also komm, ja. Die Anzahl und Anwesenheit der Frauen hat auch Einfluss auf die Diskussionskultur und meistens keinen schlechten, halte ich für eine weit hergeholte Annahme. Tja, ne, citation needed, ne? Ja, vor allem, das ist, wenn ich da 50 vom Kaliber Schreck schraube Gossip-Tante reinsetze, wird das keinen guten Effekt haben. Wenn ich da 50 Wissenschaftlerinnen reinsetze, überlegt, hat es wahrscheinlich einen guten Effekt. Überlegt euch nur alleine die Sachen, über die wir heute schon alleine geredet haben bis jetzt. Wie viel von wegen, denen dürft ihr nicht zuhören, das darf nicht sein, Kram da von Frauen gekommen ist. Ja, einfach weil das so wie, keine Ahnung, das ist so ein Typ von Mensch ist, ja. Das hat nichts damit zu tun, ob Mann oder Frau. Hat nichts damit zu tun, was die Person erlebt hat oder nicht erlebt hat. Es kommt darauf an, was sie daraus macht und wie sie es interpretiert. Und das ist etwas, was halt einfach charakterabhängig ist, ja. So, du hast halt einfach Leute, die, wenn sie in der Lage sind, ein Problem zu lösen, werden sie es lösen. Das ist charakterabhängig. Unterstellst du deiner politischen Diskussion einen mangelhaften Charakter? Pathologisierst du sie gerade? Ich will da einfach nur Nuancen, Abel. Das ist Entmenschlichung. Abel, ich will doch einfach nur die Verrohung des Diskurses so verhindern, okay? Ich will doch einfach nur dafür sorgen, dass wir Probleme erkennen und erinnern und zurückkehren zu den guten alten Zeiten, wo man halt noch über Sachen reden konnte und nicht über, wer es gesagt hat. Die aktuelle Entwicklung dürfte auch Gegner einer Frauenquote zum Nachdenken bringen. Warum? Das ist halt einfach, ja, das ist einfach eben, so ein warum? Genaues Beispiel. Das ist einfach so ein genaues Beispiel für dieses Fallacy von, weißt du, so Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Weißt du, es ist einfach nur zufällig, hat er einfach das bemerkt und dann was anderes zusammen bemerkt und jetzt ist es zusammengebunden. So geil. Die reflexhafte Forderung nach einer Quote ist zumeist die erste Antwort, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf die zweite. Also die reflexhafte Forderung nach Quote kommt von den Menschen, die ich intellektuell verachte. Also, ja, keine Ahnung. Ja, es so, ist halt widersprüchlich mit den Grundwerten von unserem Staat, wie wir uns aufstellen, so freiheitlich und Individualrechte und so, das ganze Fundament so vom Westen beruht halt auf gerade so keine Quote und sowas. So, das sind die Grundprinzipien, so die geistigen, die hinter den ganzen Institutionen und Staatsgebilden stecken, so. Aber guck mal, individuelles Recht, das ist echt schon rechts, okay? Das ist rechtes Gedankengut, ja? So, weil du halt so das Recht des Einzelnen höher setzt, ist jetzt wohl der Gesellschaft so, du Nazi. Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, meine Güte, such dir einen Mann, der zu Hause bleiben will und geh in die Politik. So ja. Schwer und kompliziert kann das nicht sein. Oder such dir gar keinen Mann, such dir keine Familien, geh in die Politik. Du verdienst da auch ganz gut. Also es ist schon wahrscheinlich möglich, dein Kind auch während der Sitzungszeiten, und das ist ja auch noch ein relativ flexibler Beruf, sage ich jetzt mal. Ja. Also da habe ich kein, also verstehe ich einfach nicht. Da muss man halt familiär dann sagen, können vielleicht gerade nicht beide Karriere machen. Und da kann durchaus auch mal der Mann. Außerdem, soweit ich weiß, ist der Niedersächsische Landtag auch nicht Vollzeit. Also die Abgeordnetentätigkeit ist keine Vollzeittätigkeit. Ich habe mir eigentlich auch so, wenn es um Gespräche geht, zu kontroversen Themen, ja, habe ich mir einfach sowas antrainiert von, wisst ihr was, so, wir können gern, ich habe kein Problem damit, wenn Leute da sitzen und für eine Frauenquote sind. Ich habe auch kein Problem damit, wenn da die radikalsten Kackbratzen vor mir sitzen. Ist alles okay, ich stresst mich nicht ab, ja. Aber wenn ich dann auf ihre Ideen eingehe und sie ernst nehme, das ist das Einzige, was ich mache, ich nehme sie ernst, okay, ich lasse sie reden, ich höre ihnen zu, ich verstehe ihre Argumente und zeige einfach auf, okay, wo ich vielleicht Fehler sehe. Ja, wo Fehler sind, ja. Und meistens ist es so, dass diese Leute selbst mich dann dafür verantwortlich machen wollen, dass sie emotional nicht in der Lage sind, Kritik zu hören zu der Idee, der sie sich selbst verschrieben haben. Also ich rede so oft mit Leuten darüber, dass es wichtig ist, zwischen seinen Ideen und seiner Person zu unterscheiden und zu trennen und dass du nicht deine Ideen identifizierst, nimmst, so für dich, ja. Denn sonst nimmst du Kritik als Beleidigung wahr. Da stimmen Leute zu. Aber wenn ich dann ihre Ideen kritisiere, ja, rasten die meistens aus, weißt du, so, weil von wegen, wie kannst du nur und so. Ja. Und dann bin ich der Böse. Ja, aber auf jeden Fall, wir müssen jetzt in allen Parteien darüber nachdenken, eine Quote zu haben, steht ja echt drin. Also ich meine, die Linken haben das ja gefordert bei der Bundestagswahl, da haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt, über den Ausschnitt zum Thema Feminismus und Gleichstellung aus dem Bundestagswahlprogramm. Da haben die ja eine verbindliche Frauenquote für alle Parteien gefordert. Cool, ja, aber wenn die Quote nicht erfüllt wird, was dann? Nicht demokratische Partei disqualifiziert? Was? Dann werden so lange Männer enthauptet aus der Partei, bis die Quote stimmt. Cool, ja. Wow. Wow, wie? Ja, wir hatten ja letzte Woche dieses Positionspapier von den jungen Liberalen, das da verabschiedet wurde auf dem Landeskongress. Und dann schreibt er ja auf dem Landeskongress den niedersächsischen jungen Liberalen vor etwa 2 Wochen, konnte man sich die im Saal anwesenden Frauen an 10 Fingern abzählen. Ja, Riesenskandal. Ja, aber das ist so, ich verstehe das doch nicht. Weißt du, so, das ist doch egal, wie viele es sind. Hauptsache, die kommen freiwillig hin. Ich meine, die Lösung wäre doch eigentlich, wenn du schon irgendwie traurig bist, weil deine utopische Quote nicht erfüllt ist, ne, dass der Staat sich hinstellt und sagt, hier bei der Geburt, du, das Mädchen geht in die Politik, das kommt dahin, das geht da rein. Ja, das ist auch so ein Nordkorea-Style, immer geil, ne? Wie kann man? Früher hatte man das ja geregelt, da gab es die Adligen und deren Kinder sind dann halt die Nächsten gewesen, die Macht hatten. Warum er den laufenden Apparat abgeschaltet hat und diesen ganzen Quasselkram mit Demokratie angefangen hat, ja, das haben halt das haben halt Leute gewollt, die genau wussten, wo die Fehler sind in dem vorherigen System und haben dann erkannt, okay, wisst ihr was, wir sollten mal so jedem das Recht geben zu sein und nicht irgendwie bestimmten Kasten, ja, so jeder sollte Aufstiegschancen haben und die haben wir jetzt und jetzt heißt es, wir haben nicht genug Leute, die freiwillig entscheiden, dahin zu gehen, wo wir wollen, so. Ja, eben. Cool. Ja, und dieser Quatsch hier mit den Herrenwitzen und das gleiche Problem kennt man auch aus Wirtschaft und Medien. Also in der Wirtschaft geschenkt, aber Medien ist doch jetzt kein männerdominierter Bereich eigentlich. Also da gibt es ja auch genug. Medien Frauen. Ist ein judendominierter Bereich eigentlich. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja. Aber habe ich jetzt gesagt. Ja, hast du. Leider wird rausgeschnitten. Ups. Das Ziel, mehr Frauen für politische Karriere zu begeistern, gibt es in allen Parteien seit vielen Jahren. Ja, genau, wie, genauso wie für STEM-Jobs und für diesen ganzen Kram. Dieses ganze Experiment, das läuft seit Jahrzehnten mit dem immer gleichen Ergebnis. Es bringt nichts. In der Realität werden bei den meisten Parteien dafür nötige Veränderungen, aber nicht einmal herbherzig angegangen. Ja, was sollen die machen? Irgendwie ja. Rosa Flyer oder ja, die Quote Sekt halt, statt Bier, ne? Oder was? Die Quote. Weißt du, wenn, halt. Ja, überleg mal, du sitzt jetzt zu Hause und willst, keine Ahnung, Desperate Housewives angucken und dann bricht so die Polizei die Tür auf und packt dich am Kragen und sagt, du musst jetzt eine Partei leiten, komm mit! Weißt du, und versteckt dich und bringt dich in den Landtag und fesselt dich da an den Stuhl und du musst dann politische Entscheidungen treffen, weil die dann vor dir stehen und sagen, hast du die Quote, hast du eine Repräsentation, ja. Du darfst froh sein, dass du in diesem wunderbaren Staat leben darfst, du musst ja. Du bist repräsentiert und jetzt mach Politik! Oh, wir haben dich befreit! Wir haben dir die Macht gegeben und jetzt nutze sie! Weißt du, keine Ahnung, was? Abel, Alter. Viel schlimmer als das. Urberg orangemäßig die Augen aufgeklemmt. Oh mein Gott, Abel, herrlich. Das so laufen. Also der Anfang stimmt schon mal bis zu dem Punkt, wo sie da hingesetzt werden und gesagt wird, jetzt entscheide mal was. In Wahrheit werden sie irgendwo an den Schreibtisch gesetzt und dann heißt es so, du liest dir jetzt diese beschissene Fischverordnung. So, jetzt Tacker mal. So, hier, wir brauchen Frauenquote beim Tackern. Nee. Ja. Du liest jetzt diesen komplett langweiligen Scheiß durch, der dich überhaupt nicht interessiert, aber das ist halt Politikkram und so, und dann befasst du dich jetzt gefälligst. So, das macht jetzt kein dummer Mann mehr. Es erinnert mich halt schon voll hart an das, es erinnert mich halt voll hart an das, was Justin Trudeau mal gesagt hatte, ne? Davon, dass hier wir gehen ja auf Frauen zu, wir sind aktiv auf Frauen zugegangen und haben gesagt, hier komm in die Politik, und die meisten Frauen, die sind dann schüchtern und zurückhaltend und wollen nicht so wirklich, ne? Ja, ja, das muss man ändern. Sind wir so, was? Ja, du musst sie halt bei der Pussy grabben und dann hinter dir herziehen. Ja, so, ne? Die lassen das mit sich machen, Justin. Mach doch einfach jetzt. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt abschließend habe ich noch mal eine Sache zum Thema Ethics in Journalism. Dieses Rundblick-Magazin, das kannte ich früher nicht. Das kenne ich erst jetzt, seitdem ich in der FDP bin, weil hier Martin Brünig ist nämlich hier jemand. Martin Brünig, ehemaliger Sprecher der niedersächsischen FDP-Fraktion. Also, wisst ihr Bescheid. Steht natürlich hier unter diesem journalistischen Beitrag in keinem Wort irgendwie erwähnt. Das wäre interessant gewesen zu wissen. Ja, und dieser Artikel hier, also den will ich jetzt nicht näher, weil der ist auch schon älter, aber da geht es halt darum, wie früher alle auf der FDP rumgehackt haben. Und wie heftig das da teilweise zugegangen ist, eigentlich auch recht lesenswert, aber wollte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe das jetzt nur rausgesucht wegen dem Martin Brünig. Ja, und sowas gibt es hier von der Naumann-Stiftung halt eben auch, Stichwort FDP, Netzwerk und Leidenschaft, unser All-Women-Panel, Sexismus, diskutiert bei IHK Karlsruhe darüber, was für weibliches Gründertum entscheidend ist, weibliches Gründertum, weil das entscheidet sich, das ist auch total, ne, ob du jetzt eine Firma gründest als Mann oder als Frau, das ist komplett was anderes. Das ist halt anders. Das macht fucking keinen Sinn, okay, das Firma gründen, also, Gründertum ist wohl... Wenn du als Mann dir das erste Mal für deine frisch gegründete Gesellschaft das Geschäftskonto eröffnest, dann werden dir natürlich da gleich mehrere Millionen vom Patriarchat gutgeschrieben. Wenn du als Frau eine Firma gründest und ein Geschäftskonto aufmachst, dann ist da erstmal nichts drauf und dann musst du das Kapital einzahlen. Minus 22% Gründungskapital drauf. Genau. Also. Was ich halt gern wissen möchte, ist, okay, wisst ihr so, warum benutzen die Gründertum, okay, als irgend so eine Diskrepanz zwischen den Geschlechtern, weißt du so, warum ist das der Kampf um Geschlechter und so, warum? Gründertum ist doch, wie ich weiß, das bürokratischste, langweiligste, trockenste, asexuellste Zeug, was gibt, okay? Jeder muss dieselben Formulare unterschreiben, wenn er was gründen will, okay? Jeder wird genauso verklagt, wenn er irgendwie was nicht bezahlt hat, Jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Erzähl doch nicht. Weil, weißt du, so, was soll der Scheiß? Stell dir vor, da steht dann so irgendwie keine Ahnung, du hast Steuern hinterzogen, ja, und dann heißt es hier, ja, kommen Sie mal mit aufs Revier bitte, und du holst dann einfach dein goldenen Ticket raus und da steht so drauf, ich bin eins Frau, ja, und dann so, oh shit, sorry, Mann, ja, wir brauchen dich für Quote. So, du bist zwar ein korruptes Stück Scheiße, aber eine Frau und deswegen brauchen wir dich. Weißt du, wie weit wollen die da gehen mit diesem Mantra von Frauen vor, Frauen vor? Weißt du, bist du jetzt irgendwie was? Die Korruption jetzt Frauen erreicht? Bis die jetzt korrupt sind, also, wenn sie jetzt... Also, erzähl mir doch nicht, dass Frauen nicht mal korrupt sind. Imelda Marcos oder hier die Frau von Mugabe, der gerade entmachtet wird. Frauen sind genauso korrupt wie Männer. Also, wenn ich mal in eine Partei eintrete, dann melde ich mich als Frau an, dann möchte ich Sondergremienstatus bekommen. Und über Quote gefördert werden. Ich bin Evelina, jetzt kommt mal her. Ich bin präoperativ und ich will mich auch nicht umoperieren. Teil der Quote ist dann so, steht dann auf dem Zettel drauf, so mit Kreidestiften draufgemalt, hier steht dann drauf, Kopfmassage jeden Tag. So. Ja. Fürchterlich, ey. Die könnten so tolle Sachen machen, keine Ahnung, eine Katzenquote, dass da irgendwie Hunde und Katzen sind im Bundestag, ne? So, damit man was zu streicheln hat, so. Nicht zu trocken ist. Ja, da bin ich dafür. Ja, so süße Hundequote, ja, im Bundestag. So eine Partei gründen, die das sich aufs Banner schreibt, ne? Wie es ist, eine Feministin im Netz zu sein. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, der Christian von Alles Evolution hat auch versucht, das herauszufinden. Der hat nämlich einen feministischen Twitter-Account quasi betrieben. Also per Automatismus. Der hat quasi automatisch halt Sachen rausgetwittert. Der hieß feminismus.de und hat halt eben einfach nur von den einschlägigen Blogs, die wir ja auch hin und wieder mal behandeln, Störenfrieders und so, halt die Inhalte, die neuen Artikel halt automatisch dann rausgetwittert. Und irgendwann hat er dann halt den Fehler begangen, nicht darauf zu achten, welchen Account er sich eingeloggt hat. Und war das Bild hier irgendwo? Ah ne, das Bild sieht man jetzt hier in dem Archive nicht. Aber auf jeden Fall hat er halt was rausgetwittert aus Versehen von dem Feminismus.de-Account, was er eigentlich nicht raustwittern wollte. Und daran haben die Leute dann gemerkt, dass er dahinter gesteckt hat. Und entsprechend waren die dann not amused. Und er sagt aber halt als Fazit, dass er die ganze Zeit, klar, irgendwelche Männerrechtler und so, die haben natürlich das kritisiert, was da gesagt wurde, aber es waren ja auch Inhalte von anderen Leuten, die der Account nur retweetet hat. Und die Leute, von denen er halt richtig Ärger gekriegt hat, waren halt alles welche aus dem Lager der Feministen halt, die irgendwas nicht gemocht haben, irgendwas war zu transfeindlich oder so, und dann war das halt eben pfui und dann ging das halt nicht. Und das ist halt eben das Ding, die Kritik und die Vorwürfe kamen eher von innen, eben weil man auch mit den autoritären und radikalen feministischen Strömungen in Konflikt kommt, die abweichendes Verhalten nicht dulden. So viel nochmal. An dieser Stelle sage ich dann wieder, wäre das schön, wenn man mehr Frauen in der Politik hat. Weil da wird die Diskussion. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir sehen das viel zu kritisch, okay? Es ist okay. Ja, es ist okay, weil jetzt sind wir schon, weißt du, auf dem Boden des Bodens des Fasses schon angelangt, okay? So, es gibt einfach keine kleinere Minderheit mehr. Was wollen die jetzt? Wollen die sich wirklich jetzt hinstellen und sagen, wir brauchen mehr schwarze Frauen oder wir brauchen mehr schwarze Transfrauen oder wir brauchen mehr schwarze Transfrauen minderjährig im Rollstuhl, so, im Bundestag, wie weit soll das gehen? Weißt du, das soll ja eigentlich unendlich weit gehen. Das ist ja halt der Punkt. So. Du fragst gerade, wie weit das gehen soll. Ich frage mich das auch immer wieder. Ich wollte nur Videospiele spielen. Ja, also ich habe niemals überlegt, dass ich irgendwie eine Seite gegen Zensur aufbauen müsste, weil ich nie überlegt hätte, dass wir hier in Deutschland mit Meinungsfreiheit, was halt einfach so geregelt ist, dass alle Aussagen, egal ob sie gefährlich oder ungefährlich eingeschätzt werden, alles zu Meinungsfreiheit zählt, so bis halt auf ein paar Ausnahmen, und dass das halt nicht Hate Speech ist, wenn du irgendwas mit Hass machst, okay? Aber nee, wie weit soll das gehen? Weißt du, sag mir das mal jemand. Laser Sushi, du bist doch so eine Autorität, du bist doch so, sogar von Twitter verifiziert. Sag mir doch mal, was das Endgame ist. Das ist halt wie bei Videospielen. Wenn das Endgame scheiße ist, dann ist irgendwie total sinnlos. So, ja, es ist auf cool. Jeden Fall, aber auf jeden Fall war sie halt getriggert, weil sich da einer als Feministin ausgegeben hat. Das geht ja nicht. Warum vertraut ihr Männern nicht? Warum seid ihr online immer so hart? Warum gleich so aggro? Weil so was immer passiert, bla. Ja, wie immer passiert. Da oben drüber schreibt sie was von 2013. Das sind also 4 Jahre, bis das wieder passiert ist. Also immer kann irgendwie nicht die Rede von sein. Und außerdem, was ist passiert? Jemand hat einen Account eingerichtet, auf dem feministische Infos verteilt wurden. Ja. Das passiert immer wieder, ja. Das kann sein, ist ja traurig, aber... Aber warum vertraut ihr Männer nicht? Ja, weil sowas passiert. Aber der Account hat doch einfach nur feministisches Material gebündelt. Ja. Eben. So der Überblick über was der feministische Diskurs gerade ist, den er einfach nur abbilden wollte, weil er wissen wollte, was dieser Diskurs denn ist und worum es denn gerade so geht und was die verschiedenen, sagen wir mal, Denkrichtungen innerhalb des Feminismus gerade so denken. So, das war jetzt das Verbrechen, weil er die verstehen wollte. Und so, ja. Ja, aber das sind Männer, das finde ich auch so lustig, ne? Wo man uns doch immer erzählt, ne? Feminismus ist auch für Männer sollten sich auch engagieren, macht einen feministischen Account und dann heißt es, warum traut ihr denen nicht, warum seid ihr so hart, warum gleich so aggro, weil es immer wieder passiert. Also. Ja, das ist halt wirklich so, ja, das passiert immer wieder und das hat nicht damit zu tun, dass es irgendwie unterschiedliche Dinge sind, dass man selbst so aggro ist und so ein Stück Kohle als Herz hat, ne, sondern ne, das sind immer die Männer, die anderen sind schuld. Ja, so, aber genau. Das müsste man auf jeden Fall halt jedem von diesen Leuten halt zeigen, die meinen, Feminismus ist doch auch für Männer gut, die sollten sich da auch engagieren, weil es ja wichtig. Ja, aber guck mal, der Witz doch daran ist, weißt du, an diesem Argument schon selbst ist ja, dass sie dann hingehen und sagen, das ist ja keine richtige Feministin. Die stimmt ja nicht mit dem überein, was ich gesagt habe. Ich habe recht, du hast Unrecht, hahaha. Was ist das hier, das Twitter Safety Council 40 Jahre später, oder was? Frauenrat, zur ersten Sitzung des Fachausschusses Digitalisierung sagt unsere Leiterin Birte Siemensen, der digitale Wandel betrifft uns alle. Mich interessieren insbesondere die Herausforderungen für Frauen in unserer Gesellschaft, denn Frauen sollen Gewinnerinnen der Digitalisierung sein. Alter Digimon, digitier zu hier. Ja, Frauen, ich würde sagen, ich würd das mal wieder einordnen, das ist mal wieder was aus der Kategorie Asteroid rast auf Erde zu, Frauen am meisten betroffen. So, ne? Ja, aber ist Welt ist geendet, so Frauen am meisten betroffen. Ja. Das ist halt einfach so hier. Ja, was wollt ihr denn gewinnen? Einen Keks? Eine Quote? Was? Weißt du, wir alle bluten doch genau gleich. Was soll der Scheiß? Okay, Frauen bluten ein bisschen mehr. Fall okay, des deutschen Frauenrats, die Deutungshoheit, die alleinige wahrscheinlich. Alter, deutsches Volk, Pfostenrat, Mann, meine Fresse. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Räterepublik haben. Muss die nicht erst ausgerufen werden? Ja, die wurde schon lange ausgerufen, aber du kriegst das Memo nicht, weil du nicht auf der Liste stehst. Ja. Die antworten einem auch nicht, wenn man ein heterosexueller alter weißer Mann ist. Ich habe sie nämlich gefragt, was soll und ob nicht alle Leute irgendwie von der Digitalisierung profitieren sollten, aber... Wenn eine Räterepublik im Wald ausgerufen wird und niemand hört sie, wurde sie dann ausgerufen? Man weiß. Mal Scheidemann fragen oder so. Ja, ne? Hast du wahrscheinlich gleich die saure Gurke bekommen. Mit dem Frauenrat, das zielt halt eher auf so Zensurmaßnahmen oder sowas ab. Also so Tonpolicing, so irgendwie was, weil ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, ob du jetzt Männlein oder Weiblein oder Demigender bist, wenn deine Internetleitung langsam ist, dann ist es nervig. So, also ich. Keine Ahnung, was da jetzt der spezielle Frauenaspekt in der Digitalisierung sein soll. Also ja, vor allem, weißt du, Frauen sollen Gewinnerin der Digitalisierung sein, okay, aber was bedeutet dieser Satz? Ich verstehe das nicht. Digitalisierung ist doch etwas, wo du ein System nimmst und einfach eine Infrastruktur aktualisierst. Wenn ich mir das Bild weiter unten angucke, dann glaube ich auch, dass die selber das nicht so genau verstehen, aber ist es auch nur, weißt du, keine Ahnung. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was denn aus deren Sicht das tatsächlich sein soll. Also, worauf es denn genau abzielt. Das geht doch eigentlich absolute Allgemeinplätzchen und ich komme nicht dahinter, auch nicht, wenn ich hier feministische Logik versuche. Also, halt einfach, du kommst da dann so hin und dann heißt es so, Was ist denn so das, was wir anderen unterstellen können? Ja, wenn sie halt selbst nichts erreicht haben, binden sich Leute darauf, was sie sind, ja, worauf sie keinen Einfluss hatten und werden da stolz drauf. So wie hier auf sein Land stolz sein, auf sein Geschlecht stolz sein, auf seine Hautfarbe stolz sein, so, okay. Ziemlich schwaches Argument würden diese Leute bestimmt unterschreiben. Aber wenn es hier um Frauen geht, ne, und Frauen sollen die Gewinner der Digitalisierung sein, das ist voll Knorke, ist voll cool, das ist genau richtig. Ja, ne? So, Mann, das ist so seltsam. Ich verstehe ja, ich das glaub, echt nicht. Im Endeffekt läuft es wieder darauf hinaus, dass man sagt so, das ist irgendwas, da könnte irgendwie was zu unserem Nachteil sein. Und wenn das Frauen betrifft und zu ihrem Nachteil ist, dann ist es nicht hinnehmbar. Gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss sich sofort halt eben verbessern. Ja, das ist ändern. Ja auch gut. Immer wenn irgendwie was Neues passiert, kann man sich da halt auch dranhängen. Wenn jetzt morgen die kalte Fusion endlich den Durchbruch hat, kann man sagen, die kalte Fusion muss aber Frauen zugutekommen, vor allem und eine NGO gründen. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, weißt du, stell dir mal vor, du, die würden das so zu so einer Zeit sagen, wo Leute jetzt gerade mal was erfinden würden, so was Digitalisierung angeht, so wirklich irgendwie neue. Ich glaube, die haben schon eine Menge erfunden, was, aber. Ja, aber stell dir mal vor, das wäre zu so einer Zeit, wo das noch gerade mal so alles anfangen würde, ne? Und dann kommen die hin und sagen, hier, aber Frauen. Frauen müssen das erfinden. Wenn das keine Frau erfunden hat, dann wollen wir das nicht nutzen. Die würden sich doch selbst dadurch diskriminieren und nicht diskriminieren, diskreditieren und ausschließen. Ja, die würden sich ja selbst ein Handicap geben, wenn sie alles nur das nehmen würden, wenn es von Frauen gemacht wurde. Ja, aber das machen die ja nicht. Hier, Twitter, ja, wurde nicht von Frauen gemacht. Warum benutzen die Twitter? Die sollen weg. Ja, so, nee, verloren schon. Ach, Mann. Oh, Mann. Das war jetzt aber Misogynin. Also hier Frauenhass. Hab dich lieb, Abel, hab dich lieb. Hab dich lieb. CDF fährt dreiste Täuschung zum Familiennachzug. Einer der größten Streitpunkte bei der Jamaika-Sondierungen, das Recht auf Familiennachzug. Im CDF-Politbarometer spricht sich eine Mehrheit dafür aus, textet die CDF heute Redaktion gestern Abend. Tatsächlich findet der Familiennachzug nur als Wahlkampfthema der Grünen Anklang in der Bevölkerung. Und der Rest sagt halt eher so, weiß ich nicht, ich habe jetzt erstmal Bedenken. Aus Gründen. So. Ja, das Problem an dieser Umfrage war halt eben die Tatsache, dass sie da nach Asylberechtigten und Flüchtlingen gefragt haben, also beides zusammen. Und das ist halt eben ein Unterschied. Also Asylberechtigte haben halt einen anerkannten Status und Flüchtlinge haben halt einen zeitlich begrenzten Anspruch. Ja, und wie haben die das gerechnet? Naja, sie haben halt diese Frage gestellt und wenn die Leute dann sagen, ja, bin ich dafür, also für was, also das bei Asylberechtigten ist es wohl sowieso so. Und bei Flüchtlingen halt eben nicht. Und deswegen diese Frage so zu stellen, ist halt so, ja, wie als wenn du sagen würdest, sind sie dafür, dass ich jemand ein Auto ausleihen darf und jemand ein Auto klauen darf. So, ja, bin ich dafür. Das ist halt wieder diese, wie soll man sagen, diese spezielle Logik, die technisch gesehen keine Unwahrheit ist, wo man aber als normal denkender Mensch erstmal sich am Kopf kratzt und sich denkt, hä? Was? Warum? Ja, und hier ist jetzt auch nochmal aufgelistet, wie halt die aktuellen Zahlen da sind, zumindest von 2016. Und da haben halt eben hier 250.000 Leute haben wir halt diese Flüchtlingseinschätzung gekriegt und 2.000 Leute haben halt die Asyleinschätzung gekriegt. Das ist ja dann doch irgendwie ein zahlenmäßiger kleiner Unterschied. So. Also. Aber ich bin ja kein Experte. Also das kann ich ja dann gar nicht beurteilen. Ja, also die 2000 haben halt den Anspruch auf Familiennachzug und die 250.000 nicht. Es fragt jemand im Chat, was subsidiärer Schutz bedeutet. Das bedeutet, dass die halt obwohl sie keinen Asylgrund haben, hier für eine gewisse Zeit bleiben dürfen, weil in ihrer Heimat halt eine Notsituation besteht. Ja. Ja, subsidieren heißt ja generell so viel wie unterstützen, helfen, aushelfen für eine Zeit, so mit Mitteln, mit Geld, mit Dienstleistungen, so. so subsidieren halt. Also du könntest zum Beispiel eine Infrastruktur aufbauen und sie unterstützen so vor Ort durch halt, ja, Spenden, sowas. Aber hier sind die Leute, die Spenden kriegen, schon hier drin und bekommen einfach Zeug schon. Ja, ja, Leute, also der Journalistentag NRW, der war noch nie so vielfältig wie in diesem Jahr. Wisst ihr Bescheid. Und was ich hier, wo ich hier vor allen Dingen drüber gestolpert bin, war, weitere Themen sind der Umgang mit Hasskommentaren, Fake News, Content Marketing. Und Content Marketing ist ja sowas wie, ich schreibe einen Beitrag, der mir bezahlt wird. Und ja, Fake News, Content Marketing, also könnte auch sagen, Content Marketing ist eine Art von Fake News. Und auf jeden Fall als mögliche Bedrohung für journalistische Glaubwürdigkeit. Und als nächstes, oder die Rolle der Medien bei der Integration von Geflüchteten, wo ich sagen würde, die Medien haben erstmal keine Rolle bei der Integration von Geflüchteten. Die können da vielleicht drüber berichten, aber bei der Integration haben die keine Rolle. Der journalistischen Glaubwürdigkeit oder die Rolle der Medien bei der Integration von Geflüchteten. Das ist auch schon sehr merkwürdig formuliert. Also ja. Ist dann auch wieder so, dass es zu einem Staatsziel erhoben werden soll. Weißt du, soll eine Wende durchgeführt werden. Und genauso kann man das dann auch irgendwo dahinter schieben. Ja, dann lernst du ja noch die Erstellung von Podcasts. Also das finde ich ja komplett komisch. Ich meine, man macht dann sowas hier irgendwie zu Hause sitzen und rumlabern irgendwie. Finde ich voll doof. Ja, finde ich total inspirierend. Also, und Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen machen wir ja auch oft. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, ich weiß vor allen Dingen gar nicht, was man darüber lernen soll. Ich meine, geh halt hin und finde es heraus, ne, was das Problem ist. Journalismus halt. Teilnahme ist kostenlos, genauso wie Imbiss und Getränke. Das ist doch schon Motivation genug für viele. Ja, das war gestern jedenfalls. In Duisburg. Da hätte man ja mal Agenten hinschicken können. Ja, ich glaube, da muss man ein Journalist für sein oder Mitglied in dem Verband oder so. Ja, über dieses Ding hier bin ich gestolpert. Die EKD streicht die finanzielle Unterstützung für das IDEA-Magazin. Und also, das ist halt ein ja, ziemlich christlich-konservatives Magazin, das IDEA-Magazin, und scheinbar haben die noch, also es ist halt freikirchlich, also mich hat das überhaupt überrascht, dass die überhaupt Geld bekommen von der evangelischen Kirche in Deutschland. Und ja, scheinbar haben die da irgendwie 132.000 Euro jedes Jahr überwiesen bekommen. Gut, ich weiß nicht, wie viel das kostet, so ein Magazin zu produzieren, sicherlich nochmal eine Ecke mehr. Aber klingt auf jeden Fall nicht nach wenig. Und was ich hier vor allen Dingen auch interessant fand, dass sie dieses Ding tatsächlich auch, wo stand das hier? Also hier wurde der Begriff evangelikal benutzt, also als offizielle Bezeichnung für das, was das IDEA-Magazin halt eben macht. Und das fand ich ist schon eine Ansage so, weil es ja auch immer heißt, das wäre ja so wichtig, dass wir in Deutschland so eine Verstrickung von Staat und Kirche haben, damit die ganzen Extremisten alle klein gehalten werden. Allerdings stelle ich in Frage, dass der evangelikale Bereich gefördert wird. Jetzt bin ich verrutscht. Wo stand das? Warte. Aber guck mal, da unten, Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik erhält im kommenden Jahr 12,159 Millionen Euro. Also da ist das ein Fliegenschiss, was die hier bei IDEA einsparen, im Gegensatz zu dem, was sie ausgeben für religiöse Propaganda. Ja, und inhaltliche Fragen sind offen und sachlich im Gespräch zu klären und nicht auf der Ebene des Haushalts. Naja, wenn ich irgendwie eine Kirche wäre und ich hätte eine Publikation, die irgendwie Dünnsinn macht und mich nur Geld kostet, würde ich mir das auch überlegen. Warum nicht? Da hat jeder das Recht zu, der irgendwie ja, Geld rausgibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die IDEA sich in der Vergangenheit schon gegen die Kirchensteuer ausgesprochen hat. weil die ja eher freikirchlich sind oder komplett freikirchlich, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall halt eben der Meinung sind, dass das Quatsch ist, sich da in ein Bett zu legen mit dem Staat. Und da sage ich ja dann wiederum, more power to you. Ja, fand ich halt ganz interessant. Ja, dieses fand ich auch ganz interessant. Die Susanne Schneider, die ist ja in der Vergangenheit uns schon positiv aufgefallen, weil sie in der letzten Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen ja so gute Anfragen gestellt hat zum Thema Männergesundheit. Und da, wie ich finde, die rot-grüne Landesregierung damals ziemlich blamiert hat. Und ja, aber die Frau ist halt auch eine totale Kirchenverzeugte hier. Und da gibt es dann hier so einen Kram. Nicht nur beim Parlamentarischen Abend des Bankenverbandes empfinden meine FDP-Kollegen und ich im Gespräch mit unseren Kirchenvertretern als sehr angenehm. Und der andere Herr, der hier markiert ist von der FDP-Fraktion, der Herr Nückel, der ist uns auch schon bekannt, das ist der Herr ganz rechts. Das war der, der auch für Medienpolitik in Nordrhein-Westfalen zuständig ist, den ich damals angeschrieben hatte, als es um diese ganze Nummer mit dem Rundfunk, wie hieß es hier, Rundfunkzulassung, Dingsbums, ihr wisst, was ich meine, ging, wo man so irgendwie seinen YouTube-Kanal anmelden muss. Und der hatte mir ja dann geschrieben, dass sie da bisher außer diesem Pietsmiet da keinen irgendwie angefasst haben und er auch nicht dafür wäre und so. Wo haben die den Pietsmiet angefasst? Zeig's mir an der Puppe. Ja, also halt eine Aufforderung geschickt haben, dass er sich da eine Lizenz holen soll, so heißt das Ding, Rundfunklizenz. Ja, und aber das ist halt auch so ein Überzeugter halt. Also, ja. Ja, hier, Thema Kuwait Airways. Es ging darum, dass die Kuwait, die unter der kuwaitischen Gesetzeslage, dass du keine Israelis befördern. Und da hat ein Israeli geklagt, dass er befördert wird. Und die Airline meinte, hey, wir können dich auf unsere Kosten von einer anderen Airline transportieren, aber wir dürfen dich selber nicht befördern, weil wir dann gegen geltendes Recht in unserer Heimat verstoßen. Und dann ist das vor Gericht gegangen und bei Gericht hat man dann so entschieden, dass man ja die nicht zwingen kann, ein Gesetz in ihrem Heimatland zu brechen und dass halt die Verweigerung der Beförderung so in Ordnung geht. Und interessant dazu ist, dass es das in den USA auch schon mal gab und die meinten dann, entweder ihr verliert eure Fluglizenz oder ihr befördert halt. Und ja, da hat sich dann die kuwaitische Airline dazu entschlossen, also beim USA-Vorfall, dass man halt nicht mehr weiter befördert. Und jetzt hier hat sozusagen das im Gerichtsurteil in Deutschland hieß es dann halt, dass es rechtens, dass man den nicht befördern darf. Und ich finde es merkwürdig, dass man beim NetzDG ein nicht-deutsches Unternehmen dazu zwingt, nach deutschem Recht hier im Internet Sachen zu machen. Und das jetzt bei der Airline aber nicht geht. Und ich jetzt einfach nicht so ganz klar komme, warum das im einen Fall in Ordnung ist und im anderen Fall nicht. Und wieso man nicht vielleicht als Mensch mit außenpolitischer Affinität, so irgendwelche also ein Minister vielleicht, der in der Außenpolitik sich als Mensch wahrnimmt, der im deutschen Staat was zu sagen hat, sich vielleicht da einmischt und dann vielleicht sagt, das finden wir nicht in Ordnung, ihr verliert die Lizenz hier dann zu landen. So, ich weiß nicht. So, ich fände sowas nicht schlecht, weil man das dann mal thematisieren könnte. Aber irgendwie haben wir eine Öffentlichkeit, die bei jedem Scheiß irgendwie total durchdreht. MeToo, Aufschrei, ausnahmslos und AfD sind Supernazis und hast du nicht gesehen. Und ja, hier ist jetzt irgendwie ja in der Welt was erschienen, wo man sich drüber aufgeregt hat. So, was war es, der Beginn der Unterwerfung oder so, hieß der Artikel. Ich komme einfach nicht fit. Warum ist die Kuwait Airline das eine und NetzDG das andere? Ja, hier beginnt der Unterwerfung, ist genau der Artikel. Und ich meine, der ist auch vom Pathos getroffen, aber ich weiß nicht. So, ich, finde es halt inkongruent, wie unsere Gesellschaft mit dem einen, mit dem anderen Thema umgeht und ob man sich da nicht vielleicht einfach mal dann da zeigen könnte und sagen könnte, Leute in Kuwait, das ist merkwürdig, was ihr da macht. So, das finden wir doof. So. Aber ja, keine Ahnung. Ui, hier haben wir was Interessantes. Dieser Bruno Kahl, der Präsident, der Doktor, der hat was mit dem BND zu tun. Der BND, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Bundesnachrichtendienst. Ja. Und in dieser Rede hier, da wurden verschiedene Sachen angesprochen und auf Seite 20 hat man gesagt, dass in etwa 1 Milliarde Menschen künftig einen Migrationsgrund haben. Und ich finde, dass wir diese 1 Milliarde Menschen aufnehmen sollen nach Deutschland. Weil wenn wir die aufnehmen, dann können wir auf einem ähnlichen Maßstab mit China und Indien konkurrieren und dann ist Deutschland endlich eine Weltmacht. Und ich bin definitiv dafür, dass wir 1 Milliarde Menschen nach Deutschland holen. Ich finde das gut. Aber Abel, wo die Menschen sind, wird nicht das Problem lösen davon, dass wir nicht genug Ressourcen für alle haben. Das wird sogar noch schlimmer werden, weil die Leute dann mehr bekommen und dann werden sie noch geiziger und noch so egoistischer und so. Und es ist halt ziemlich hart, ne? Du kannst nicht einfach alle Leute zusammenpacken in irgendeinen Fleck, egal ob es da gut ist gerade, weil das, was gut ist, kann da auch wieder schlecht werden. Aber wir brauchen 1 Milliarde Zuwanderer und dann sind wir eine Weltmacht. Aber Abel, das ist doch nicht gut, okay? Also ich meine, Deutschland hat schon irgendwie öfter so die Geschichte rein zufällig damit. Dann können wir die EU in Deutschland Plus umbenennen. Ja, aber guck mal, so okay, ja, Weltmacht und so. Und dann hätten wir 1,5 irgendwas Millionen Menschen. Ich glaube, das ist 1,5 Milliarden Menschen. Das ist halt irgendwie echt gerade zynisch und so und Poe's Law und so, was weiß ich was. Nee, mit Godwin's Law meine ich so, aber hier. Und dann haben wir die Übermutti. Aber Abel. Die Mutter des Menschen. Abel, früher, Merkel. So vor 60 Jahren. Frau Merkel-Lahner. Vor 60, 70 Jahren wäre Deutschland noch zur Welt gekommen und jetzt kommt die Welt nach Deutschland. So passt es ja. Das ist eigentlich nur eine richtig fette, harte Inverse. So in die andere Extreme gehen. Alle Leute sollen jetzt nach Deutschland kommen. Früher würde Deutschland zu dir kommen. Aber ich will nur sagen, so diese Lektüre von dieser Rede, von diesem Menschen, der den BND leitet, die ist lesenswert, weil man damit dann Zahlen aufgreifen kann, die man einfach Leuten an den Kopf werfen kann. Weil oftmals, wenn man irgendwie rumrechnet, sich was überlegt, dann heißt ja immer, hast du da eine Quelle irgendwie so. Und wenn es dann vom BND-Chef kommt, dann ist es zumindest für den Normie eine Autorität und eine Zahl, die er in seinem Bewusstsein annehmen kann. Verwendet das in der mimetischen Kriegsführung zu eurem Gunsten. Aber das ist doch irgendwie auch schon länger im Gespräch gewesen, dass Europa generell als so ein Einwanderungsding sein soll und so ein Ding. Und gleichzeitig aber keine Leitkultur gegeben werden soll, ne? Ich bin dafür, dass wir 1 Milliarde Menschen nach Deutschland holen. Ich bin dafür, dass wir 1 Milliarde Leute in die Sonne packen. Es gibt dazu ein schönes Video, das heißt Immigration, World Poverty and Gumballs. Ja, genau, das kenne ich, das Video. Da ist so ein Typ auf der Bühne, der zeigt dann so hier so Statistik mit Gummibällen, so mit diesen Kaugummibällen. Kaugummikugeln. Also er zeigt, wie viele Leute leben in den Ländern, wo es nicht zum Leben reicht und wie viele davon, also er hat dann einen riesigen Turm aus verschiedenen Gefäßen voller Kaugummikugeln und nimmt dann irgendwie 5 raus und sagt, das sind die, die wir aufnehmen können. Und werenn wir die aufnehmen und dann packt er wieder 2 Handvoll rein, und sagt ja, während wir die aufnehmen, kommen so und so viel nach. Das ist also völlig egal eigentlich, ob wir jemanden aufnehmen oder nicht, wenn es uns um die Menschlichkeit geht. Weil das ist ja auch das mit der Menschlichkeit. Wenn du jetzt dann sozusagen noch eine Selektion machst und dann auch noch Leute haben willst, die halt talentiert sind, die einen Abschluss haben, damit dein Land nicht ruiniert wird, weil in unserer modernen Wirtschaft brauchen wir gut ausgebildete Leute, dann würdest du dem afrikanischen Kontinent genau die Leute abwerben, die dafür sorgen könnten, dass es sich das Leben dort nachhaltig verbessert. Und dann kannst du ja auch irgendwo an den Kopf fassen. So. Aber ja. Aber nee, also das, was die lokalen Präsidenten in ihren Ländern machen, das ist die Schuld von anderen Leuten, die nichts damit zu tun haben. So, die Schuld weißt des ja Bescheid. Ewigen Europäers. Ja, ja. Jetzt wisst ihr, wie sich das anfühlt, ne? Das stimmt. Hier in dem Artikel ist es ganz interessant, dass wenn man über Grenzschutz, wenn man in Sachen Grenzschutz was unternimmt, dass Europa direkt den Überwachungsstaat plant. Und manche dieser Maßnahmen, die sind auch für mich unangenehm, wo ich mir denke, okay, das ist alles schon irgendwie ein bisschen so viel zu übereifrig. Sicherheitsmaßnahmen, weißt du, Überwachungsdrohnen und so eine Kacke. Darüber könnte man fast einen extra Podcast machen, was da alles an Mechanismen, an Technologien und an Institutionen, wie man das angehen will und wo sozusagen die Schwierigkeiten dabei stecken. Aber in diesem Artikel ist jetzt zum Beispiel ein Absatz, sollen in den Jahren bis 2020 mehr als 6 Milliarden Euro aus EU-Mitteln sowie eine Summe gleicher Größenordnung aus den nationalen Budgets für neue Überwachungstechnologien und Operationen fließen, die keinen nachweislichen Nutzen bringen. Das ohne ein Zitat rauszuhauen in einer Zeitung grenzt für mich an, weiß ich nicht, an, ich will jetzt nicht Fake News sagen, aber einfach nur zu sagen, die geben 12 Milliarden aus und diese kompletten 12 Milliarden, die sind alle ohne Nutzen, nachweislich. Das ist, wie kommt man darauf, sowas zu schreiben? Also ich meine, auch dieses nur die Rüstungs- und Elektronikindustrie profitieren. Ja, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Milchpreis auf 2 Euro pro Liter hochhauen würde, würden die Molkereigerätehersteller profitieren. Das ist nun mal so. Ja. Also. Aber ich fand einfach nur dieses Statement, die keinen nachweislichen Nutzen bringt, so diese Aussage, dass die Institutionen 12 Milliarden Euro raushauen und es komplett keinen Nutzen hat, das ist schon wirklich so eine Hausnummer, wo ich mir denke, Leute, die Leute, die das unterschreiben, die würde ich gerne am nächsten Mal, wenn sie wegfliegen wollen, kommen sie dann so versteckte kameramäßig an so ein Ding, wo es gar keine Kontrollen gibt, weißt du? Weder Durchleuchtung noch sonst irgendwas, sondern werden einfach, ja, Flugzeug steht da hinten, gehen sie durch, nee. Und dann da hinter dir laufen noch so ein paar Leute mit einem Gürtel um und so. Weil ich meine, selbst wenn du mit Sicherheit sagen kannst, dass 90% davon Verschwendung sind, für mich ist es einfach hart zu glauben, dass wirklich jeder einzelne Euro da drin nachweislich verpulvert worden ist, ohne irgendwas vorweisen zu können. Und wenn es nur ein Patent ist für eine Drohne, die sich rekalibrieren kann in ihrer Stabilität, wenn du einen Stein dagegen wirfst, weil irgend so eine Überwachungsdrohne wird so einen Dreck sicherlich können. Also es ist, ja, aber an sich ist das Thema Grenzsicherung ein sehr tiefes Thema, was man kaum so schnell abhaken kann. Also. Ist halt auch irgendwie echt seltsam, wie übereifrig die Leute sind, das alles durchzudrücken. So, Ja gut, so eine Situation wie 2015 sollte sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt wiederholen. Also. Ja, aber ich meine das eigentlich auf ein paar andere Sachen noch bezogen. Aber das kommt vielleicht noch später so ganz hinten dran noch so. Naja, hier Solidaritätszuschlag. Warum der Soli auf keinen Fall ersatzlos gestrichen werden sollte. Bei den Gesprächen zur Bildung einer Jamaika-Koalition drängt vor allem die FDP auf eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, was jedoch aus fiskalischer, makroökonomischer und verteilungspolitischer Sicht hochproblematisch wäre. Aber es gibt auch Alternativen, die öffentlichen Finanzen schonen und die Ungleichheit verringern könnten. Ein Debattenbeitrag von Katja Rietzler und Achim Truger. Das Problem in meinen Augen mit dem Soli ist, dass er für einen bestimmten Zweck erhoben worden ist und dass, wenn man Umverteilung oder Reichtumsbesteuerung umsetzen will, man sich doch bitte nicht eine Steuer nehmen soll, die für einen bestimmten Zweck geschaffen worden ist. Und wenn dieser Zweck wegfällt, ist diese Steuer dann also fraglich, warum man sie noch erheben sollte. Wenn man dann sozusagen reichtumsmäßig irgendwas machen will, Reiche besteuern will, dann kann man das doch in der üblichen Legislatur tun. Aber warum ist es mit dem Soli so wichtig? Ich habe den Artikel eigentlich nur reingepackt, weil weiter unten eine tolle Grafik ist, wo man dann sieht, ja, mit dem den 10. Dezil, also weiter unten, Verteilung aufkommen nach dem Soli, wo du halt siehst, welche, also das sind halt Leute, die viel verdienen, den Hauptteil von der Steuer raushauen und dass, wenn du halt wenig verdienst, halt auch Soli-mäßig eigentlich nichts wirklich dazu beiträgst. So. Also, ja, wer halt die Steuerlast am stärksten trägt, also die Top 10% Leute vom Einkommen her tun 60% des Steuereinkommens der Soli Steuer, also des Solidaritätszuschlags aufbringen. So, das sollte man sich auch mal vor Augen halten. Also, ja. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Oh je. Oh je. Oh mein Gott, die Welt schreibt, Deutschland ist das größte Bordell Europas. Von Thomas Schmoll. 2002 trat ein Gesetz zur Legalisierung von Prostitution in Kraft. Das Ziel, Sexualarbeit zu einem ganz normalen Beruf zu machen. Eine Reportage von ZDF Info zeigt, wie das nach hinten losging. Haha, no pun intended. Verbrechern wurden Tür und Tor geöffnet. Ja, weiß nicht, Hysterie. Nach hinten losgehen. Insert Louis de Funès hier. Also, ich weiß ja nicht, für mich ist das nichts Neues. Also, wir haben hier so zwei oder drei Dörfer weiter, haben wir so einen großen Puff. Und das ist ein offenes Geheimnis, dass der den Hells Angels gehört. Also, ging es vielleicht darum, als sie sich hier gegenseitig erschossen haben, keine Ahnung. Aber, also, dass Prostitution, wenn man sie irgendwie versucht, legaler zu machen, dass das die Leute, die daran bisher fett verdient haben, nicht so einfach mitmachen werden und ihre Strukturen auch in diesen legalen Prostitutionsbereich reintragen werden, war vollkommen klar. Also, aber an sich ist ja sozusagen die Idee von der Legalisierung der Prostitution ja auch erstmal, dass die Sexarbeiterin halt auch eine Krankenversicherung hat. Dass das mit den Hells Angels nicht gut ist, ja klar, aber das wäre ja dann auch... Und du glaubst, die zahlen für ihre Mädels da Krankenversicherung oder was? Ja, aber das Gesetz, das zielt ja darauf ab, dass du dann eine Krankenversicherung und Rentenbeiträge mit deiner Arbeit. Ja, aber ich dachte halt, das Freiheitsrecht, also es geht mir jetzt nicht um Leute, die das freiwillig machen, aber es gibt ja auch genug Leute, die halt mit falschen Versprechen und Schulden hierher gelockt werden. Und das dann machen müssen und so, und denen helfe ich nicht in dem Sinne. Also klar ist das besser, wenn sie dann krankenversichert hier erpresst werden und zur Arbeit gepresst werden, weil wenn sie krank sind, kann ihnen geholfen werden. Aber ändert ja nichts daran, dass sie nicht wirklich freiwillig das machen oder dass sie unter Druck arbeiten oder... Oder eine Drogensucht zu finanzieren. Also. Was auch immer. Also wer das freiwillig macht, soll das wegen mir machen, aber... Das hier ist ja auch so Schildbürgerstreich hoch drei. Also. Ich muss aber ehrlich sagen, auch wenn das eigentlich also jetzt keine lustige Überschrift ist, musste ich erstmal schmunzeln, als ich das gelesen habe. So, du kriegst deine Fußfessel, gehst zum Flughafen, hebst ab, die stellen fest, oh, der ist weg, der ist jetzt in Griechenland. Ah, wir haben da jetzt keine rechtliche Handhabe, wir schalten die Fußfessel wieder ab. So. Hat er einfach eine Fußfessel geklaut? Erst mit Fußfessel einfach in den Flieger eingestellt. Aber die Polizei hat schon versichert, dass man mit den anderen Behörden irgendwie zusammenarbeitet, um die Fußfessel zurückzukriegen. Also die Fußfessel, ja, gut, okay, ja. Priorität. Ja, ihn sowieso, also er, für ihn ist wohl auch Haftbefehl raus und so, aber warum lasse ich jemanden denn durch die vorhin schon angesprochene Kontrolle am Flughafen mit einer Fußfessel? Aber guck mal, okay, der Typ, guck mal, der hat doch einfach mal damit gezeigt, dass er seine Lektion gelernt hat, ja. Er ist freiwillig aus dem Land gegangen, okay. Der weiß schon, was er getan hat und der wollte einfach nicht die Behörden belästigen, ja. Stell dir mal vor, der hätte aber vielleicht noch, keine Ahnung, was da hier im Schuh gehabt oder so und dann wäre das Flugzeug auf halbem Weg nach Athen in die Luft geflogen. Was hätten wir dann gehabt? Ja, wahrscheinlich hat er einfach am Flughafen gerufen, we have nothing to lose but our chains. Und da haben sie gesagt, ach so, das ist ein Progressiver. We have nothing to lose but our Fußfessel. Ja, also wie gesagt, du musst doch durch den Metalldetektor und dann piept das Ding. Und dann fragen die Leute, haben sie Piercings oder so? Und der sagt, nein, aber der Fußfessel. Das habe ich mir auch gedacht. Dekorativen Fußreif. Dann hat er da und der meinte so, ja, das, ich habe Diabetes, stell die nicht so an. Also, keine Ahnung, weißt du, misst mein Blutzucker, deswegen piepst es, wenn du es anfährst. Weißt der sagt einfach, dass diese Fußfessel Teil seiner Kultur ist, so. Das ist ein Zeichen des Friedens. Ich identifiziere mich als syrischer Sträfling, okay? Genau, das ist keine Fußfessel, das ist ein Friedensamulett. Ja. Genau, am Bein, genau. Alter. Der Echo-Effekt, Gift für den deutschen Babyboom. Oder wahrscheinlich haben sie einer mal was gegen die Echo-Kammer. Wahrscheinlich meinen die mit Echo-Effekt diese Klammern um Juden drumherum? So, wahrscheinlich hat er gesagt, machen Sie sich keine Gedanken, es ist ja kein Ding, dass ich jetzt hier irgendwie ausreise. Ich kann ja nicht weg, ich habe meine Fußfessel an. Das ist auch nicht schlecht. Das wäre wirklich schildbürgertechnisch. Sie können mich ja immer besuchen kommen in Athen. Genau. Aber hier in dem Artikel geht es halt ein bisschen um die Geburtenrate und dass jetzt ein bisschen hoch ist und dass jetzt aber wieder runtergehen wird und dass es der Echo-Effekt ist, weil die Leute, die schon vor 30 Jahren nicht geboren worden sind, jetzt natürlich keine Kinder bekommen und dass halt die Geburtenrate halt ungünstig ist für, sagen wir, die Selbsterhaltung der Gesellschaft. So. Also, ja. Das war es dann aber auch schon so. Also, mehr Kinder machen, ihr da draußen. Nö. EU kürzt Hilfen für die Türkei, dass ich das nochmal lesen darf. Ja, um 100 Millionen, also es fließen trotzdem noch viele Milliarden, aber also zur Vorbereitung, zum Beitritt in die EU. Aber hier und da wurde jetzt dann doch was gekürzt. Und man nannte die Festhaltung von Menschenrechtsaktivisten. Das war auf Druck der Deutschen hin. Hat man da 100 Millionen Euro dann doch nicht. Wow, ey, 100 Millionen Euro. Ein Fliegenschiss in Staatsfinanzen, aber gut. Ja, also. Ich meine, so viel kriege ich auch Demokratie leben, weißt du? Keine Ahnung. Hier, Superpower. Das ist auch so geil, wir pressen den Griechen die letzte Leistungskraft aus ihrem Land, aber geben der Türkei Geld, die uns ständig propagandistisch angreift. Super, ich finde es klasse. Hier, mit dem Artikel, ich keine Ahnung, ich finde einfach Außenpolitik in Deutschland, in den normalen Zeitungen, es ist zum Fremdschämen, es ist einfach nur grausam, das zu lesen. Also ich komme einfach nicht fit. Also ich kann eigentlich zu jedem Absatz könnte ich mich 10, 20 Minuten einzeln aufregen. Also man redet davon, dass das USA am Untergehen ist und dass es aber auch in Europa Menschen gibt, die konservative Werte noch ernst nehmen und dass Polen am Rande des Faschismus ist oder sowas. Und dann denke ich mir schon so, Alter, es geht um Außenpolitik, nicht um Innenpolitik. Und man redet einfach nur, ich keine Ahnung. Du hast vollkommen recht, Ebel. Also wenn ich das hier schon lese alleine. Das ist Quality Media. Ja, und ich denke mir einfach so, hey, es ist Außenpolitik, Machtpolitik, Ressourcen sichern, ein Gleichgewicht zu Staaten an deiner Grenze haben oder eine strategische Abschreckung, Grenzsicherung irgendwie, Machtprojektion an deine Nachbarstaaten, dass sie nicht so instabil werden. So Kram würde ich erwarten bei Außenpolitik und nicht, ja, die Medien innerhalb der USA, die sind ja richtig gut. Ich bin eine Kartoffel und ich habe Ahnung und ich schreibe hier jetzt mal was. So, ich keine Ahnung, Alter. Es regt einen einfach nur auf. Ich komme einfach nicht fit bei sowas. Jeder einzelne Absatz kannst du dir. Und Guantanamo haben sie auch erwähnt, ganz am Schluss. Ja, wow, Alter. Das ist gesellschaftskritisch und wichtig und richtig, Alter. Das kann dir jeder 12-Jährige erzählen. Das ist so. Das ist schon fast grotesk. Also, meine Fresse. Ja, und hier, Defense, 23U Member States sign up for permanent structured cooperation. Die EU-Armee, die bei der Brexit-Debatte noch eine Verschwörungstheorie war, die hat man jetzt unterschrieben, dass man die aufbaut. So. Auch schon länger am Verhandeln, aber ja, da habt ihr's. Hier ist eine sehr schöne, wunderbare Karte, die das euch näher bringen soll, wie sozusagen die verschiedenen Claims, Maritime Claims innerhalb der asiatischen Gewässer verlaufen, was einfach mal ein guter Überblick ist, wer wem sozusagen was abluchsen will und warum das kompliziert ist und warum das immer wieder in den Medien sehen wird, dass da irgendwer jemand anderem irgendwas vorwirft. Und du hast auch für viele kleine Punkte, wenn da jetzt eine kleine Insel ist, die kann strategisch wichtig sein, da können Ressourcen sein, etc., etc., aber wenn du dir einfach nur die Zeit nimmst, dieses Ding mal ordentlich anzugucken und dann auch nach den Inseln ein bisschen schaust, dann kannst du, wenn sowas in den Nachrichten kommt, schon fast gelassen weggucken, weil du schon genau weißt, worum es geht. Weil oftmals lassen sich die Leute verrückt machen von, oh, da gibt es ja Spannungen um Seeterritorien. Und wenn du halt diese Karte vor Augen hast, dann weißt du halt einfach, worum es geht. Und dann ist es alles jetzt nicht weniger brenzlig in Sachen Politik und Auseinandersetzung zwischen Staaten, aber du hast einfach einen ordentlichen Überblick, worum es geht. Und den Überblick, den vermisst man sehr stark in veröffentlichter deutscher Sprache in den Medien. Ja, da habt ihr den Überblick. Gute Nachrichten für Kambodschaner. Die Partei hat jetzt immer recht und politische Auseinandersetzung wird einfacher, weil sie jetzt einen Parteienstaat haben. Im Detail könnt ihr da nachlesen, warum und wie. Und China hat mitgemischt und freut sich natürlich in einen Parteienstaat. Das gefällt. Kambodscha hat doch auch in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Einparteienstaaten gemacht. Man denke nur an Pol Pot und die Roten Khmer und so. War super damals. Gibt es ein gutes Lied von den Dead Kennedys? Ja. Ah, hier das Video, das ist ganz interessant. Das ist leider in Englisch, das geht, was war es, 2 Minuten und 30 Sekunden oder so. Aber da spricht ein Mensch über Indien und spricht über Kohle und darüber, dass Indien Jobs braucht, weil es soziale Spannungen im Land gibt. Und wenn ihr dann an Klimaziele denkt, dann denkt einfach an diesen Typen, wenn ihr euch das Video von ihm dann kurz anschaut, weil das ist einfach ganz, ganz wichtig zu wissen, würde ich behaupten, weil einfach ja, Indien halt einfach Probleme hat und als Staat auseinanderfliegen kann, wenn sie nicht einfach stark auf Wachstum pochen. Und Wachstum ist CO2-neutral zu machen, sehr schwer und kompliziert. Und sie haben sich sehr ambitionierte Ziele gesteckt. Und das ist fraglich, inwieweit sie die umsetzen können. Und wenn aber Indien nicht wächst, dann haben sie halt einen Haufen sozialen Sprengstoff. Und das ist auf jeden Fall interessant, sozusagen. Für die Klimaziele, inwieweit sie denn überhaupt annähernd realistisch sind. Der Steinmeier hat geschafft, dass der saudi-arabische Botschafter abberufen worden ist und Macron hat es hinbekommen, dass man das Haus Saud vor einer Blamage bewahrt hat, weil doch der libanesische Präsident derzeit in Saudi-Arabien ist und das war ein Fiasko und Leute meinten, der wird da festgehalten und der Franzose, der hat da politisches Geschick bewiesen, sozusagen das Gesicht von Saudi-Arabien zu wahren, während der libanesische Präsident zeigt, dass er nicht festgehalten wird und hier kann man sozusagen das nachlesen, wie der Franzose das gemacht hat und hat auch einen Ausblick darauf, wie instabil der Mittlere Osten derzeit ist. Also der ist in den letzten Wochen noch instabiler geworden, wie er davor schon war. Es stehen zwar schon sehr viele Zeichen auf, nicht so gut, aber derzeit ist noch mehr Ungutes dazugekommen. So salopp gesagt. Ja, hier, weil der Steinmeier kein diplomatisches Geschick besitzt. Kann man sich auch mal überlegen, warum wir so eine Fehlbesetzung da raushauen, der dann sowas nicht lösen kann. Also, weiß nicht. So. Ja, also der gute Herr auf dem Bild, der hat wirtschaftliche Eliten verhaftet und meinte zu ihnen, dass sie wieder freikommen, wenn sie 30% ihres Vermögens behalten und 70% abgeben. Und das ist halt so eine halbe Billion, von der wir hier sprechen und die will er haben, damit er Infrastrukturprogramme voranpeitschen kann, weil das mit dem Öl nicht mehr so gut aussieht als Einnahmequelle und man jetzt riesengroße Infrastrukturprogramme aufsetzt und eine künstliche Wüstenstadt bauen will und an diesem Projekt ein Stück weit der saudische Staat scheitern kann und normalerweise so riesen Megaprojekte halt auch so ein Feature von autoritären Regierungen sind, die oftmals halt ziemlich in die Hose gehen. Du hast sogar einfach nur im Umkreis von ein paar hundert Kilometern ein paar Beispiele davon, wie solche Projekte in die Hose gehen, aber diesmal soll es klappen mit dem großen Projekt, was von der kleinen intellektuellen Elite auserdacht wird und mal gucken, ob jetzt sozusagen eine Generation verheizt wird und das Land dann extrem instabil wird, weil man die letzten Ressourcen für ein übertriebenes Megaprojekt ausgibt, anstatt dem eigenen Volk einfach mehr Freiheiten einzuräumen. So. Und dann einfach die wunderbare, unsichtbare Hand des freien Marktes sich das vielleicht anschaut, wie man wirtschaftlich wachsen kann und nicht alles nur drauf gibt, ein künstliches Silicon Valley in die Wüste zu pflanzen. Ich wünsche dem Haus Saud, dass es klappt. Das wäre schön, weil ich nicht noch mehr Instabilität sehen will, aber keine Ahnung. Riesenprojekte sind halt auch immer fragwürdig. So. Ja. Und eigentlich, das Haus Saud ist jetzt auch kein sympathisches. Nein. Monarchengeschlecht, ganz ehrlich nicht. Nein. Es wird mir eher um die normalen Saudis leid tun, die für diesen Hybris dann irgendwie in den Sand beißen müssen, aber die Jungs würden mir nicht leid tun. Ja, und unser Außenminister ist ja der Herr Gabriel und nicht der Herr Steinmeier. Oh Gott, habe ich, sorry, Gehirn, Alter. Das ist schon lang. Und für die, die noch nicht wissen, die wissen wollen, wie unser neuer Außenminister heißt, es gibt immer noch keinen weißen Rauch aus den, wie nennt sich das, Sondierungsgesprächen. Die wollten ja eigentlich heute Abend um 6 fertig sein, damit die Affen drüber sprechen können, aber es wird weiterhin diskutiert. Ja, George Soros, der hat ja einige Wetten gemacht, wo er darauf spekuliert hat, dass der Euro kaputt geht und tralala und hin und her. Und er hat auch gegen USA selber halt Wetten gehabt, also Perturbationen, dass du halt ja Crash-Wetten hast, wo du infolge von einem starken Wertverlust des halt Aktienindex, Dow Jones, also früher mal Dow Jones, heute SAP 500, also 500 wertvollsten Unternehmen, der hat halt dagegen gewettet und die Wette ist halt jetzt in die Hose gegangen, deswegen hat er dann einen Haufen Geld verloren und ja, scheinbar ist es dann doch nicht so einfach, als superreicher Milliardär ein Vermögen zu behalten. Und ja, da habt ihr es. Soros hat weniger Geld, als er vorher hatte. Das Ding ist ja auch immer so, dass, ja, ich weiß nicht. Das heißt ja immer, es ist einfach, wenn du reich bist, noch mehr Reichtum zu schaffen. Aber ich würde behaupten, dass du nur reich wirst, wenn du halt ziemlich schlau bist und weißt, wie man Reichtum schafft und dass der Reichtum nicht von deinem Reichtum kommt, sondern dass es eher relativ einfach ist, den zu verlieren. Also, aber ja. Hier Pulver verfasst Nahost, da geht nochmal ganz gut drauf ein, in welchen Stellen das gerade dort unten am Eskalieren ist und sozusagen der Endkampf um den Petrodollar ist ein interessanter Artikel, der jetzt zwar auch nur an der Oberfläche kratzt, aber halt trotzdem nicht schlecht ist. Also, ja. Da musste ich lachen, als ich das gelesen habe. Es ist ja so, dass jetzt, wenn Menschen sowas wie Abilify bekommen, Abilify ist ein Neuroleptikum, was eingesetzt wird, wenn du zum Beispiel Wahnvorstellungen hast, oder Schizophrenie, um Ausstoß an Neurotransmittern in deinem Kopf runterzudrosseln. Und jetzt haben sie sozusagen einen Chip entwickelt, den du mit dem Medikament einnimmst, der dann Gesundheitsdaten an dein Handy schickt. Mit was könnte es Besseres geben, als mit Wahnvorstellungen in der Psychiatrie zu hocken und dann einen Chip in den Bauch zu bekommen. Es ist so ein Theme von Leuten mit Wahnvorstellungen, dass sie überwacht werden, dass sie einen Chip haben irgendwie so. Und irgendwie ist es halt, ich finde es irgendwie absurd lustig, dass gerade halt in diesem Spektrum, wo man es einsetzen will, also in der Psychiatrie, dass halt da jetzt ein Chip rauskommt, den die Leute halt verschlucken. Das ist irgendwie, ich finde es, keine Ahnung, so eine Ironie des Lebens sozusagen. Könnt ihr euch noch an den Akademiker erinnern, der Todesdrohungen bekommen hat, nachdem er ein Case for Colonialism gemacht hat? Die beiden Leute hier regen sich jetzt darüber auf, dass das Clickbait-mäßig war, was er dort geschrieben hat und zum Diskurs über Kolonialismus nichts wirklich beigetragen hat. Und dass der Typ im Endeffekt das so gemacht hat wie die Alt-Right, dass er Academia gehackt hat. Und ganz am unten schreiben die beiden Leute, die den Artikel miteinander geschrieben haben, ganz interessante Worte. Academia serves truth and social justice best when it acts as a counterweight to the hysteria of the 24-hour news cycle. Ja, ich find's lustig. Der Typ bekommt Todesdrohungen, wahrscheinlich aus dem linksradikalen Spektrum von unseren sozialen Gerechtigkeitsmenschen. Und jetzt kommen andere soziale Gerechtigkeitsmenschen und machen sozusagen Victim Blaming. Ja, und auch als ob die kein Clickbait könnten. Also. Ja, so es wäre ja toll, wenn es das in Akademia nicht gibt, aber mir fallen halt so viele Beispiele ein, dass ich das mein Hirn raucht, wenn ich den Artikel lese. So. Aber schon allein Academia serves social justice best. Was? Warum? Keine Ahnung. Revolution. Warum wir jetzt für eine bessere Arbeitswelt kämpfen müssen. Die gute Frau hat die Probleme des Arbeiters gelöst. Werdet einfach alle Autoren und dann wird das schon. Ja, darauf geht der Artikel wirklich ein. Also es geht darum, dass die Frau gekündigt hat, um jetzt ihr Blogprojekt und Buchprojekt voranzubringen. Und keine Ahnung, so, sie hat sich darüber aufgeregt, dass man eine 50-Stunden-Woche hat und dass man arbeiten muss und Gleitzeit blöd ist, obwohl die Leute liberal tun. Also hier Familienfreundlichkeit, na klar, aber bitte keine Führungsverantwortung unter 50 Stunden die Woche. Klar kannst du als Vater ein halbes Jahr Elternzeit nehmen, dann kriegt aber dein Kollege die Beförderung, dann hat der ja nur die Handzahm 2 Monate genommen. Das ist keine Selbstbestimmung, das ist keine Flexibilität, das ist einfach nur Pseudoliberalität. Es tut mir leid, wenn ich in Elternzeit bin, ein Jahr, kann ich nicht erwarten, dass ich in meiner Abwesenheit befördert werde. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber ich kann das nicht erwarten. Ich weiß nicht. Und auch Führungsverantwortung übernehmen mit weniger wie 50 Stunden die Woche. Mag schon sein, dass das in manchen Firmen möglich ist, aber es sind dann eher Kreativbereiche, Zeitungen oder sowas oder vielleicht ein Verlag, wo du dann Lektor bist oder so. Aber in einer normalen Firma, in der Wirtschaft, kannst du nicht ernsthaft erwarten, mit weniger wie 50 Stunden Woche in eine höhere Position zu kommen. Es tut mir leid, das ist halt einfach nicht drin. Es gibt es halt nicht. Also, oder es ist halt nicht die Norm. Also, ja, hier entschuldigt eine Feministin, Rape, Culture, irgendwas, keine Ahnung. Ich fand es einfach nur lustig. Also, wieder irgendeine Anschuldigung und hier, go for it. Man kann alles über Bord werfen. Hauptsache, es ist Partisan und es sind Demokraten getroffen und man will keinen Platz im Senat verlieren. Und dann kann man auch mal. Ja, Lena Dunham ist ja auch irgendwie ins Kreuzfeuer geraten, weil sie einen Freund von sich auch verteidigt hat, gegen den es Vorwürfe gab. Und sie hat halt irgendwie nicht Listen and Believe gemacht, sondern dann irgendwie angefangen, die Motivationen des Opfers irgendwie in Frage zu stellen. Ja, wo sie ja früher noch geschrieben hat, dass die Leute nicht lügen. Besser gesagt, Frauen nicht lügen, wenn es um Vergewaltigung geht. Also. Hier in dem Artikel gibt es ganz, ganz unten gibt es ein Video, was wir uns angucken. Ja. Ganz, ganz unten. Hä? Wo ist das scheiß Video? Archiv. Ah. Ah, Mann, nicht jetzt nochmal die Merkel beim Runterscrollen beim Originalartikel. Ich ertrag das nicht. Das ist furchtbar. Ganz schnell runterziehen, sodass man die Merkel gar nicht sieht. Wenn du sie nicht siehst, sieht sie dich auch nicht. Ich halte mir einfach die Augen zu, dann sieht die mich nicht. Toll, ich habe genau in dem Moment hingeschaut. Ja, da ist es. Dat angucken. Dort angucken. Ja, verfremde ich das aber lieber mal. Heroinsüchtige Kinder präsentieren Hipstermode. Was? Ja, okay, wird nicht angeguckt. Komische Werbung davor. Erzähl doch erstmal, worum es da überhaupt geht. Dann. Label ist gerade kurz AFK. Ich habe es leider nicht gesehen. Also es geht in dem Artikel halt um das Übliche, dass ganz viele Sachen ganz schlimm sexistisch sind und Werbung vor allem und dass man das doch irgendwie ändern. Und ja, jetzt geht's los hier. Wir hören nichts. Ja, ich muss wieder umstöpseln. Magermodels über einem Hocker, gespreizte Beine in Netzstrümpfen. So wirbt Yves Saint Laurent in Paris für sein Luxuslabel. Der französische Werberat rügt das als Ansporn zur Vergewaltigung und Aufwertung zur Magersucht. Bisschen erschreckend, weil die Mädchen sehen halt natürlich aus, als wären sie nur 30 Kilo schwer. Das ist gar nichts Besonderes für mich und es löst jetzt auch nicht unbedingt was Sexuelles oder so in mir aus. Ich glaube, die Designer wollen einfach auffallen und da ist jedes Mittel recht. Denn auch bei uns funktioniert Werbung mit viel Haut und Provokation. Wie etwa aktuell das Hipster-Label Naketano. Die Pullis tragen Namen wie Monsterbumserin, Glitzermuschi oder Dirty Bitch Yeah. Sex sells, Tabubrüche offenbar noch mehr. Die Berliner Firma Heroin Kids zeigt Models in Junkie-Ästhetik und hat dafür ebenfalls eine Werberatrüge kassiert. Dem Image schadet das kaum. Zum Beispiel Marken, die sich an Jugendliche richten und ähnliches, wo die Jugendlichen das ja toll finden, wenn Regeln verletzt werden und man sie damit dann bedient. Doch was trendy und cool ist, kann eine fatale Wirkung auf junge Frauen haben. Werbung, die Sexismus und Gewalt gegen Frauen propagiert, ist gefährlich, insbesondere in einer Gesellschaft, in der über 40% der Mädchen und Frauen bereits körperliche und sexualisierte Gewalt erfahren. Zurück nach Paris. Dort hat Yves Saint Laurent die umstrittenen Schockplakate wegen zu vieler Beschwerden bereits wieder abgehängt. Feministische Propaganda einfach mal so unwidersprochen als Tatsache darstellen, ohne irgendwie. Das ist halt, es ist echt so seltsam. Das ist schon irgendwie wie so eine Extrafrequenz. Weißt du, warum können die das nicht einfach auslassen? Warum nicht einfach einen Beitrag machen, wo hier so eine Kontroverse mit so richtig seltsam halt so Strategie guckst du hier, ne? Aber nee, nö. Voll hart, viele Mädels werden immer noch voll hart belästigt und sind erfahren, voll viel sexualisierte Gewalt. Oh, wie kann man nur, oh. Einfach. Feministische Theorie könnte praktisch alles lösen. Ja, du kannst Anorexie heilen. Mhm. Ja, genau. Kommt drauf an, welche feministische Theorie du durchgehst. Kommt Alex Schwarzer und legt dir ihre Hand auf und dann bist du geheilt. Ich wollte gerade sagen. Es gibt so viele verschiedene Untertheorien in diesem Scheiß. Mich hält auf jeden Fall die feministische Theorie nicht vom Kotzen ab. Eher im Gegenteil. Mhm. Wir hatten ja gerade Clickbait. Diese Studie hatte 7 Teilnehmer. Das heißt, sie beweist gar nichts. 7 Teilnehmer, medizinische Studie, meine Arsch, Alter. Finde ich gut. Also es ist vielleicht in einem Fachmagazin eine Überschrift wäre, wenn du zweistellig hast, aber 7 in einer normalen Zeitung, warum schreibt man da darüber? Das sind besonders qualitativ hochwertige Leute, okay? Das ist so, das ist egal, wie viele du hast. Die sind sehr qualitativ hochwertig. Mit 7 kannst du noch gar nichts eingrenzen. Was? Nein, die haben richtigen Feminismus erlebt, okay? Das ist schwer, so Leute zu finden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das interessant fand. Da schwuler Ex-Fußballer Thomas Hitzlsperger, offene Homophobie erlebe ich so gut wie nie. Ach, ich glaube, das war dann auch schon die Überschrift. Weil ich meine, ist ja nur auch in unserer Gesellschaft so, dass viele Leute inzwischen da der Meinung sind, lass jeden doch machen, wie er will. Warum ist das eine Meldung? Guck mal, der Typ spielt halt einfach gern mit Bällen, was soll's. Hier, Cyberbullying, chilling trend, teens anonymously target themselves online, study finds. Tja, ne? Wenn man auf Gamergate gehört hätte, dann würde man das schon vorher wissen, ne? Aber nein, erstmal alle Leute zu UN einladen und so, ne? Cool. Da gibt's einen interessanten Teil. Teens who identify as non-heterosexual were 3 times more likely to bully themselves online, while victims of cyberbullying were 12 times more likely to cyberbully themselves. Also, so, ich fand das ein interessantes Soundbite. Ja, vor allem, das würde ja nahelegen, dass wenn die Leute erstmal dieses Belohnungsding, ich war ein Opfer, ich habe Liebe gekriegt, gefressen haben, dass sie das dann immer wieder haben wollen. Ne? Ja, ja, also. Ja, aber das ist so oberflächlich, das ist so leer, das ist so nutzlos, das ist wirklich wie so eine Droge dann, weißt du? Ich meine, mein Ziel ist es doch irgendwie, gesund zu werden und nicht irgendwie besser mit Drogen umzugehen, weißt du? So, das ist halt echt aber eine Droge. Aber auch, dass wenn man sich als non-heterosexuell identifiziert, dass man dreimal öfters das selber faked für Aufmerksamkeit. Also, ja, weil du halt einfach merkst, so, das ist halt. Ich will den Jugendlichen nicht absprechen, dass sie auch schwul sind, aber ich meine nur, dass es vielleicht auch einfach dadurch, dass es zurzeit im Trend ist, halt trendy ist zu machen. Es hat halt einfach man Aufmerksamkeit zu tun, so will und dann weiß auch vielleicht sowas erfindet, um Aufmerksamkeit. Ja, ja, es wird halt einfach so komplett gehypt und dann weißt du halt einfach, okay, du hast halt deine ruhigen Tage, wo dir keiner mal sagt, oh, ist voll cool, dass du homo bist. Und dann, ja, dann denkst du dir halt, ja, okay, ist irgendwie einsam hier so, fake ich mal was, dann bekomme ich Sympathie. Naja. Oh, es waren, glaube ich, auch nur 6% oder so. Was endlich mal ein Games-Thema, ich glaube es ja gar nicht. Ja. Disney unhappy with how long EA took action against Star Wars Battlefront 2 Microtransactions Exclusivity Deals rettend. Ja, ne? Lootbox hier. Haha. Haha. Oh, ein schönes Spiel hast du da, ha? Huh? Wäre doch schade, ja. Was passiert, ha? Huh? Es ist schon eigentlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, dass EA da zurückrudert und sagt, okay, wir nehmen erstmal die Monetarisierung raus, aber wenn man diesen anonymen Quellen aus dem Artikel glauben kann, hat Disney wohl irgendwann auch gesagt, hier Leute, wir bringen nächsten Monat einen der teuersten Filme unserer Geschichte raus und ihr macht hier schlechte Stimmung für unsere Marke. Das geht nicht. Und dann, wenn die Maus irgendwie sowas sagt, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn die Fans sowas sagen. Also eigentlich ist hier die Gamergate-Taktik gut gelaufen, würde ich sagen. Also wir sagen den Leuten, die das Geld in der Hand haben, dass wir nicht zufrieden damit sind, wie wir behandelt werden. Und die kümmern sich dann drum. Aber natürlich ist das alles nur Augenwischerei, weil die werden die wieder reinbringen. Es steht da drin, dass die vorerst ausgenommen worden sind. Aber es gäbe ja immer noch die Möglichkeit, dass sie sich besinnen und dann vielleicht so ein Ding machen, okay, wir bringen Paid Content zurück, aber nur Kostüme und Schnickschnack und Skins und sowas, wie das in anderen Spielen auch ist, wo auch keiner was gegen hat, weil die muss ich mir nicht kaufen, wenn ich ganz normal spielen will. Und bei dem bisherigen Modell von Battlefront war es laut den ersten Kritiken so, dass auf jedem Server mindestens einer ist, der halt viel Geld ausgegeben hat und der dann die anderen halt richtig dominieren kann nach Belieben. Das war auch dann, das war so fürchterlich mit dem EA Battlefront 2 Ding, so schlimm. Okay, die haben dann gesagt, hier, wir haben auf euch gehört, wir haben die Preise für die neuen Heroes, haben wir 75% reduziert. Sind jetzt 25% von dem eigentlichen Preis, der vorher war, ne? Aber was sie nicht erwähnt haben, was dann Spieler aber herausgefunden haben, ist, dass dann zusätzlich dazu proportional um 75% die Belohnung nach dem Abschließen der Kampagne da reduziert wurde. Das heißt, die Proportion ist immer noch dieselbe. Du kannst nicht einfach die Kampagne spielen und dir dann auf einmal 4 Helden leisten, anstatt von jetzt halt einem oder keinem. Ja. Das ist einfach nur... Das ist so fürchterlich, weißt du, so, du hast dann einfach Leute, die sich dann überlegen, wie können wir denn gute Presse machen, statt ein gutes Spiel zu machen. Ach, Mann. Und wenn du halt dann denkst, dass Leute wie Take-Two auch schon gesagt haben, oh, wir wollen auch mehr Game-as-a-Service machen und aber es gab heute auch einen schönen Tweet von CD Projekt Red, die gesagt haben, also wenn ihr hier unser neues Rollenspiel Cyberpunk 2077, wenn ihr fragt, in welche Richtung das geht, das wird dann genauso wie der Witcher und ohne Scheißdreck und die Gier überlassen wir anderen Leuten. Fand ich sehr schön. Also wer The Witcher gespielt hat, weiß, oder den dritten Teil gespielt hat, weiß, ja, wie großartig das ist. Und so kann man das ruhig auch machen mit DLCs, finde ich, wenn man solche Brocken raushaut. Hier wurde beim Archivlink das CSS komplett ausgelassen. Es geht da um die App, die ist scheinbar von einem ehemaligen russischen Troll in die Welt gebracht worden. Also nicht mir. Um den Westen vollständig den Erdboden gleich zu machen. Das ist auch Teil der politischen Theorie von Dumi. Misogynie und alles geht unter und es ist halt eine App, die irgendwie halt das Gesicht dann anders aussehen lässt, wie als ob man kein Make-up tragen würde. Und keine Ahnung, viele Feministinnen drehen durch und Femininity so fragile und keine Ahnung. Wer dazu gesehen? Dazu hat die gute Shuan Hatt ein sehr gutes Video gemacht und er hat sogar mit dem Erschaffer der App gesprochen. Und das Lustige ist, dass er so ein bisschen überfahren ist von der Reaktion, weil er sagt, das war eigentlich nur ein Experiment, das wir gemacht haben, das geklappt hat. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir das doch ein. Ja. Und außerdem haben sie Rückmeldungen von Behörden bekommen, dass die Behörden daran interessiert sind, weil es geht um Human Trafficking und erzwungene Prostitution, weil man kann dann Fotos mit diesem Filter bearbeiten und mit gesuchten Personen oder vermissten Personen vergleichen. Weil bei Prostituierten hast du halt oft das Problem, dann, wenn du ein Foto hast, sind die halt heavy geschminkt, auch um nicht erkannt zu werden. Krass. Also, ja, aber die Feministinnen verlieren irgendwie, also... Aber das Lustige ist ja, dass das jetzt eine Woche nach dem Ohne mich ist, wo es hieß, so, ich will kein Make-up und nichts mehr tragen und tralala. Und jetzt kommt Make-up Removal App raus und dann ist es auch wieder Panne. Weißt du? Ja, der Typ hat ja auch geschrieben, dass außer amerikanischen Journalisten sich keiner dran gestört hat. Fand ich auch nett. Ja, also, warum auch? Deine Existenz ist nicht von einer App bedroht. Also. Ja, hier, das ist dieses obligatorische, wenn ihr eure Zeit vertun wollt, dann hört ihr Ferndiagnosen zu, aber Ferndiagnosen sind sehr unseriös und dieser Artikel sagt euch, dass ja Ferndiagnosen unseriös sind. Da habt ihr es. Women will save America. Warum ist mir jetzt schon wieder so übel? Was werden die machen? Werden die ihren Uterus weaponisieren oder was werden die machen? Mehr Frauen in den Parlamenten. Alles wird besser. Das heißt Uterus, also Uterus, nicht Uteru. Weißt du? Haha. Nein, ich weiß gar nicht mehr, was mich daran aufgeregt hat, aber. Das alles. Alles. Ist Uter.Russ eigentlich schon vergeben? Hey, nein, tschusch. Ja, es geht zu weit, halt, stopp. Es geht zu weit. Ja, und das hier, ich weiß nicht, das kam aus mehreren Ecken irgendwie, aber ich habe in anderen Medien noch nichts drüber lesen können. Das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Aber die Europäische Union bereitet die Einrichtung einer Behörde zur Überwachung und Zensur sogenannter Fake News vor. Und interessanterweise sollte die angeblich bei den Verbraucherschutzbehörden angesiedelt werden. Das Ding ist, dass es ja sowas schon gibt und ich einfach nur glaube, dass World Socialist News halt einfach nicht so up to date ist und die das jetzt gemerkt haben, dass es das gibt. Okay. Ja, weil, wie gesagt, also ich dachte, wenn sowas wirklich in dem Ausmaß passiert, dann würde ich das schon auch noch woanders sehen, als nur auf so Seiten, denen ich nicht so ohne weiteres vertrauen würde. Da ist eher dann die Quantität der Meldung für mich interessant. Und wenn das nur auf zwei so Seiten ist. Das hier von T3N auf jeden Fall. Ja, aber hier ging es um Website-Sperren, die dann im Zusammenhang mit Waren erhoben werden, die zurückgezogen werden. Als zum Beispiel kaufst du dir eine Lichterkette für deinen Weihnachtsbaum und die ist schlecht angefertigt. Und dann kann jetzt sozusagen die Behörde, die das veranlasst, dass es nicht mehr verkauft werden darf, dann auch Shops sperren, die das verkaufen. Und zwar ohne richterliche also ohne halt Gerichtsbeschluss. Und das ist halt einfach fragwürdig. Ja. Kannst ja demnächst den Shop sperren, der die Sachen verkauft, die mit sexistischen Bildern beworben wurden. Mhm. Und dann voll selbstzufrieden auf der Couch sitzen und sagen, ich habe was Gutes gemacht. Wie das Mädchen, das ihren Klassenkamerad als Nazi angezeigt hat. Ja, ja, das hat sie gut gemacht. Jetzt ist ein Nazi weniger. Ach, das, herrlich. Okay, oh mein Gott, tut mir leid, dass ich herrlich gesagt habe. Es ist nicht wirklich herrlich. Aber, ja, aber warte eben nochmal. Also mit dieser Nummer mit dem Mädchen, da hatte ich eigentlich drüber gelesen, dass das mehrere Leute gewesen sind, die sie da angezeigt hat. Aber sie hat den Preis dafür bekommen, okay? Also ist halt ein bisschen das Kranke. Ja, und ein paar von den Sachen, die die da geschrieben hatten, fand ich auch ganz schön bescheuert, aber weiß nicht, aber das sind, wie alt waren die? 15, 16? Ja. Also, ja, ich habe halt das dumm, richtig, ich aber, jung und dumm. Ja, aber es ist halt aber ein Unterschied halt zum einen so irgendwie wegen nichts oder so. Ganz sowas. Ja, was mich halt echt daran fertig macht an der Geschichte ist, dass das Mädel noch einen Preis bekommen hat, was halt signalisiert, hier, das unterstützen wir. Das ist halt, ach, nee. Aber ja, hier, es geht darum, dass eine Frau, eine Frau hier, Sam Sayer, ja, 37, ja, sie ist halt einfach rausgegangen mit der Absicht, mal Leute zu belehren über Manspreading, ja, und dann hat sie ihm das so gesagt, ja, und der ist ausgerastet und hat dann gesagt, I've raped white bitches like you. Ja, und das hat sie dann davon bekommen. Ja. Ne. Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, dass jetzt als ich die Überschrift gelesen habe, so, ich musste schmunzeln. So, es tut mir leid. Also, das ist ja, deswegen meinte ich ja auch erstmal so herrlich, aber nee, nicht wirklich. Ja. Reaktion, was am Ende dann doch assi ist und dann halt gleich zuschlagen und tralala, ist halt schon. Meine Fresse, Alter, aber ja, weil weißt du, die kommt da auch schon raus und ist halt wirklich so eine Kampflesbe, so von wegen, so Kampffeministin, meine ich. So von wegen hier, man spread mal nicht, du Hurensohn, ey. Ja, ja. Kriegst du das zurückgeklatscht, tut mir leid, so ist halt. Ja, der Artikel, der ist echt lesenswert. Es geht da um russische Anarchisten, die als Künstlerkollektiv Aktionen gemacht haben. Und ist das der Typ, der die Zentralbank in Paris oder so angezündet hat und so? Also nicht ich, okay, es gibt noch andere Russen, okay, ich nicht. Das mit der Zentralbank, das weiß ich gar nicht, ob das der war, aber der scheint sehr durchgeknallt zu sein. Und eine von den Pussy Riot Girls irgendwie hat auch bei denen mitgemischt und die sind dann irgendwie geflüchtet und waren dann in der Schweiz und das ist ein sehr lesenswerter Artikel. Also das kann man gar nicht so gut alles zusammenfassen. Aber das ist dann auch so eine politisch tolle Aktion und dann Flucht und tralala und was dann am Endeffekt dann bei rumkommt, also das lest du dann im Artikel, ist dann eine sehr gewaltsame Auseinandersetzung zwischen den Künstlerrussen und ihren Unterstützern. Ja. Okay. Hört sich ja nach einer schönen Räuberpistole an. Ja, weil die dann scheinbar lange illegal in so einer linken Kommune gelebt haben und sich nicht um den Asylstatus bemüht haben und dann irgendwie alle mit ihnen unzufrieden waren und sie weg sollten und endlich mal den Asylstatus erholen sollten und sie das nur mit einem Anwalt machen wollten und man das Künstlern ja nicht antun kann, in eine Behörde reinzulaufen, sondern das einfach nur ein Anwalt machen soll und alles sehr, sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, Liz selber, das ist eine interessante Geschichte. Also. Und hier dachte ich mir so, dieser nigerianische Prinz, der eure Daten will, der hatte endlich mal Erfolg. So. Und ja, die haben halt falsche Steuererklärungen abgegeben, Geld vom US-Staat zurückbekommen, das auf Prepaid-Karten draufgepackt und dann halt außer Landes gebracht. Und es ist ein relativ hoher Schaden entstanden, haben 11 Millionen Euro damit eingenommen. Und ja, aber ich fand es einfach nur interessant, dass jetzt halt mal so dieser nigerianische Prinz dann auch mal Erfolg hatte. So. War es auch schon. Da haben wir jetzt nichts zu gehabt, aber habt ihr die Entwicklung, die heute so rauskam, von Twitter mitgekriegt, dass ab 12. Dezember jetzt richtig böse hart zurückgeschossen wird, 5.45 Uhr und so? Dass auch wahrscheinlich schon das Tweeten des Hashtags Gamergate dazu führen kann, dass man gesperrt wird, ne? Weil man möchte laut den Berichten irgendwie mit den Definitionen des Southern Poverty Law Centers für Hassorganisationen arbeiten bei Twitter. Und da ist Gamergate ja definitiv auf der Liste. Hervorragend. Also könnte sein, dass ab 12. Dezember sich einiges ändert, wo man sich dann wieder findet auf Gap oder Mainz oder Witmi oder wo auch immer. Weiß ich zwar noch nicht, aber... Weltraumaffen.com. Ja, das auf jeden Fall. Und ein Gap-Account habe ich auch, aber ich mache nichts damit. Und wenn ihr mal irgendwie, und wenn ihr mal irgendwo hier Aussagen seht, die da zensiert wurden, weil sie ideologisch nicht reinpassen, so in irgendein Narrativ, egal welche Seiten, ja, dann packt sie mal auf thatsafespace.net. Ja, das ist eine gute Seite, habe ich erfunden, habe ich gebaut mit der Unterstützung von Able. Danke fürs Hosting, habt ihr voll lieb. Und gestern habe ich ja auch noch einen, ich suche es gerade in meiner Timeline, habe ich irgendwie noch ein Ding gesehen, dass jemand wirklich für einen völlig harmlosen, genderkritischen Tweet, also der heißt @Charles_Krüger, der Twitter-Teilnehmer, und hat gesagt, das Problem an dem Gender-Unsinn ist nicht, dass sich manche als ein Fantasiegeschlecht sehen, sondern dass sie uns zwingen wollen, sie in dieser Wahnvorstellung zu unterstützen. Gender Day. Hashtag Gender Day. Ja. Dafür ist der Hashtag in Deutschland, ist der Tweet in Deutschland gesperrt worden. Es ist als wegen Hate Speech in Deutschland nicht mehr erreichbar, der Tweet. Ja, und ich muss sich mal reinziehen. Ich will an der Stelle allen Leuten sagen, die das NetzDG verteidigt haben, fickt euch. Fickt euch ins Knie. Ja. So, jeder, der mir erzählt hat, dass das alles halb so wild ist, und jeder, der meinte, ja, das wird schon alles nicht so, und die Debattenkultur und das Verrot und so, ja, da habt ihr die Scheiße. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch, dass ihr sowas verteidigt. Ihr tut den Freiheitsrechten den Rücken kehren und glaubt, dass, wenn ihr Meinungsfreiheit aufgibt, dass das irgendwas Positives bewirken kann in einer Gesellschaft, die nach Freiheit streben will. Jedes einzelne Grundrecht entspringt der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Und wenn ihr auf die Idee kommt zu sagen, dass, wenn jemand daherläuft und sagt, wir schränken das ein, dass das nicht halb so wild ist, dann habt ihr echte Probleme, logisch zu denken. Weil wie kann man nur so dumm sein, das zu glauben? Wie kann man dem nur anhängen, das unkritisch hinterfragen, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit etwas Positives für die Gesellschaft bedeutet. Ihr seid armselig, wenn ihr das glaubt. Es ist halt einfach, Zensur ist keine Meinung. Ja, Zensur ist keine Lösung, wisst ihr? So du kannst nicht ein freies Land haben, was eben darauf basiert, dass dir mal vorgeschrieben wird, was genau du zu denken hast. Ich meine, der Staat selbst hier, ne, der basiert darauf, dass natürlich du irgendwie die Werte Loyalität halt hast und so. Es wäre toll, wenn du mal loyal wärst zu den Werten in dem Land, aber es wird nicht erzwungen. Warum soll das bitteschön gewollt werden von Leuten im Volk? So, das ist unmöglich. So, das sind Leute, die einfach keine Ahnung haben, womit sie da irgendwie hantieren. Ja? Und wenn da wer entfernt wird, dann ist es alles lustig, bis halt irgendwie man selbst irgendwie mal im Gulag landet. Ne? Und dann ist nicht lustig, dann ist vorbei. Ne? Dann ist der Aufschrei groß. Denk doch auch einfach mal in geschichtlichen Dimensionen. Denk an 1848. Da war die Frage nach Demokratie mit Zuchthaus zu bestrafen. Oder denkt an die Zeit vor 1989 in der DDR. Da war Kritik an gewissen Personen oder Institutionen auch ein Freifahrtschein ins Gefängnis. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich bei uns? Genau, ja, wollen wir, okay? Ja, wollen wir. Leute bewegen sich im Kreis, okay? Und solange wir Leute haben, die auf solche Leute hören, ja, werden wir auch alle irgendwie damit dann geschadet. Weißt du, niemand fragt sich so, weißt du, so die, dass die Minderheit zum Beispiel Leute wären, die so gegen Zensur sind und deswegen sollte man da irgendwie mal diesen Leuten helfen, ne? Nö, nee, die haben ja ihr eigenes Narrativ, die haben ihre eigenen Ideen und das passt schon, weißt du? Das wird umgesetzt, wo das Volk es will und wo die Regierung es möchte, okay? Also wenn eine von den Seiten was nicht will, dann wird es nicht gemacht. So einfach ist es. Das sind einfach Totengräber der Demokratie. Ja, das ist aber egal, wie viele es sie sind. Weißt du, es ist scheißegal, ob das jetzt zwei Leute sind, die sich zusammentun. Sobald eine Person in der Regierung ist und diktiert, was geschrieben wird als Gesetz und die andere Person unten ist im Volk und was möchte, ne, das möchte, dass es umgesetzt wird, bewegt sich das Obertonfenster schon eh in diese Richtung. Wir werden sowieso irgendwie in Zukunft dann noch Geschichtsbücher haben, die dann überarbeitet sind und Leute haben, die überhaupt kein Interesse dran haben, wirklich mal mehr zu wissen. Das haben wir jetzt schon, das ist schon immer so gewesen. Ja, das ist halt nur jetzt die 21. Jahrhundert-Version von Blasphemie, okay? So wirst wegen Ketzerei angezeigt, ne? Hier, du hast religiöse Gefühle verletzt, ne? Du hast meine Weltanschauung hinterfragt, du bist böse. Ja, ja. Viel Feind, viel Ehre. Und der ganze Scheiß nur, weil man uns nicht in Ruhe hat unsere Videospiele spielen lassen. Ja, ja, da mussten halt einfach so Moralapostel jede Generation raufkommen, weißt du? Das ist irgendwie echt lustig, weil das ist immer, wenn es darum geht, hier, da ist irgend so ein Scapegoat, da können wir alle unsere Probleme draufschieben, ja, so hier unser Feindbild, dass sich da immer... Ja, das ist alles nur der verrohte Diskurs. Der Diskurs ist verroht. Die AfD, die würde es nicht geben, wenn man nur im Internet alles zensieren könnte, weil ich eine geistige Armleuchte bin. Ja, es stimmt halt schon, die AfD würde es nicht geben. Es würde überhaupt nichts geben, wenn jeder mal zensieren dürfte, weißt du? Das ist NetzDG positiv für die Gesellschaft, das kann man... Man kann sowas Dummes nur als Intellektueller gut finden, weil man nur dann so verquer denken kann. Jede normale Person sagt dir sofort, finde ich doof, aber dann kommst du daher und sagst, ah, Debattenkultur und Beitragsdebatte und der Diskurs plus Zivilgesellschaft, gleich schränkt das ein. Guck mal, die Leute so, die sehen, dass da was schiefgelaufen ist und ihre Lösung, ihr Lösungsansatz ist einfach zu sagen, wisst ihr was, wir reiten uns noch weiter tiefer in die Scheiße rein, so tief rein, bis das, was wir jetzt als Scheiße betrachten, uns gar nicht mehr stinkt. Ja? So, das ist so das, wie es halt ist. Ja? Und die erhoffen sich, was erhoffen die sich? Dass jetzt irgendwie die Diskussionskultur im Internet besser wird? Ja, toll, du nimmst einfach sämtliche Diskussionen, machst du unmöglich. Cool. Was eine Lösung? Klasse. Lasst euch die Freiheit nicht nehmen. Ja, und gebt sie nicht weg. Ja. Es gibt so unglaublich viele Leute, die hier lieber leben würden und zufrieden sind mit Meinungsfreiheit und das sogar ja halt einfach lieben. Eine Milliarde. Eine Milliarde. Ja. Aber das ist so traurig einfach, dass Leute, weil sie es aus ideologischen Gründen nicht ausstehen können, dann halt einfach zensieren lassen. Und mittlerweile ist es halt ideologisch. Früher war es religiös, jetzt ist es rein ideologisch. Also nicht mal zwangsläufig. Das Religiöse ist ja auch ideologisch. Aber ja, das meine ich ja, genau. Aber wir haben uns halt jetzt entfernt von hier, haha, Gott zu hier, haha, Individuum und hier, haha, Sexismus und Rassismus und Feminismus und was ja, weiß ich. Also hier, haha, Individuum sagt, glaube ich, keiner. Eher hier, haha, Gruppe. Hm. Aber gut. Ja, Leute. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe daheim, die Gedanken sind frei. Da-da-dam. In diesem Sinne, macht's gut. Ja. Bis nächste Woche. Ja, ja. Lasst euch nicht gendern. Kulturmarxismus, ja.